Wenn ich ganz allein bin, ist das der beste Weg, um zu sein. Wenn ich mit mir allein bin, kann niemand sagen, leb wohl. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Hallo. Hey, Hi. Heinz. Chris ist immer so zögerlich beim Hallo Wir warten Ja, etwas weil auf ich hier dich. nebenbei viel rumzuklickern habe. So, Ja, hallo. hallo. Da bist du Wird Zeit, wieder. dass Athena die Technik übernimmt. Das ist eine KI, oder was? Ja. Die verpixeln wir dann einfach. Oh, das ist eine Genau. gute Idee, KIs verpixeln. Ja, wisst ihr, wer nicht zum syrischen Sommerfest eingeladen war, beziehungsweise wen der Talaron-Weihnachtsmann nicht besucht hat? Wer zwar 60 Millionen abgeben durfte in Syrien, aber trotzdem im Foto dann für die Syrer nicht zugemutet werden konnte. Das ist unsere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Ja, Syrien ganz klar in Richtung Liberalität, ne? Ja, ist eine Nicht. Hoffnung für die Demokratie im Nahen Osten, würde ich Genau. sagen. Also, und ich Ja, mache mir jetzt vor auch gar allem. keine Sorgen um die Christen, Aleviten, Ja. Drusen. Nee, null. Wenn man Nee. so sieht, ziemlich eindeutig, genau. Sag mal, kenne ich den nicht von einem Al-Qaida-Fahndungsplakat? Ganz komisch heutzutage, ne? Jo. Aber anscheinend möchten Leute ihn da haben. Sonst wäre da ja Ja, nicht hingekommen. ich habe da nicht so viel Hoffnung, aber Ja, mal gucken, wie das Sommerfest läuft. schauen wir mal. Ja, aber Genau. guck mal, die Fahne ist doch eigentlich von Syrien, die symbolisiert doch unsere Demokratie, oder? Da ist Wegen den Grün Sternen jetzt. dabei, da Achso. sind rote Sterne dabei, Schwarz ist mit dabei, kein Blau. Also, das ist doch unsere Und auch kein Geld Demokratie, oder mehr, nicht? ne? Passt zu den neuesten Ja. Umfragen. Ist doch unsere Demokratie, oder nicht? Ich glaube, da wo das weiß war, es war früher gelb oder so oder Das blau. kann sein, Ja. ja. Ja. Syrien. Schweinerei, ja, Schweinerei, es muss geändert werden hier, internationaler Disput, diplomatisches Problem oder so. Muss man eskalieren, sowas geht doch wohl gar nicht. Die haben gefälligst zu machen, was wir wollen. Oder? Tja, naja, oder es ist einfach so wie bei Zurück in die Zukunft, dass das Foto von Baerbock sich einfach langsam beginnt aufzulösen. Mach uns keine Hoffnung, Falsche. Es sei denn, wir bringen die Ampel wieder zusammen, Ja, bestimmt. indem ich hier ein Ampelakkord, Gitarrensolo spiele und. weil dann alles gut wird. Dem Lindner ein bisschen Unterricht gebe, wie er unter anderen klarkommt. Tales und Raids schätzt, dass sie einfach zu scharf war, aber das, glaube ich, kann man ausschließen. Ja, oder eben gerade nicht, ne? Ziemlich unscharf, die Person. Kannst du aber eben gerade nicht. Ja, die haben Ja, sich auch gedacht, das. so Baerbock, so A, mit A und E, was soll das eigentlich sein? Dann stellen wir die auch mal unscharf da, ne? Das passt ja dann zusammen. A oder E, E Der oder Geist von Assads Frau spukt A. noch durch den Wirklich, ey. Das hat wahrscheinlich mit Islamismus gar nichts zu tun. Das ist einfach nur so, dass die Baerbock mittlerweile urheberrechtlich geschützt ist. Und So wie also ich. ich sag den Namen jetzt nicht, sonst Ja. werden Ey, wir solche Fotos kann man abgemahnt. sich doch echt sparen, ey. Aber Da brauchen wir die nicht weiße veröffentlichen Frau sowas. geht ja schon seit 1473 in Damaskus in verschiedenen Gebäuden um Ach und so. ja. Noch mehr. Ja, Hoffnung für die Demokratie im Mittleren Osten. Nee. Hier werden die Frauen kaputt gepixelt, oder? Meine Güte, die empfindlich. Hast du mal ein iranisches Frauenfußballspiel gesehen? Das ist köstlich. Ja. Mit diesen Balken, die hin und her laufen. Man darf auch schon Ja. mal an den Balken treten. Großartig. Dick ist sie geworden. Oder schon immer gewesen, keine Ahnung. Nachdem Al-Sharaa den französischen Außenminister mit Handschlag begrüßte, klopfte er bei Baerbock nur auf sein Herz, um ein wenig Respekt auszudrücken. Immerhin ein wenig. Wenig ist gut. Alter, wann kommst du spülend? Bei mir muss aufgeräumt werden. Ja, das ist der Respekt, der... Er wollte sagen, er ist von Herzen gerne Sandwiches, ne? Ja. Finde ich gut, dass du mitgebracht hast, deine Frau. Kannst schon mal gehen in die Küche. Aber alles halal. Ja, wir bekommen ja aus der Wüste eine Meldestelle für antimuslimischen Rassismus. Wann bekommt eigentlich die Meldestelle für Kulturmarxismus endlich mal wieder ein Artikel? So, bei News. Keine Ahnung, betrieben wird das hier von Coach e.V. und Interkulturell e.V. Ich habe langsam das Gefühl, wir müssen so eine Art Meldestelle für Meldestellen einrichten, damit wir den Überblick behalten können, oder? Ja, das wurde ja gemeldet von News. Oder meinst du, ich hab den Eindruck, dass das weil gar nicht ich nicht weiß, wo meine Meldung gemeldet werden soll, muss ich sie bei der Meldestelle für Meldestellen melden, damit die Meldestelle für Meldestellen den Meldestellen, die zuständig sind, melden kann, dass eine Meldung... Was hat denn die Meldestelle für einen Status? Das ist doch kein eigenständiger Betrieb oder sowas, oder? Das hat den Status, wir geben Geld an... Diese okay, kann also jeder sich nicht selber machen, wenn er will. Im Prinzip ja. Geht es mehr nur. Wir können also die Welt mit Meldestellen fluten und sie können nichts gegen tun eigentlich. Das ist ja wohl so ein bisschen naja, die Idee gewesen. Ja, jemand muss halt das Geld geben, in dem Fall halt Nordrhein-Westfalen. Und natürlich auch damit drohen, dass man mit den Ergebnissen, die man dann bekommt, dann auch was tun wird. Nämlich Gesetze machen, Regeln verändern für Polizeiarbeit, Justiz und so weiter. Wobei man halt an der Stelle sofort hinzufügen muss, dass die Meldestellen nicht in der Lage sind, zu verifizieren, ob diese gemeldeten Vorkommnisse so stattgefunden haben oder nicht. Also das wird einfach verbucht im Sinne von glaube Frauen, wenn sie dir was erzählen. Dem ja, könnte man zum Beispiel eine Stelle machen, hier verifizierte Meldungen oder so. Verifizierte Meldungen, Meldestellenmeldungen oder sowas. Ja, ich habe auch eine Idee, wie man das nennen könnte. Polizei. Wie wär's da? Oh, das ist interessant. Das ist ja was mit mehreren, ne? Poli? Ja, genau. Okay. Das ist ja aber nicht Poli Nefos, sondern Pauli Nefos. Ich meine, in welchem Kopf ist eigentlich gewachsen, eine einzelne Religion zu nehmen und die in irgendeiner Form mit so einer Meldestelle auszurüsten für Menschen, die diese Religion nicht mögen, die zum Beispiel das Gefühl haben, dass diese Religion ihnen feindlich gegenübersteht, weil sie vielleicht Atheisten sind. Das sind braune oder Leute. Braune Leute? Ja, aber ist das doch egal. Das sind edle Wilde und wenn man die nicht mag... Also Pierre Vogel ist kein brauner Leut. Ja, das ist aber trotzdem ein edler Wilder. Er hat seine Privilegien gecheckt. Und diesen bösen Kapitalismus abgestrichen, der dafür sorgt, dass die Menschen... Ja, aber warum gibt es denn keine Christenfeindlichkeitsmeldestelle? Warum gibt es keine Buddhistenfeind, keine Taoisten, keine Zarathustristen, keine Mitra-Anhänger-Melde? Migrantisch gelesen werden. Was? Die Leute, die an Zarathustra glauben, kommen aus Persien. Wo werden die denn nicht migrantisch gelesen? Ja, die sind kulturell weiß. Ah. Hätte ich mehr denken können. Also groß geschrieben weiß, ne? Verstehst du schon? Ja. Nicht klein geschrieben. Das musste man sich vorstellen. Diese Religion verbreitet, dass wir im Endeffekt alle unrein sind, ungläubig, zu einer niederen Kaste gehören müssen, Abgaben dafür zahlen müssen, dass wir nicht an den richtigen Sky Daddy glauben. Diese Religion, die all diese Forderungen stellt, die bekommt eine Meldestelle für Leute, die sie kritisieren. Es ist nicht zum Aushalten. Man möchte schreien einfach nur noch. Ja, es ist das Meda. Nicht das Radar, das Meda. Ja, wo ist Droh hingekommen? So, scheiße. Früher war doch noch ein Droh davor. Drohmeda. Das ist auch rassistisch. Das aber es könnte melden. Sein, dass da einige Kamele unterwegs sind. Früher wird's gemeldet. Ja, sollen sie. Die können mich melden bis zum Anschlag. Sollen sie. Also gegen ich werde vor jedem... gegen Queerfeindlichkeiten, Antiziganismus hatten wir schon gesagt. Anti-Schwarzen, Anti-Asiatischen und weitere Formen. Siehst du, die haben doch alles dabei. Auch Anti-Asiatische haben sie dabei. Ist doch gar nicht so, dass sie nur was gegen Muslime machen. Das ist doch schon der Fake News verbreitet, ja. Vorfälle auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze erfassen und analysieren und dokumentieren. Warum? Das Projekt stammt noch aus der schwarz-gelben Koalition. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ach so, Armin. Hilfe. FDP, die Partei für Gerechtigkeit, Freiheit und ach, was soll die Scheiße? Glaubt doch eh keiner. Ja, das war der Herr Stamm, der jetzt zum Abschieben verantwortlich ist. Der sollte uns doch diese ganzen Abkommen da bauen. Dafür war ja doch der Bundesbeamte. Oh, auf europäischer Ebene? Oder? Nee. Die berühmte europäische Ebene? Nee, mit den Ländern, mit den Herkunftsländern wollte doch die Abschiebeabkommen da treffen. Die einzige Sprache, die die verstehen, ist Geld abstellen. Yay, 1,8 Millionen. Wir kriegen erstmal was. Ja. Und 180.000 pro Jahr. Juhu. Ja, Chilling-Effekte und so haben wir ja schon bei Netzwerkdurchsetzungsgesetz damals drüber gesprochen. Christian Lindner muss damit rechnen, beim Bäcker belauscht zu werden, ne? Wenn er wieder sowas sagt. Ne? Ja, und hier der Twitter-Account Paul Möllers hat direkt mal geschaut und dieser Professor Kemal Bozai von Interkultur e.V., der jetzt einer von denen ist, da mit der antimuslimischen Meldestelle, das ist jemand, der auch beim IDZ Jena von der Amadeo-Antonio-Stiftung Veröffentlichungen schon getätigt hat. Wie soll das eigentlich, was soll das, dass so ein Betroffener dann die Schwere von irgendwas einschätzt? Das verzerrt doch komplett von vornherein schon mal die Wahrnehmung der Person. Soll es ja auch. Ne? Wobei ich jetzt sogar schon fast enttäuscht wäre, wenn keiner von der AA-Stiftung dabei wäre. Ja. Erwartbar, ne? Ja. Ich weiß noch, wie sie sich aufgeregt haben, weil sie die Frau Kahane als Spinne in der Mitte eines Netzes gezeigt haben. Aber was ich hier sehe, was soll ich sagen? Ja, und hier haben wir den Hitchens von, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren zum Thema Islam und... Der hat auch mal ein Buch über Orwell geschrieben, was ganz gut war. Das geht 2 Minuten auf Englisch, aber wollte ich trotzdem mal abspielen. Don't worry. It's coming to a place near you. The Qurans that are given out in our prison system to Muslim prisoners, by Muslim chaplains, paid for by Saudi Arabia, are Qurans written to the Wahhabi tune. They're not just your everyday Quran, they're the Qurans that the Wahhabis want you to read, containing direct incitement. They've been given out with taxpayers' money in the prison system. Militias are forming. Next, you'll have militias of this kind with their own chaplains within the United States Armed Forces. Are you ready for that? Are you ready to have Wahhabi preachers in the US Armed Forces? You better get ready for it, unless you're going to take the James Madison view that there shouldn't be any chaplains in the US Armed Forces to begin with or in the prison system. If you want to pray, you can't stop them. But we cannot have state-subsidized prayer. We cannot have state-subsidized preachers or chaplains. Give it up or give it to your deadliest enemy and pay for the rope that will choke you. This is very urgent business, ladies and gentlemen, I beseech you. Resist it while you still can, and before the right to complain is taken away from you, which will be the next thing, you will be told you can't complain because you're Islamophobic. The term is already being introduced into the culture as if it was an accusation of race hatred, for example, or bigotry, whereas it's only the objection to the preachings of a very extreme and absolutist religion. Watch out for these symptoms. They are not just symptoms of surrender, very often ecumenically offered to you by men of God in other robes, Christian and Jewish and smarmy ecumenical. These are the ones who will hold open the gates for the barbarians. The barbarians never take a city till someone holds the gates open for them. And it's your own preachers who will do it for you and your own multicultural authorities who will do it for you. Resist it while you can. And if you wonder what will happen if you don't, look and see how a cricket team in Middlesex in England had to change its name by force last week, because it was called and had been for years the Middlesex Crusaders. Look and see how stories about little pigs can't be taught to children in English schools anymore, lest offense be taken by the religion of peace. Resist it while you can. Ja, und die Geschichte mit den Gefängniskaplanen, was er da meint, das ist ja auch was, was der Tommy Robertson angesprochen hat und meinte, dass das stattfindet da in England, also dass die da die Muslime in den Gefängnissen radikalisieren durch den Zugang, den wir haben. Und das hat er schon vor Jahren gesagt. Und diese Geschichte hier ist halt auch schon uralt, also ist auf jeden Fall schon älter als 10 Jahre. Hast du schon gemeldet? Nee, die Meldestelle startet ja erst im Februar. Ja, er hat ja vollkommen recht. Also am besten finde ich das Cricket Team Crusaders, das seinen Namen ändern musste. Ich habe gerade jetzt letztens so eine schöne Grafik gesehen, Schlachten während der Kreuzzüge. Das sind so ein paar rote Punkte in der Levante. Und dann die Schlachten während der Ausdehnung des Islam. Und dann hast du einfach eine rote Karte in einem Gebiet zwischen dem Zweistromland und Marokko. Ja, die Kreuzzüge, das ist eine der größten Lügen, die man Europäern erzählt, dass die Kreuzzüge irgendwie eine ganz schlimme Nummer gewesen wären, die die armen Muslime ganz schlimm unterdrückt hat. Von wegen, das war, wäre dieser Move, hätten wir diesen Move nicht gemacht und hätten da die Kräfte von den Sarazenen gebunden, hätten wir uns wahrscheinlich von einem Großteil von Europa verabschieden können. Und das will der Islam immer noch. Das will er immer noch. Er will Europa. Ja, aber was wollen unsere Politiker? Wollen die so eine Hierarchie einführen dann zwischen den Religionen oder so? Das kann auch nicht gut sein. Das scheint mir jedenfalls ein bisschen so. Ist ja schon lange. Ja, gut. Die Muslime sind doch schon die großen Opfer. Das sehen wir jetzt auch in unseren Großstädten, wie sie rumziehen, weil sie so Riesenopfer sind von den ganzen Bösen mit ihrer Kolonialeinflüssen und so. Der Scheiß, der Hund drauf hat eine prima Idee. Gibt es eigentlich Geld, wenn ich was melde? Ich glaube, so könnte man die Meldestellen noch viel besser machen, wenn man den Leuten irgendwie dann Fuffi zusteckt. Es gab nur von verschiedenen Meldestellen Entschädigungszahlungen. Ich hatte mir doch mal 1000 Euro oder so, waren aber im Spiel bei einer Stelle. Habe ich noch nie was von gehört. Ja, ich hatte nur beim Stream jetzt, weiß ich noch. Nein, die 1000 Euro, das war doch von Ferda Attermann, wo sie gesagt hat, ich empfehle, dass sie 1000 Euro bezahlen an die Person, die da nicht in die Sauna durfte. Ja, ich hatte das in Erinnerung, dass das irgendwie regelmäßig wäre bei dieser Meldestelle. Also aber okay. Was ich mich da erinnern kann mit 1000 Euro, war die Geschichte mit Ferda Attermann. Wenn wir das erhaltet 100.000 Euro, wenn ihr auf www.meldestellekulturmarxismus.de pro Meldung. Schönen Namen und Adresse hinterlassen, ne? Nein, Spaß. Der Wohnung nicht vergessen, bei euch ab. 100.000 Dogecoin, oder? Oder nee, hier ist diese Währung da aus Vietnam, was ich letztens gesehen hatte. Dong. Achso, genau, 100.000 Dong. Sein. Ja, aber halt diese Geschichte, ne? Also das hört man wirklich schon seit Jahren, dass die Leute, die sich halbwegs damit auskennen, halt sehen, wie diese Sachen da immer weiter anfangen. Und das ist ja auch nicht neu, dass man sich da alles Mögliche traut, immer weiter auf diesem Wege zu gehen, von wegen so, ja, wir sind so unterdrückt und die sind so böse. Und ja, vielleicht ist der Trick an der Meldestelle, dass sie nicht irgendwie eine vernünftige Form haben oder so. Ja, auch der, dass man dann nichts gegen machen kann. Ne? Wenn du sagen würdest, das sind jetzt irgendwie Firmen oder so, dann könnte es sein, dass es hier eine Firma mit einem Ziel, das nicht rechtens ist oder so. Bitte, tschüss. Aber wenn das Leute nicht freiwillig machen sozusagen und in ihrer Freizeit oder gut, in dem Fall wird sie bezahlt, aber ne, sehr mehr so freiwillig. Ja, da kann man dann mehr als machen. Als ob halt. Von wegen, es ist doch alles konsequenzlos, aber wir wissen natürlich alles. Also wir hatten das ja auch schon gelesen, dass sie meinen, ja, der Datenschutz, der wird ja darauf geachtet, dass wir die Namen von den Leuten dann da rausstreichen und so weiter und so fort. Ja, geil, das ist aber egal. Also es weiß doch jeder, was der Sinn und Zweck ist. Und der Sinn und Zweck ist einfach, irgendwelche Sachen zu sammeln, vollkommen egal, ob die stimmen oder nicht, und dann damit wedeln zu können und sagen zu können, ja, guck mal, wie schlimm dieses Problem hier ist. Und deswegen müssen wir doch jetzt wirklich alles andere über Bord werfen und hier irgendwelche neuen Gesetze erlassen und irgendwelche Dinge ändern, irgendwelche Strafverfolgungsdinge ändern und so weiter und so fort und hier schön einen Gesinnungsstaat aufbauen, der sich dafür darum kümmert, dass die Islamisten hier leichtes Spiel haben. Ja, das ist Sinn und Zweck von der ganzen Geschichte. Sammlung von Argumentationsmaterial, ja. Und das werden sie dann auch benutzen zur Argumentation, das denke ich auch. Ja, und dann hat ja jetzt hier zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal der Innenausschuss getagt vom Bundestag in einer Sondersitzung. Und da ging es um Aufklärung zu diesem Fall von dem Herrn Abdul Mohsen. Da mit dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Und Nancy Faeser hat quasi gesagt, ich habe zwar für euch versprochen, dass ich euch genau aufliste, wann, wer, wie, was, wo da jetzt war mit diesem Typen von sämtlichen Behörden, aber liegt mir noch nicht vor alles, also kann ich noch nicht machen. Also es war mehr oder weniger ergebnislos, insofern, dass man jetzt auch nicht mehr weiß, als sowieso schon in den Medien verbreitet wurde, also dass der halt schon an verschiedenen Stellen aufgefallen war, aber da niemand was gemacht hat. Und die ganzen Politiker sind halt alle hier so der Meinung, dass ja, das halt so wäre. Die Frau Lindholz von der CDU hat gesagt, dass sie vermutet, dass das wahrscheinlich so ein Arztbonus war, dass der halt dadurch, dass der als Mediziner irgendwie geilt, sich die Leute wohl gedacht haben, ja, dann kann der ja so gefährlich nicht sein. Da muss der ja irgendwie halbwegs vernünftig sein, wenn der irgendwie als Arzt irgendwie was macht oder so. Und dass vielleicht deswegen da nichts weiter passiert ist, außer irgendwie ein Du-Du-Du in die Richtung von irgendwelchen Leuten. Und was hier nicht drin steht in dem Weltartikel, was ich aber gesehen hatte, weil ich mir die Pressekonferenzen da oder diese Statements von den Fraktionen angeschaut hatte, ist, dass der Gottfried Curio von der AfD sich im Endeffekt hingestellt hat und gesagt hat, ja, die wollen jetzt alle irgendwie erzählen, dass man nur sich darum kümmern muss, dass die verschiedenen Stellen besser miteinander reden, aber im Endeffekt sind ja jeder einzelne von diesen Dingen, die da passiert sind, auch ohne jetzt zu wissen, dass woanders auch noch was passiert ist, hätte eigentlich dazu führen müssen, dass man ja im Endeffekt diese Person, wie der Kugel natürlich meint, außer Landes irgendwie schafft oder so. Und ja, das hat die Welt hier natürlich nicht berichtet. Und die Phoenix, wo das lief, hat dann direkt eine Expertin da gehabt, in Anführungsstrichen, die da irgendwie meint, das wäre eine Falschbehauptung oder so. Wo ich mir aber auch dachte, naja, also, wenn überhaupt, dann kann man sagen, dass das vielleicht eine Meinung ist, der mir nicht zustimmt oder so, aber eine Falschbehauptung ist das eigentlich nicht. Weil es wird ja jetzt nicht behauptet, dass irgendwelche Dinge passiert gewesen wären, die nicht passiert sind oder so. Es ist ja so gewesen, dass es an verschiedenen Stellen aufgefallen ist, dass der Typ halt irgendwie da gedroht hatte und lauter solche Dinge. Also... Ja, Leute wegen ihrer Intellektualität da nicht ernst zu nehmen oder so. Das ist natürlich gerade bei Syrern ein bisschen schwierig, die haben immerhin 30% Der war kein Syrer, der war Saudi-Araber. Achso, ja, stimmt, okay. Okay, sorry. Ja, hatten wir letzte Woche auch schon das Ding, deswegen war ich jetzt ein bisschen... okay. Ja. Was auch noch ist und was ein bisschen im Sinne von Falschbehauptung, also hier ist ein Video aus Hannover, was ich natürlich kenne. Und das ist auch schon ein paar Wochen jetzt alt, das hatte ich nur vergessen bisher. Und hier sehen wir diese Intifada Hannover-Leute, die natürlich nicht in Ordnung sind. Und wir hatten ja auch schon Ausschnitte von denen mit irgendwelchen hier, dass diese Geschichte da, was war es irgendwie, was die meinten, was in Deutschland auch passieren soll. Ja, diese Amsterdam-Geschichte meinten die ja, dass man quasi Juden auf der Straße verfolgt, dass sie sich das auch wünschen würden. Das haben die ja auch irgendwie mal erzählt bei so einer Kundgebung. Und hier behauptet aber jemand, dass die da jetzt über den Weihnachtsmarkt gelaufen wären und Deutschland Hurensöhne gerufen hätten. Aber das kann man hier A, nicht raushören und B, ist das nicht ein Weihnachtsmarkt, was wir da sehen. Also das ist diese eine Bude, die da frei steht. Das ist kein Weihnachtsmarkt. Und das ist einfach der sogenannte Kröpke. Das ist so ein zentraler Platz in Hannover. Und Perfekt, da finden halt alle möglichen Demos halt auch irgendwie statt und Also, wie gesagt, diese Leute sind jetzt wirklich keine Kinder von Traurigkeit, da diese Intifada-Hannover-Leute, wie der Name ja schon sagt. Und ich habe die ja auch erst am, jetzt gestern erst wieder erlebt, wie sie hier durch die Stadt gezogen sind mit ihrem Megafon. Aber diese, so wie das hier dargestellt wird, ist halt auch nicht richtig und ja. Ja, so schon real bleiben, ist Wollte recht. ich so der Vollständigkeit halber auch nochmal darauf hinweisen. Ja. Okay. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Genau. Das Horrorprotokoll der Berliner Silvesternacht. Ich will nur die Vornamen wissen. Ja, gut, die Vornamen kennen wir alle. Es sind nicht so viele. Die haben ja auch einen Nicht so extremen viele. Wasserausfall gehabt. Also, Ja, wo ich mir noch dachte, ob das nicht vielleicht ein bisschen Terror war oder so, so eine Kugelbombe irgendwo falsch reingefallen. genau. Na, Naja, halt. angeblich war ja die Leitung irgendwie schon von Kaisers Zeiten oder so. Eben komplett Ach du. marode und nie Ja, dann. saniert. Ja. Ja, das war von mir nur Spekulation. Schon eine Bleileitung, ne? Also, zwischen 18 Uhr und an Silvester und 6 Uhr morgens an Neujahr waren es in Berlin 2168 Polizeieinsätze. Und die BZ hat hier mal so die schönsten Sachen rausgezogen, zum Beispiel den Brand in einer Tiefgarage in Kreuzberg gegen 21:15 Uhr. Gegen 21:30 Uhr nehmen Polizeikräfte in der Rathenaustraße in Mitte einen Mann fest, der zuvor eine Waffe in der Hand gehalten hat. Naja, gut. Gegen 22:20 Uhr hält ein Busfahrer an einer Bushaltestelle im Stadtteil Hakenfelde und öffnet die vordere Tür. Plötzlich wurde ein Feuerwerkskörper in seine Richtung geworfen, der dann neben ihm im Bus detonierte. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn mit Ohrenschmerzen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. In der Silbersteinstraße in Neukölln beschädigen gegen 23 Uhr und 40 Personen, die teils vermummt sind, die Scheiben eines BVG-Busses der Linie 246. Mehrere Personen schießen gegen 23:45 Uhr im Bezirk Tiergarten Feuerwerkskörper gegen das Gebäude eines Telekommunikationsunternehmens und richten schwere Schäden an. Und so weiter und so fort. Autos, die in Flammen aufgehen. Gebäudeschäden sind ja schon irgendwie eine harte Nummer eigentlich, ne? Also. Ein Polizist wird ziemlich schwer verletzt, als neben dem irgendwie so eine Kugelbombe hochgeht oder ein großer Böller auf jeden Fall. Das kann man mit legalen Feuerwerkszeug sowieso nicht machen, denke ich mal. Mehrere Schäden. Kugelbomben explodieren, beschädigen Hausfassaden und zwei Autos. In der Ockerstraße in Neukölln explodiert gegen 0:30 Uhr eine weitere Kugelbombe. Durch die Druckwelle werden Fensterscheiben von vier Wohnhäusern sowie drei Fahrzeuge beschädigt. Gegen 0:30 Uhr detoniert im Bottroper Weg in Tegel offenbar erneut eine Kugelbombe. Ein 7-Jähriger wird lebensgefährlich verletzt, muss im Krankenhaus notoperiert werden. Sieben weitere Personen werden verletzt, zum Teil schwer. Brennender Transporter in der Schwarzer Straße. Um 0:50 Uhr die nächste Kugelbombe, diesmal Prenzlauer Berg. Ein Polizist erleidet schwere Verletzungen, muss sofort in der Klinik operiert werden. Drei weitere Beamte erleiden einen Schock, einer wird an den Händen verletzt. Gegen 2 Uhr dann noch in Schöneberg eine heftige Explosion, bei der fünf Menschen verletzt werden. Eine Vielzahl von Fensterscheiben an insgesamt sieben Gebäuden geht zu Bruch. Gebäudefassaden und Türen sowie vier Autos durch die Detonation beschädigt. Drei Festnahmen. Ja, ne? Und um 3 Uhr bemerken Polizeikräfte in Prenzlauer Berg fünf Personen, die Feuerwerk auf vorbeifahrende Fahrzeuge abfeuern. Sie werden festgenommen. Bei einem findet sich eine lebensgefährliche Kugelbombe. Nach der Feststellung der Personalien darf der 16-Jährige wieder gehen. 400 Festnahmen, nur zwei Haftbefehle. Ja, ganze Härte des Gesetzes, Nancy, ich verstehe schon. Wofür habt ihr die CDU gewählt, Berliner? Damit sie das mit euch macht? Mir reicht's, ich will jetzt wieder CDU, ne? Und ich soll jetzt Merz, genau, ich soll jetzt Merz wählen, damit es im Land besser wird? Nach dem Vorbild von Herrn Wegner in Berlin? Naja, wobei das mit den Personalien aufnehmen und wieder gehen lassen, ja jetzt auch nicht so was Besonderes ist. Ne? Also da wird dann ein Verfahren Ja, eingeleitet und eben, dann. genau, das ist das, was ich meine. Es muss Schluss sein mit der Kuscheljustiz. Das geht nicht mehr. Diese Leute haben mehrmals gezeigt, dass Resozialisierung bei diesem Volk nichts nutzt, weil die sich nie sozialisiert haben. Wenn ein halbes Jahr später einen Brief kriegt, dass er 14 Tage in den Shop soll oder so. Oder halt ja, irgendwie jetzt. Das ist auch eine Strafe natürlich. 18 Monate Bewährung hat oder sowas. Ja, ja. Das kann doch nicht so weitergehen. Die Leute verletzen Leute schwer, irgendwie zerstören Gebäude, schießen Raketen in Wohnungen. Ich meine, wollen wir noch ein paar Jahre warten oder jetzt was? Wurde ja jetzt schon den steigenden Zahlen zu jetzt schon überlegt, ob man die Leute so wie die Gewalttäter Sport an Silvester schon mal vorher in Gewahrsam nimmt. Gewalttäter Silvester. Ja. Ja, wenn man sich überlegt, wie lange irgendwelche Corona-Ärzte in Untersuchungshaft gesessen haben, ohne dass da was passiert ist, da könnte man die durchaus ein bisschen länger festhalten. Ja, aber da war doch bestimmt höchste Verdunklungsgefahr. Ja, das ist auf jeden Fall schon. Ne? In einem Land, wo jemand für einen Schwachkopf Geld zahlen muss, aber diese Leute halt behandelt werden, als wären das alles Kavaliersdelikte. Ach komm, die haben doch nur gespielt. So eine lebensgefährliche Kugelbombe, ein 7-jähriger Tod, nun ja. Das heißt es ja nicht. Ne? Das kann ja schon sein, nachdem die... Also es ist ja nicht gesagt, dass die nicht noch eine Freiheitsstrafe kriegen. Ja, aber das... Ach, und wir wissen eben... Ja, oder man muss vielleicht so eine Regelung machen, dass sie bis zum Urteil dann eben so lange in den Shop sitzen müssen. Das würde vielleicht auch heilsam wirken und einen ähnlichen Effekt haben. Ja, weiß ich nicht. Wir brauchen für Gewalt und Vandalismus viel härtere Strafen. Damit die dann weil da diese im Gefängnis Würste nichts auf die Reihe kriegen, außer Besuch Gewalt kriegen und Vandalismus. Von ihrem Seelsorger, ja. Haben wir ja gerade gehört, wie das läuft. Ja, genau. Ja, am liebsten wäre es mir sowieso, wenn die Leute, die nicht hier beheimatet sind und an sowas beteiligt sind, Stante Peter, Heimreise, Einreiseverbot. Mauer um Berlin bauen? Oh, das ist auch gut. Das hilft ja nicht, in anderen Städten auch. Ich will in der Lage sein, auch an den Tagen um Silvester, ohne Panik zu haben, rausgehen zu können, weil hier gehen auch solche Schläge hoch, wo ich mir denke, was war das bitte gerade? Haben die eine Weltkriegsbombe gesprengt? Und ich habe keinen Bock, irgendwann zu da an so einem Ding zu stehen, nur weil irgendein Typ meint, er findet das lustig. Ja. Wie kann man sowas überhaupt tolerieren, dass Leute das lustig finden, andere Leute mit Feuerwerk zu beschießen? Da müssten eigentlich sofort eine Hundertschaft Polizisten rein und dann wie damals an der Startbahn West ja, mit Laufschritt. Polizisten gibt's halt nicht. Laut Laufschritt. Und Knüppel raus und dann gib ihm, bis die Leute verstehen, dass man sowas nicht macht. Ich glaube, es hackt, Feuerwerk auf Menschen schießen. Ja, da haben sie in Gießen einen, der sich beschwert hat, der hatte ein Messer. Ja, genau. Bei mir haben sie dann 10 Minuten von mir zu laufen, ist der junge Mann niedergestochen worden, weil er sich beschwert hat, dass er mit Feuerwerk beschossen worden ist. Hätte die Polizei dort im Laufschritt den Jungs den Knüppel gezeigt, einfach 2-3 Mal, wäre das nicht passiert. Und die würden nach 2-3 Nächten, wo sie regelmäßig von der Polizei für diese Eskapaden richtig übel verwamscht werden, lernen, dass das nicht geht, glaub mir. Das schafft die Polizei gar nicht. Dann fangen sie irgendwie 2-3 und ganz viele Vorfälle bleiben ungesühnt oder so. Ja, das ist ja auch nicht die Lösung, fast nicht genau. Ja, die andere Lösung ist halt, dass wir uns weiter zugucken, wie es bei jedem Anlass weiter eskaliert. Ja, man muss schon Präzedenzfälle setzen irgendwie, ne? Das stimmt schon. Das finden wir da nicht alle kriegt. Haben wir eigentlich auch über den mysteriösen Nebel berichtet? Der, in dem die xenoiden Monster sind, der von dem Supermarkt ist. Nee, es war doch in Nordamerika, in ganz Europa war doch ein dicker Nebel. Kam zumindest auf Twitter, da haben sie gesagt, what the government is testing, bla bla bla. Okay. Hab ich das nicht mitbekommen. Als ich. Also ich habe schon gemerkt, dass es ziemlich, also für hier in Norddeutschland ist es, also zumindest bei mir hier in Hannover, ist es mit dem Nebel eigentlich selten ziemlich extrem. Das Schlimmste, was ich mal erlebt hatte, war, als ich mal in Wien war im Winter. Und da war es richtig heftig neblig und sowas hatte ich hier in Hannover auf jeden Fall noch nicht erlebt. Aber letztens war es auf jeden Fall für Hannover-Verhältnisse schon relativ neblig, ja, das muss man schon sagen, ja. Das Thema ist auch aufgefallen, aber dass auch Leute Ideen haben, woran das liegt, das... Nee, ich habe nur ein paar Verschwörungstheorien da gelesen, aber die will ich jetzt nicht rezitieren. Der Feinstaub war ja angeblich nicht... Der Mammon hat auch den Tipp gerade gegeben. Das sind die vielen Nebelkerzen, die Habeck und so momentan. Das Thema ist die heiße Luft, die abzieht von der Ampelregierung. Das ist eine Kombination aus den Nebelkerzen und der heißen Luft. Das Leute, das ist doch alles Unsinn, was ihr da erzählt. In Wahrheit ist das der Weichzeichnungsfilter von den Syrern. Frauen, der schon mal vorgewärmt wird, bevor er richtig greift. Sie ist unscharf an den Rändern. Ja, und hier haben wir den größten. Man darf ja nichts Böses mehr sagen über Leute. Ich habe es gerade runtergeschluckt. Schlaukopf von allen. Schlaukopf, den größten Schlaukopf von allen. Younes, der Bruder von UNESCO, nehme ich an. Das ist der Typ, der vor laufender Datteltäter, aber es ist noch ein anderer Younes. Der hat vor laufender Kamera sich nicht entblödet, aus seiner Hand eine Rakete zu nehmen und sie auf eine Hausfassade zu schießen. Und die ist dann halt glatt durch das Fenster ins Kinderzimmer im dritten Stock oder so. Und ist dort geschlossen, ne? Ja, und dort entsprechend detoniert mit lustigen Effekten und bunten Geflitter. Gefolgt von Kindergeschreien. Kommt raus, der Typ ist Influencer. Ja, also hat irgendwie 100.000 Leute auf, was auch ich, Instagram oder TikTok oder so. Ja, und hat das da auch veröffentlicht. Das ist eigentlich das Allerbeste, was sein Kumpel da gefilmt hat. Jetzt ist er festgenommen worden. Aber ehrlich, das andere zu veröffentlichen, ist ja mega doof, ey. Er hat das dann auch wieder gelöscht und hat dann auch Videos gepostet, wo er sich irgendwie angeblich mit irgendwie irgendeinem Friedensstifter da oder was ausspricht. Oder bei dem Typ, dem die Wohnung gehört. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ja, bei dem Typ, dem die Wohnung gehört. Ich habe da auch, okay, aber vielleicht gleich schon mal zu dem herrlichen Zeitungsartikel rüber wechseln. Weil die Zeit online hat nämlich ihn angerufen. Und ein Influencer wirft in Köln eine Silvesterrakete. Nee, der hat nicht geworfen. Er feuert die ab. Fenster. Das ist schon geil, wie man hier das abmildert sofort. Der wirft das nur. Das ist ja ein schön. Fehler, sagt er im Gespräch. Kicher. Warum Attila Younes sich trotzdem missverstanden fühlt. Ja, warum fühlt er sich denn missverstanden? Ein Fehler, den du auch noch gefilmt und hochgeladen hast. Ich keine Ahnung, Mann. Aber das ist schon Spaß, bitter. Ne? Oder nur Spaß, Mensch. Es dauert eine Weile, bis man Attila Younes ans Telefon bekommt. Aber nach ein paar unbeantworteten Direktnachrichten und Anrufen schickt er eine Textnachricht. Das ist eine lange Geschichte. Ich rufe in 15 Minuten zurück. Während des Telefongesprächs mit Zeit Online sitzt Attila Younes in einem Berliner Café. Man kann Stimmen und Geklapper im Hintergrund hören. Er sagt, ich wollte einfach nur Silvester feiern. Menschen, die einfach nur Silvester feiern wollen. Attila Younes ist ein Influencer. Er postet in arabischer Sprache, meist Comedy. Er reist viel, befragt Leute auf der Straße, lacht ins Telefon. Er hat 313.000 Follower auf Instagram und hat in der Silvesternacht in Berlin-Neukölln eine Rakete in das Kinderzimmer eines Kindes geworfen, wo sie explodierte. Explodierte, guck mal an. Durch Glück wurde niemand verletzt. Oh. Und es ließ sich dabei filmen und veröffentlichte das Video auf seinem Instagram-Account. Das Ganze sollte ein Spaß für seine Follower sein. Er ist in dem Video zu sehen, wie er in eine weiße Daunenjacke gekleidet, Pelzmütze auf dem Kopf, vor einem mehrstöckigen Wohnhaus steht. Er hält die Rakete in der Hand. Für das New Year, das neue Jahr, wie er auf Englisch sagt. Pass auf, dass die Rakete sich nicht dreht, warnt ihn eine Männerstimme aus dem Off. Und es zündet die Rakete an. Gezielt, so scheint es, auf ein geöffnetes Fenster und sagt auf Arabisch, ich will sehen, was passiert. Der Feuerwerkskörper fliegt durch das Fenster hinein ins Zimmer. Ein Lichtschein blitzt auf. Daraufhin sieht man im Video, wie Attila Younes wegrennt. Younes spricht Arabisch, Deutsch versteht er nicht. Es ist sein erster Besuch in Deutschland, sagt er. Er sei 24 Jahre alt, komme aus Nablus im Westjordanland. Er habe zwei Pässe, einen jordanischen und einen palästinensischen. In Nablus hat er an der an Naya National University Public Relations studiert und dort im Mai 23 seinen Abschluss gemacht. Ich will, dass die Leute lachen, ich will die Leute entertainen, sagte über das, was seinen Account ausmacht. 2 Wochen lang sei er hier in Deutschland, dreht Content in verschiedenen Städten, neben Berlin auch in München. Er habe viele Freunde in Deutschland, erzählt Younes. Viele von ihnen Palästinenser, die hier in Deutschland leben. Mit ihnen habe er Videos gedreht. Er kenne die deutschen Gepflogenheiten nicht, sagt er. Ich weiß auch nicht, wie eine Rakete funktioniert. Geil, das ist für mich so geil, ein Palästinenser, der sagt, der nicht weiß, dass er nicht weiß, wie eine Rakete Public funktioniert. Ich will auch Relations, sag wissen, ich dann dann nur. zündest die an, dann geht der Knall, dann brennt das los und dann ist das Ding an. Was willst du Du denn da gehst in groß die wissen? Aber... Public und dann zündest du die Relations an und dann. Er habe Ja. nur gesehen, dass die Leute in Berlin viel knallen, offenbar Spaß haben, Lärm machen. Das wollte er auch mal erleben. Deshalb sei er. Wobei ich dazu sagen muss, dass. Also ich habe bisher sehr selten eine gute Erklärung von jemandem gehört, wenn jemand was richtig falsch gemacht hat. Also weil halt mit einer Rakete auf ein Haus schießen, das ist halt einfach sehr fragwürdig und es erinnert mich immer an Hannah Arendt mit der Banalität des Bösen. Also dass man da eigentlich nie eine gute Antwort bekommt, wenn dann jemand sich dazu äußert. Ja, aber die Also. Zeit scheint es ja irgendwie interessant zu finden. Also. Deshalb sei er in einen Laden gegangen, hat sich Raketen gekauft. Ich wollte niemanden absichtlich verletzen. War er sich der Gefahr nicht bewusst? Er sagt darauf nein. Er habe nicht gedacht, dass eine Feuerwerksrakete so weit fliegen könnte. Ja, aber die anderen Freunde, der hat doch genug Raketen rumherum gesehen, die das auch konnten. Er hätte Kann doch jemanden nicht sein. ernstlich verletzen können. Bereut er nicht, was er getan hat? Das ja, sagte er, es tue ihm sehr leid. Als Atala Yunus am Neujahrsmorgen wach wurde, sei seine Inbox schon mit wütenden Nachrichten vollgelaufen. Leute, die fragten, warum er das getan habe. Und Hassnachrichten. Rassistische Beleidigungen. Schwein sei er genannt worden. Scheiß Islam habe da gestanden. Scheiß Araber. Manch einer habe ihm den Tod gewünscht. Ich war geschockt, sagte er. Mit diesen Reaktionen habe ich nicht gerechnet. Was passiert denn im Westjordanland, wenn man eine Rakete in ein Kinderzimmer schießt? Werden da Blumen gestreut und es wird ein Fest zu Ehren des mutigen Mannes gefeiert oder was? Kann ich mir irgendwie, ich meine, es ist wie Abel sagt, wir werden hier keine ehrliche Entschuldigung oder irgendwas hören. Die Emojis, die derzeit unter seinen Instagram-Stories auftauchen, das kotzende Gesicht, ein Flugzeug, ergänzt durch raus oder bye bye, viele blaue Herzen, wie AfD-Wähler sie gern posten und immer wieder Remigration. Seht ihr, das ist hier, der Mann ist das eigentliche Opfer. Ne? Die Leute werfen hier mit ihren gefährlichen blauen Herzen. Das verstehe ich jetzt Gott sei Dank auch endlich. Danke, Zeit. Verzeiht, ne? Das erste Mal, sagt er, erlebe ich Rassismus. Da habt ihr es. Ja, hart erarbeitet, ne? Aber Younes verdient. hat das Video aus der Silvesternacht inzwischen gelöscht. Dafür hat er ein anderes gepostet. Er auf einer Couch, neben ihm ein älterer Mann, den er als Hak Abdul Abu Muhammad vorstellt. Laut Younes gehört ihm die Wohnung. Ein kurdischer Libanese, ja, das war der Fehler wahrscheinlich, ne? Deswegen tut es dir auch leid. Die Rakete, die Atala Younes abgefeuert hatte, sei in das Kinderzimmer geflogen, in dem sich niemand aufhielt. Es war falsch, sagt Atala. Das gehe nicht, erklärt er und bittet seine Follower, ihm so etwas nicht nachzumachen. Ich hoffe, dass Abu Mohammed die Entschuldigung annimmt, sagt er und küsst Abu Mohammed auf den Kopf. In der arabisch-islamischen Welt ein Zeichen von Achtung und Respekt. Der ältere Mann sitzt während des gesamten Videos reglos da und schweigt. Wer war er jetzt? Der Wohnungsbesitzer oder wer war das? Der Mack. Der Wohnungsbesitzer, ja. Jonas sagt am Telefon, wir haben das persönlich geklärt, von Araber zu Araber, von Angesicht zu Angesicht. Der Ja, Chat Jonas wird lacht das ja schon mich. bereuen, dass die Kosten jetzt auf ihn zukommen, ne? Wenn die Jungs sagt, dann so bekloppt, machen wir das Zimmer wieder fertig, so 5.000 bitte oder so. Der Chat macht mich gerade darauf aufmerksam. der Abakan, er hat nie Rassismus erlebt. Er kommt aus dem Westjordanland. Wahrscheinlich fällt es nicht darunter, wenn man irgendwie Raketen auf seinen Nachbarn schießt und sagt, wir müssen den Mann ausrocken. Er wollte nur sehen, was passiert wahrscheinlich. Das lernt man so an der Universität, ja, für Public Relations. Ja, versuchen Sie einfach mal. Ne? Jonas sagt am Telefon, wir haben das persönlich geklärt, von Araber zu Araber, von Angesicht zu Angesicht, an der Decke und an der Wand der Wohnung seien ein paar Brandspuren zu erkennen gewesen. Der Teppich habe etwas abbekommen, ansonsten sei nichts passiert. Deshalb frage er sich, was die Deutschen und die Behörden noch von ihm wollen. Er war auf der Plattform X gesehen, dass die Polizei gegen ihn ermittelt. Was will die Polizei denn von mir? Denken die, ich bin ein Flüchtling? Wieso ist nur Flüchtling sein strafbar oder was? Nee, aber er denkt, er hat das hier mit Abu Mohammed besprochen und damit ist es halt vorbei. Er erkennt den Straftatbestand der Brandstiftung oder der versuchten Brandstiftung nicht. Ja, er kennt vielleicht auch Offizialdelikte nicht, ne? Hm. Oh, ja, hat man da nicht im Westjordanland. Sagt er, Mann, ihr Deutschen. Dass er eine Straftat begangen haben könnte, scheint ihm auch jetzt noch nicht bewusst zu sein. Auf Anfrage von Zeit Online bestätigt die Berliner Polizei, dass ihnen der Fall bekannt ist und wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt wird. Das Strafmaß liegt bei nicht unter einem Jahr Freiheitsstrafe. Es habe keine Verletzten gegeben. Zu den laufenden Ermittlungen könne darüber hinaus keine Auskunft erteilt werden. Das sei vorerst sein letzter Besuch in Deutschland gewesen, sagt Atala Yunus. Er will den Vorfall so schnell wie möglich vergessen. Wieder keine Ausreise? Es gebe ja anscheinend viele Rassisten, findet er. Er will die Hassnachrichten nicht zur Anzeige bringen. Für diesen Aufwand habe ich keine Zeit, sagt er. Ich bin nur Terrorist, Tourist. Ich fliege morgen endlich zurück in meine Heimat. Und der Berliner Polizei haben wir ja noch nichts gehört. Ja, das ist der Rassismus. Der Rassismus der Leute, die sagen, flieg weg, bye bye. Und dann sagt er, kann ich mich nicht drum kümmern, ich fliege jetzt weg. Ja, und da kommen wir dann zu meiner Einreichung zurück, weil die ist noch einen Schritt weiter. Nämlich, der ist dann auch zu seiner gebuchten Maschine nach Amman, Jordanien, um da einzusteigen. Das auch schön. Kann man aber leider nicht sehen, wahrscheinlich, weil das ein Video ist oder so, oder? Ja. Und dann haben am Gepäckband praktisch die Handschellen geklickt. Und was ich vorhin auf Twitter gesehen habe, also das ist noch unbestätigt, aber das heißt, dass auch ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden ist. Das heißt, es war, ne? Klar. Das heißt, er wäre eigentlich nur bis heute Abend in Gewahrsam genommen. Aber sobald ein Haftbefehl natürlich besteht, kann er auch länger bleiben. Und vielleicht dauert das ja jetzt eine Mindestzeit von einem Jahr, bis er wieder nach Amman zurückfliegen kann. Wieder einer mehr, der auf unsere Kosten lebt. Aber gut, in dem Fall mag ich es in Kauf nehmen. Wer hätte gedacht, dass es noch schlimmer werden kann, ey. Männer, die ihre Hand beim Böllern verlieren, können zumindest keine Frauen mehr schlagen, sagt ein Mitglied des empathischen Geschlechts namens Jette Nizza. Aha. Jette. Meisten Männer haben zwei Hände, Jette. Und Füße haben die auch noch. Und Zinedine Zidane. Ich sag nur Zinedine Zidane. Ja, das war vor ihrer Zeit wahrscheinlich. Ja, darum geht es ihr auch, glaube ich, nicht. Ne? Nee, es geht ihr darum, so unappetitlich und so menschenverachtend zu sein, wie es nur geht. Aber Männer sind Männer denn Menschen? Ja, doch, wirkliche Bevölkerungsgruppen, die wirklich ein Problem machen, da wird dann natürlich nicht geguckt, sondern mit der Nummer dann auch noch abgelenkt im Prinzip. Und wenn das irgendeine Tante auf Twitter wäre, wäre das ja alles gar nicht so schlimm. Ja. Wie der Abel eben gesagt hat, eine Vertreterin des Geschlechts, der weiblichen Personen, die so gelesen werden. Aber die Frau ist halt auch Vorsitzende der Grünen Jugend. Bitte, jetzt schön, Fahrradkette. Ja, ist schön, so ein Menschenbild auch zu haben. Warte, wenn sie die Vorsitzende der Grünen Jugend ist, dann muss man sie eigentlich loben, dass sie es nicht noch härter getroffen hat. Okay. Ja. Ja, sie hat dann auch so eine Non-Pology irgendwie veröffentlicht, dass sie es jetzt mittlerweile gelöscht hat und meinte irgendwie, ja, die Männer haben sich beschwert. Das war natürlich verkehrt, weil damit haben sie ja wieder abgelenkt von irgendwelchen wichtigen Diskussionen, das übliche Blabla halt. Ja, und seine Männer nochmal einmitgeben. Und der X-Ray fasst es zusammen. Männer verlieren ihre Hände, Frauen am meisten betroffen. Ja, und das mit dem Pole Dance haben wir auch gesehen, Chrissy. Ich habe auch schon das Wut-Video gesehen, was nach dem Pole Dance-Video kam, wo sie dann gesagt hat, oh Gott, ich werde objektifiziert. Die ganzen Incels holen auf sich, auf mich einen runter. Okay. Ist alles ganz schrecklich. Aber ihr objektifiziert mich nicht. Ich bin stark und nur weil ihr Bild von mir angewichst. Das war ziemlich lustig. Ja. Okay. Ich mache einen Sport wie jeder andere. Ja, auch geil, ne? Dass man da direkt hingehen kann. So, ne? Also. Was ist an diesem Polentanz eigentlich so? Ich meine, tanzen die Polen anders dazu? Ich verstehe es nicht. Ja, ich finde es einfach lächerlich, das einfach als Sport zu verkaufen. Das ist ja, doch, das ist inzwischen ja, dummerweise halt Sport. Aber ich bin schon der Meinung, dass egal, was so jemand in seiner Freizeit macht, dass das eigentlich auch, ja, ist halt blöd. Ich würde es in ihrer Position halt nicht posten, aber man kann das natürlich durchaus auch unter der Rubrik Phishing vor Konflikt irgendwie. Ja, die grüne Jugendvorsitzende macht Pole Dance. Die beschwert sich, dass Männer gucken. Das ist wirklich irgendwie, weiß ich nicht, setzt so fast die Krone auf. Ja, ist das. Ja, so irgendwo auch die normale Logik halt. Ne? Also, ich muss mir doch wohl noch aussuchen können, wie andere Leute darauf reagieren, was ich irgendwie der Öffentlichkeit tue. Ja, genau. Weil ansonsten ist es ja kein Feminismus. Ja, so innerer Widerspruch aber auch. Alle anderen Leute schulden mir doch, dass ihre Meinung, die sie über mich haben, dem entspricht, was ich mir aussuche. Aber umgekehrt ist man den Leuten natürlich gar nicht schuldig. Das provoziere ich dann zum Beispiel mit Pole Dance. Ne? Ist man den Leuten nicht mal das Geringste irgendwie schuldig, nämlich, dass man sie vielleicht nicht irgendwie mit reinzählt zu irgendwelchen Frauenschlägern oder so, ne? Aber das ist das übliche Ding. Solche Geschichten, das kannst du alles machen, kannst du den Atem sparen, zu sagen, die meisten sind vernünftig. Aber wenn die Leute dann auf der Domplatte rumrennen und irgendwie einen Zettel dabei haben, wo Fucken draufsteht, dann bedeutet das natürlich überhaupt nichts und das ist nur ein Einzelfall und wenn überhaupt, dann lass mal ein Gesetz machen gegen Thomas und Marcel, weil die sind ja genauso schlimm oder irgend so ein Scheiß. Bitte. Ja, und dieses hatte ich jetzt hier nochmal gefunden. Wir hatten uns ja schon ein paar Mal gefragt nach den Zahlen von, weil das ja immer heißt, dass die Lesben bei der häuslichen Gewalt überrepräsentiert sind. Und das geht hier wohl auf diese Metastudie von UCLA Williams Institute zurück aus dem Jahr 2015, also jetzt auch schon wieder 10 Jahre alt. Aber die haben sich da wohl verschiedene Auswertung angeschaut, Partnergewalt gegen LGBT-People und da haben sie dann damals festgestellt, dass also die Lesben überrepräsentiert sind und die Schwulen unterrepräsentiert sind bei der Partnergewalt. Aber danach hat man nie wieder irgendwelche anderen Datenerhebungen dazu gesehen, also ich zumindest nicht, noch keine gefunden. Ich kannte das nur so als Behauptung und wusste noch gar nicht, wo das herkommt, aber es kommt hier aus dieser Studie von UCLA und die haben sich da auch nur andere Sachen angeschaut. Steht ja auch a Review of Existing Research. Und Transleute und so haben sie sich auch angeschaut. Und wer hätte es denken können, die schwarzen Transleute sind am meisten betroffen von Gewalt. Partner-Violence, also gegenseitige Gewalt, oder? Und das fand ich einfach nur so wunderschön. Das ist mir, der Algorithmus hat es mir reingespült. Das ist ein Kanal, der sich nennt 21. Jahrhundert Kommunismus. Auf dem Profilbild ist eine Pali-Fahne. Und das Video ist Adorno, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und es ist vom Bayerischen Rundfunk. No. Das ist einfach so ein Gesamtkunstwerk, wo alles ineinander greift. Das ist einfach zauberhaft. Ich habe tatsächlich voll viel von ihm gelesen. Mach das bloß nicht. Lies was anderes. Ja, und das Ding vom Bayerischen Rundfunk ist auf jeden Fall ziemlich nah dran an dem Ganzen, was James Lindsay auch immer so erzählt. Ne? Also sie sagen halt eben auch, dass das was mit Marxismus zu tun hat, dieses ganze Geschwafel von Zuständen, in denen man sich irgendwie befindet und die man gar nicht versteht. Und die gute kritische Theorie, die hilft uns ja dabei. Ja, genau. Also die soll... Wie die Welt wirklich ist und nicht so wie dieses ganze... Falsche hier irgendwie, was uns der Spätkapitalismus hier verbreitet. Kritische Theorie war der Versuch, sozusagen den Marxismus zu vervollständigen und ein kulturelles Element mit dazu zu batschen. Und Marcuse haben sie auch ein paar Mal da drin. Und dann folgen sie hier noch so einer Studentin, die irgendwie jetzt gerade die kritische Theorie erst lernt und am Ende komplett verhunzt. In den 80er Jahren, also die kritische Theorie gelernt. Es ist kein normales. Ja. Herbert Marcuse, wir können doch mal kurz hören, was Herbert Marcuse uns zu sagen hat. An den bestehenden Verhältnissen. Ich denke daran, dass der Spätkapitalismus Formen der Repression entwickelt hat, die in der marxischen Theorie traditionelle Praxis der Veränderung unmöglich zu machen scheint. Und ich denke hier besonders an die Integrierung weiter Schichten der Bevölkerung, besonders an die Integrierung der Arbeiterklasse in das bestehende kapitalistische System in den fortgeschrittensten kapitalistischen Ländern. Das heißt aber, dass das geschichtliche Subjekt, das gesellschaftliche Subjekt der Revolution offenbar nicht mehr da war oder offenbar nicht mehr oder noch nicht aktiv war. In diesem Sinne war er orthodoxer Marxist. Ohne eine Massenbasis in den ausgebeuteten Klassen ist eine Revolution unvorstellbar. Und weil diese Massenbasis in der gegebenen Situation, gerade in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern, nicht sichtbar war, hat er sozusagen die Umsetzung der Theorie in Praxis vertagt. Er hat immer wieder nach den Vermittlungen gesucht, die ohne die Möglichkeit einer solchen Umsetzung aufzugeben oder zu verraten, wenigstens die Umsetzung der Theorie in Praxis vorbereiten könnte. Das Bedürfnis. Tja, ja, und Praxis, wer bereitet heute den Grund? Ja, genau das sehen wir ja heute, dass eine Gesellschaft geschaffen wird, die überall Ungerechtigkeit sieht und die irgendwann die marxistische Revolution will. Ja, das braucht man, um den Mob zu erzeugen, den er braucht. Geil. Ne? The need to lend a voice to the suffering. Die Menschen leiden, gibt ihnen eine Stimme. So sieht's aus. Unglaublich. Ja. Vor allem the need to lend a voice to suffering. In meinem Leben war es immer so, wenn ich mein Leiden groß ausgedrückt habe, bin ich irgendwie nicht vorangekommen. Und wenn ich den Schmerz genommen habe und das transmutiert habe in was Positives, das Antrieb genommen habe, ist was ziemlich Gutes dabei rausgekommen. Aber Praxis, Abel. Ja, also. Brauchst doch die, bist du etwa ein orthodoxer Marxist, oder? Ja, und jetzt seht ihr auch nochmal, ich habe gerade gesehen, das war ja verborgen hinter dem Affen, aber wie schon gesagt, dass. Icon von diesem Kanal ist eine Pali-Fahne. 21. Jahrhundert Kommunismus. 1200 Aufrufe in 3 Tagen. Gutes Netzwerk, der Mann. 51 Abonnenten. Das hat ja beim Bayerischen Rundfunk wahrscheinlich auch schon ein paar mehr Aufrufe. Seit irgendwas 80. Es gibt kein richtiges Leben in Flaschen. Ihr, dem stimme ich zu. Alkohol ist Gift. Ja, kommen wir nun zu einem Kinofilm, der in Amerika schon angelaufen ist, nämlich A Complete Unknown, ein Biopic, ein sogenanntes über Bob Dylan. In Amerika schon über Weihnachten angelaufen, bei uns in Deutschland kommt komischerweise erst irgendwie Ende Februar raus und heißt auch nicht A Complete Unknown, sondern Like A Complete Unknown, wo man sich schon wieder fragt, warum? Also, was ist das für ein Quatsch schon wieder? Um die Songzeile irgendwie, vielleicht hat man geglaubt, wenn man die ganze Songzeile nimmt. Dann merken es die Leute besser, oder wie? Weiß ich nicht. Ja, ich würde mal vermuten, dass wahrscheinlich der Verleih, damit nicht die falschen Poster irgendwie ausgehängt werden oder so, dann nochmal ein Wort davor gemacht hat. Keine Ahnung. Ein Schwachsinn. Ja, und auf jeden Fall geht's. Der Kingsburn ordnet Dylan gerade ein als den amerikanischen Niedergang. Finde ich sehr lustig. Schweinerei. Schneidet mich aus allen Streams raus. Ich hätte ja Bob Dylan eine Gitarre spielen bei ihr, bra. Komm, Bob, ja, verdammt, lang her, komm, Bob, komm, sing mit, verdammt. Und dann ist er raus in die Welt und hat seinen großen Erfolg gehabt. Ja, und es geht halt um die Anfangszeit von Bob Dylan bis zu seiner elektrischen Revolution, wo er dann da die Folkmusik verraten hat, wie das ja viele Leute gesehen haben. Und auch um seinen den Johnny Cash, den er kennengelernt hat, hier die Joan Baez und ja, da seine Freundin, die auch auf dem Cover von einem Album drauf ist. Und halt eben auch den Pete Seeger, den Folkmusiker. Und hier der Washington Examiner schreibt hier in dem Artikel über den Pete Seeger, dass der ja auch Mitglied der Kommunistischen Partei gewesen ist, was natürlich in dem Film überhaupt nicht drin vorkommt. Und dass der wohl auch Kulturmarxismus im Endeffekt betrieben haben soll, von wohl dieser Begriff ja auch nicht fällt in dem Artikel. Aber sinngemäß quasi unterstellen sie ihm hier, dass er also seine Musik extra dafür eingesetzt hat, um die Idee des Marxismus an die Amerikaner ranzutragen. Und ja, das ist halt eben auch so ein, weil der Dylan ja quasi, dem sie vorgeworfen haben, er hätte das verraten im Endeffekt und würde nur Kommerz machen und dem Albert Grossman, seinen Produzenten, wie er schon steht, dass der wohl gesagt haben soll zu dem Pete Seeger, du verkaufst hier nur die Kerzen und ja, Dylan verkauft die Glühbirnen und ja, und Washington Examiner meint halt, dass der Seeger im Endeffekt den Kommunismus verkaufen wollte da mit seinem Kram und dass wohl viele Leute von dieser Folkbewegung auch so machen wollten. Kommunismus ist haram. Wer spielt denn Dylan? Timothy Chalamet. Oh, geh weg. Oh, das soll es auch wohl ganz gut gemacht haben. Also, ich kann schon den nicht paar... sehen. Es gibt so Schauspieler. Der passt aber eigentlich. Für Dylan passt er doch. Ist auch so ein dürrer Heini. Also, ich finde, der passt eigentlich. Oh, nee, ich mag den nicht. Sorry. Der hat wohl auch irgendwie 6 Jahre Zeit gehabt oder so, wegen Corona und allem möglichen Kram. Und deswegen soll es wohl auch ganz gut geworden sein. Also, da der in Amerika schon draußen ist, der Film, habe ich schon diverse Videos gesehen und alle meinten eigentlich, er wäre ganz gelungen. Aber das sind natürlich auch Leute, die Bob Dylan gut finden. Oder Timothy Chalamet. Nee, das wahrscheinlich eher nicht. Ich denke mal, muss man schon Bob Dylan gut finden, um den Film zu mögen. Mm. Ja, der Apollo News hat auch was Interessantes gewagt, nämlich sich hier mit den in die Gulags verschleppten DDR-Bürgern beschäftigt. Und da gibt es wohl auch ein paar Bücher, die einige von denen geschrieben haben und die aber halt kaum bekannt sind, kaum rezipiert werden. Und die Pauline Schwarz hat hier mal einen Artikel geschrieben, wo sie halt so ein paar Szenen aus diesen Erinnerungen von diesen Handvoll DDR-Leuten, die da in Sibirien gelandet sind. Ursula Rumin im Frauengulag am Eismeer, in Ostberlin vom sowjetischen Geheimdienst verhaftet und wegen angeblicher Spionage zu 15 Jahren Zwangsarbeit verurteilt, musste Ursula Rumin in den Albtraum Workuta erleben. Ha. Ich bin Autist, ich habe alle Bücher. Ja, das schreibt die Frau Schwarz ja auch, dass es aber nochmal ein anderes Lager war. Also das Frauenlager war getrennt von dem Männerlager und die haben sich auch nie zu Gesicht bekommen. Und sie schreibt ja aber auch von einem Mann, der dem sie irgendwie gesagt haben, er sollte mal sich irgendwo hinbegeben. Und er war der Meinung, dass das irgendwie war, um seine Wahl, dass er da irgendwie gesagt kriegt, wo er für die Volkskammer abstimmen soll, weil ihm das schon irgendwie angekündigt worden war. Stattdessen haben sie auf dem Weg dahin irgendwie gefangen genommen, dann tagelang irgendwie hin und her gekarrt und dann irgendwie wachgehalten für mehrere Tage, bis er dann ein Geständnis abgelegt hat, halt eben auch wegen Spionage und Zerstörung von dem Sowjetgedanken, irgendwie sowas, das Übliche halt. Und dann 10 Jahre, das ist ja der berühmte Zehner, den die da immer verteilt haben an die Leute. Und diverse von denen haben auch Todesstrafe bekommen, direkt abgeknallt worden. Und dann wurden die Leute erstmal nach Moskau verschleppt und dann ein paar Wochen weiter halt nach Sibirien, wo sie dann ein paar Jahre da gewesen sind, im Endeffekt bis zum Ende von Stalin. Und ja, die paar Leute, die das halt überlebt haben. Und man weiß halt gar nicht genau, wie viele DDR-Bürger das überhaupt gewesen sind, weil halt ganz viele sind halt gestorben dabei, bei der Geschichte. In dem Artikel hier steht, dass sie irgendwo zwischen 15.000 und 100.000 das wohl gewesen sein müssen. Ja. Hört man wenig drüber irgendwie sonst, ne? Ja, sehr wenig. Also ich habe jetzt wirklich schon viele Nachrichten gelesen und ich, also über Gulags, gerade speziell in Beziehung zu DDR, das ist ein halber Lottogewinn, wenn du da einen Artikel findest. Also. Ja, und wie hat unsere Gottkanzlerin in ihr Buch geschrieben, in DDR war zwar eine Diktatur, aber wenn man da irgendwie, konnte man schon halbwegs vernünftig auch leben. Irgendwie so war ja sinngemäß eine Formulierung da drin. Als Funktionärin, klar. Ein Interview vom Spiegel mit Herrn Habeck, gibt es ja einen Auszug von. Der Spiegel schreibt, weil uns ihre Videos an Predigten erinnern, sehr getragen, durchdrungen von einem heiligen Ernst. Und es mündet immer in Zuversicht. Sehet her, alles wird gut. Ich verkünde euch die frohe Botschaft. Ist Ihnen das selbst noch nicht aufgefallen? Ist Ihnen noch nicht aufgefallen, dass das Wort Zuversicht auf seinen ganzen Plakaten draufsteht, ja? Habeck, ich finde erstmal, unabhängig von meinen Videos, dass in Ihrer Frage eine gewisse Despektierlichkeit gegenüber frohen Botschaften steckt. Und ich denke, wir brauchen eher mehr davon. Hast du so eine frohe Botschaft wie, ja, die Energiewende wird zu 50% wahrscheinlich funktionieren? Ist das auch eine frohe Botschaft? Spiegel, was war denn despektierlich? Habeck, die Art, wie sie frohe Botschaft ausgesprochen. Ja, dass es nicht eine Ausführung gibt. Ja. Ich hab doch nur frohe Botschaft gesagt. Ja, aber das war ja Verbrechen gegen die Revolution. Sie haben Spionage gegen den heiligen Habeck. Und überhaupt der Tonfall. Falsch ausgesprochen. Tja. Die habe ich auch gesehen. Das war gut, ne? Ja, das ja, und er hat ja auch schon Neues gemacht zu dem Video, das Frau Baerbock direkt nach ihrer Landung in Zypern aufgenommen hat. Ah, okay. Und, ja. Noch gar nicht gesehen. Ja, jedenfalls, der sehrlose Mundschuh macht jetzt hier wohl ein bisschen mehr YouTube-Content. Hat auf jeden Fall einige Videos in den letzten Tagen rausgehauen und das waren hier so ein paar Reactions zu den Neujahrsansprachen von den Politikern. Und eins davon... Die Idee wohl her hat. Eins davon war von dieses uns. Hier. Sehr da reagiert auf Bob Habeck. Und ja, das fand ich ziemlich gelungen. Fand ich ziemlich gut. Also dieses eine Video. Die anderen fand ich nicht so gut. Ja, er hatte Kritik gekriegt dafür, dass er in Reaction-Videos rumgekritisiert hat und dann selber welche macht. Okay. Aber ja, Peng, irgendwie künstlerische Freiheit soll er doch machen, ne? Also, mir war egal. Weiß ich nicht, man kann seine Meinung auch mal ändern, sonst finde ich das jetzt nicht. Und dann hat er dann noch eine Reaction gemacht auf, oh, wie war das denn nochmal? Die war nicht so gelungen und das war auch ein bisschen schwieriger. Ja, weiß ich gar nicht. Da gibt es eine Kritik und jetzt hat er beim Habeck das ein bisschen leichter gehabt, weil da habe ich auch wirklich eindeutig ziemlich viel blödes Zeug verzapft. Ne? Hat sich kaputt gedacht dabei. Und auch aufgeregt. Ja, und es gibt ja auch noch so andere Politiker. In so einem fernen Land. Österreich, ja. Österreich. Genau. Ein fernes, unbekanntes Land, ne? Und die haben lange und redlich verhandelt. Ja, super. Ja, bei diesem Video hier habe ich mir eigentlich am Ende von jedem Satz gesagt, könnte man eigentlich einsetzen, nicht so wie diese dummen Deutschen. Ich spiele mal ein bisschen was vor. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, in den letzten Tagen haben sich die politischen Ereignisse mehr als überschlagen. Die Neos sind zu meinem Bedauern aus den Verhandlungen ausgestiegen. Die Volkspartei und ich als Obmann hatten aber weiterhin den Anspruch, alles zu versuchen, um eine stabile und arbeitsfähige Regierung zu bilden. Daher haben wir heute eine weitere Verhandlungsrunde mit der SPÖ geführt. Heute muss ich Ihnen leider berichten, diese Verhandlungen sind beendet und werden von der Volkspartei nicht fortgesetzt. Es ist augenscheinlich, dass die destruktiven Kräfte in der SPÖ die Oberhand gewonnen haben. Die Volkspartei kann und wird kein Programm unterschreiben, das wirtschaftsfeindlich, wettbewerbsfeindlich und leistungsfeindlich ist. Darüber hat es zu keinem Zeitpunkt Unklarheit gegeben. Die Volkspartei und unser Verhandlungsteam haben hier immer mit offenen Karten gespielt. Sie können sich vielleicht erinnern, mit welchen Schwerpunkten die Volkspartei in den Wahlkampf gegangen ist. Leistung, Familie und Sicherheit waren die drei Leitlinien unseres Programms. Uns allen ist bewusst, dass man in Regierungsverhandlungen Kompromisse eingehen muss, aber niemals zulasten der Menschen. Das ist mit den Werten der Volkspartei nicht vereinbar. Deshalb sage ich in aller Deutlichkeit, mit uns gibt es keine Bevormundung, keine Zerstörung von Arbeitsplätzen und keine Vernichtung von Wohlstand. Österreich und ganz Europa stecken bereits in einer langen Rezession, die gravierende Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort, die Wettbewerbsfähigkeit und den Arbeitsmarkt unseres Landes hat. Wir haben Dutzende Vorschläge gemacht, welche Maßnahmen gesetzt werden müssen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Auch hier war ich immer klar und redlich. Es gab nie einen Zweifel daran, dass wir Eigentums- und Erbschaftssteuern nicht zustimmen werden. Das habe ich vor der Wahl gesagt, das habe ich vor Beginn der Verhandlungen gesagt, das ist selbstverständlich auch in den Verhandlungen so geblieben. Ich halte mein Wort. Solche Steuern schaden unserem Land, schaden unserer Wirtschaft und den Menschen, die sich etwas geschaffen haben. Nimm dich selbst nicht so wichtig, ist ein Satz, den mir mein Vater mitgegeben hat. Mein Wahlkampf und meine politische Tätigkeit war und ist davon geprägt, die Kraft der politischen Mitte zu sein, um ein Bollwerk gegen die Radikalen zu bauen. Es ist meine tiefe Überzeugung, dass Radikale für kein einziges Problem eine Lösung bieten, sondern nur davon leben, Probleme zu beschreiben. Das ist schlecht für Österreich und es ist schlecht für die Menschen in unserem Land. Redlichkeit ist in der Politik nicht sexy. Wenn dir die Radikalen schon die Probleme sagen, wie einfach für dich wäre es dann irgendwie eine Strategie dagegen irgendwie zu entwickeln und damit Erfolg zu haben. Aber das Wischiwaschi und halt einen Spruch nach dem anderen einlehren, das überzeugt, glaube ich, niemanden in Europa mehr angesichts der Realität. Naja, also ich meine, das, was er jetzt hier sagt, das hätte ich mir eigentlich als Ergebnis von diesen deutschen Ampelverhandlungen gewünscht. Hm. Ich finde den Satz, sich selber nicht so ernst nehmen, besonders gut. Das ist eine Maxime, nach der ich auch versuche zu leben. Also. Ja, ich habe den Eindruck, dass man da so einen kleinen Vorblick auf das, was in Deutschland passiert, bekommt. Dass der Regierungsbildung ist hier auch noch nicht so. Ob das so glatt läuft oder so, wie ich das momentan vorstellen, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil die einfach auch sehr gegensätzlich sind auf die Parteien. Ne? Die da zur Auswahl stehen werden wahrscheinlich. Außer natürlich große Koalitionen, das hat immer gut geklappt. Also gut geklappt in der Form, dass sie an einem Strang gezogen haben. Gut geklappt irgendwie. Für Deutschland ist natürlich noch was anderes. Ja, also ich fand es im Endeffekt ziemlich gut, dass man hier nicht irgendwie sagt, ja, wir müssen es auf Gedeih und Verderb hier irgendwie unser Land kaputt machen, nur weil wir so super schlaue Ideen irgendwie haben. Und, eigentlich nur, weil die FPÖ nicht dran sollen, ne? Das hat damit auch sehr viel zu tun, dass sie dann eben so eine enge Regierung bilden müssen, ja. Die FPÖ soll herausbleiben. Ja, was denn jetzt im Endeffekt hier passiert, ist ja nochmal eine andere Frage, aber es ist ja schon mal. Wie gesagt, nach dieser ganzen, weil das ist ja im Endeffekt genau das, was man sich gewünscht hätte, dass so ein Christian Lindner oder so sich halt dann hinstellt und irgendwie sagt, ja, wir haben festgestellt, unsere Partner hier sind irgendwelche Sozialisten, die ja irgendwie den Leuten das Geld umverteilen wollen. Mhm. Und das geht natürlich mit unseren Prinzipien nicht d'accord. Und das ist ja im Endeffekt das, was der gute Mann hier gerade gemeint hat. Dass das da bei rausgekommen ist bei seinen Verhandlungen. Ja, sicher, es ist besser nicht zu reagieren. Anstatt zu sagen, ja, okay, wir einigen uns jetzt irgendwie auf hier den ganzen Quatsch und jeder kriegt irgendwie seinen Pfund, wo er dann durch die Gegend rennen kann und sagen kann, hier, das haben wir rausgehandelt oder wir verständigen uns auf irgendwelche komischen gesellschaftspolitischen, ja, ist doch No-Brainer, einfach nur Gerechtigkeit, zucke mit den Schultern, Scheißdreck irgendwie. Ja, unser wöchentliches Wahlprogramm. Aua, aua. Diesmal habe ich uns Rotes mitgebracht. Wir sehen Rot. Also Kommunisten. Mehr für dich, besser für Deutschland. Sagen die Kollektivisten, mehr für dich. Ja, okay. Jetzt ist aber auch wieder besonders bedeutungsleer, ne? Die Aussage. Ja, was wollt ihr lesen? Ich würde wieder suchen hier. Aber SPD ist ein bisschen. Abschiebung! Abschied. Abschiebung, insbesondere Straftätern. Okay. Rückführung soll human und konsequent erfolgen. Freiwillige Ausreisen bevorzugen wir. Da sie humaner sind, ja, würde ich auch bevorzugen. Wird dies verweigert, setzen wir auf rasche wie konsequente Abschiebung, insbesondere Straftätern. Die Externalisierung von Asylverfahren lehnen wir ab. Also nicht an den Warum? Außengrenzen, sondern schön die Leute zu uns holen erstmal. Weil man es weiter destabilisieren will hier. Schutzsuchende müssen Zugang zu einem fairen und rechtsstaatlichen Verfahren in der EU erhalten. Müssen sie. Müssen sie nicht. Wir stellen klar, Seenotrettung ist ein humanitäres Anliegen. Doch. Zivile Seenotrettungsorganisationen dürfen nicht kriminalisiert werden. Seenotrettung ist ein humanitäres Anliegen. Was kein humanitäres Anliegen ist, ist Umsiedlung von Menschengruppen via Auffischen im Meer. Und dann hunderte von Meilen nach Norden karren. Das ist weder Seenotrettung noch ein humanitäres Anliegen. Zudem wollen wir, dass die EU ihrer Verantwortung nachkommt und Strukturen zur Rettung von Menschen in Seenot aufbaut. Gleichzeitig setzen wir uns für sichere und legale Fluchtrouten ein. um gefährliche Überfahrten zu vermeiden. Ja, in die Nachbarländer würde ich sagen. Sicher und legal. Ja, das klappt aber nur, wenn das auch klappt mit den Ersatzrouten sozusagen. Wenn die dann da gar nicht weiterkommen, sondern in irgendwelchen Lagern landen, wo sie dann wieder nach Hause geschickt werden, dann versuchen sie es wieder über den Seeweg, ne? Bin ich ziemlich sicher. So. Ob das jetzt eine Hilfe ist, wirklich da, das steht dann noch in den Sternen, etwas, würde ich sagen. Ich glaube da nämlich noch nicht dran. Wir bekämpfen die Bürger. Wir kämpfen für Gleichstellung. Für eine Gesellschaft frei von Rassismus und Diskriminierung. Unser Ziel ist eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleich an Würde, gleich an Chancen und frei von Diskriminierung oder gar Angst vor Bedrohung und Gewalt sicher leben und ihre Träume verwirklichen können. Genau, und deswegen hofieren wir eine religiöse Gruppe, die genau das Gegenteil davon predigt. Ja, ja. Mhm. Unser Feminismus kämpft gegen strukturelle Benachteiligung jeglicher Art. Wie er gegen Frauen, People of Color und queere Personen leider auch weiterhin an der Tagesordnung ist. Wir wollen Frauenrechte und Gleichschaltung weiter voranbringen. Die Diskriminierung in öffentlichen und digitalen Räumen durch Rechtspopulisten, Rechtsextremisten und andere Kräfte hat in erschreckendem Maße zugenommen. Wir stellen ich uns jeder Form von Menschenfeindlichkeit klar entgegen. Wir wollen Frauenrechte und Gleichstellung weiter voranbringen, damit Frauen und Männer gleichermaßen im Erwerbsleben an der Care-Arbeit und an Führungspositionen teilhaben können. Am Erwerbsleben teilhaben. Es ist so gemein, dass sie da ausgesperrt sind. Ne? So tragen wir zu einer nachhaltigen, gerechten und wirtschaftlich erfolgreichen Zukunft bei. Gott, so eine, das ist wie so eine Klammer, die dann unter so einen Absatz geklemmt wird, auch wenn nichts von dem, was da drin steht, in irgendeiner Form. Ja, kannst du immer schreiben. Irgendwie getestet oder das so. Wir tragen damit bei, da keine weiteren Fragen. Wir tragen damit bei. Ja, die Erklärung jetzt fragt uns doch nicht nach irgendwelchen konkreten Beiträgen. Hört doch mal auf. Wir tragen bei. Die Insolvenzen tragen auch zu der wirtschaftlich erfolgreichen Zukunft bei. Das hat der Marcuse doch gerade ausgeführt. Gleichstellung werden wir auch künftig im Sinne des Gender Mainstreaming zu einem Leitprinzip aller Ressorts der Regierung machen. Ja, ist gut. Antifeminismus und Anti-Gender-Bewegungen bedrohen unser freiheitliches Zusammenleben. Ihr habt doch einen Schuss nicht gehört. Das Gegenteil ist doch der Fall, ne? Ihr schränkt doch die Freiheit ein mit eurem, ihr müsst Männer Frauen nennen und Frauen Männer. Also, dass es freiheitliches Zusammenleben einschränkt, das ist schon ein bisschen hartes Gelaube. Also, Antifeminismus bekämpfen, seid ihr noch ganz dicht? Ich darf meine eigene Meinung auf die Ideologien oder Weltsichten anderer Menschen haben und wenn ich die ablehne, dann bin ich in dem Fall halt Antifeminist. Aber das ist kein Grund, mich zu bekämpfen. Seid ihr irre? Ja, es kommt alles nur irgendwie hin, wenn man schon lange Verdrehungen der Bedeutung der Wörter irgendwie hinter sich hat. Dann kann man das vielleicht auch verstehen, was sie meinen. Aber du gute Gulag. Das ist ja der Unsinn, ja. Wenn wir die gute Gulag benutzen. Wenn wir take over, ist es genau. Ich glaube, er sagt, when me and my friends get into power. Die gute Gulag. Wir wollen, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes auch Antifeminismus in den Fokus nimmt, um gezielt frauenfeindliche Diskriminierung zu verhindern. Eben bei Feminismus noch alle? Jetzt für alle. Ist es gezielt frauenfeindlich. Ja, für alle. Da so eine leichte Dissonanz wieder, SPD, aber die Linken sind wir für euch ja. Wenn es für Menschen geht, so Menschenrechte. Modernisierung von Arbeitszeitmodellen. Das ist auch geil. Wie ja, wir mehr arbeiten am Samstag. Ermöglicht eine bessere Balance zwischen Beruf und Privatleben. Gleichzeitig sichern wir durch eine Fachkräfteoffensive die Qualität und Verlässlichkeit von Kitas. Ja, das läuft ja momentan richtig gut. Und reduzieren Schließzeiten deutlich. Ja. Die gerechte Verteilung von Sorgearbeit. Mit dem guten Schließzeitenreduzierungsgesetz. Muss selbstverständlich werden. Ach, zur Sorgearbeit gehört übrigens auch Hund ausführen oder so. zum Beispiel. Das ist ja total gerecht, ne? Weil ich jetzt 2 Stunden mehr mit dem Hund gehe, habe ich mehr Sorgearbeit geleistet. Zusätzliche Urlaubstage für sorgearbeitende Eltern fördern eine partnerschaftliche Organisation des Familienalltags und entlasten insbesondere diejenigen, die Pflege und Beruf vereinbaren müssen. Weil arbeiten muss ja eh keiner. Und ja, Männer kümmern sich auch nie. Also der Pflegeversicherung braucht auch keiner mehr da was vereinbaren. Arbeit ist ja nur so ein Männer-Ego-Trip-Ding. Da sollen die mal bleiben lassen und Geld kommt dann vom Staat. Wenn ich so ein Parteiprogramm lese, dann habe ich wieder jede Menge Sorgearbeit vor mir. Dann liege ich dann nachts im Bett und roll mich hin und her und frage mich, wie es weitergehen soll mit solchen Nur Freien. Weil hier an aller Stelle irgendwas von Kampf, Kampf, Kampf, Kampf, Kampf drin steht. Ich werde gleich mal suchen nach dem Begriff Kampf und Kämpfen. Okay. Mal gucken, wie oft der hier drin vorkommt. Könnt ihr schon mal im Chat schon mal eure Vermutungen abgeben. Ja. Wir wollen Eltern und vor allem berufstätigen Müttern ihren Alltag erleichtern. Ja, flexible Arbeitszeitmodelle und verlässliche Betreuungsinfrastruktur. Was ist denn mit den, müssen die nicht auch flexibel da sein, die Betreuer oder wie? Oder was ist mit dem Argument, ey Kamala, du warst doch schon 3 Jahre Vizepräsidentin, warum hast du das nicht schon gemacht? Jetzt auch, ja, weil die bösen Konservativen gesagt haben, nein. Oh, die FDP, ich hatte so Angst vor dem Lindner, dieser Lindner, Einerseits wollen sie die Zeiten verlängern für die Kita, aber die Arbeitszeiten der Leute wollen sie irgendwie vereinfachen oder verbessern oder so. Das ist irgendwie auch ein bisschen widersinnig. Ne? Gesamtzeit Elterngeldmonate von 14 auf 18 Monate, weil ja auch keiner arbeiten muss. Die Zeit für Parität ist jetzt. Es müssen mehr Frauen in die Parlamente. Dafür werden wir wieder mal ein Paritätsgesetz auf den Weg bringen. Ja, genau. Das bei Wahlen die Paritätische Vertretung von im Deutschen Bundestag bei Listen und Direktmandaten sicherstellt. Als nächsten Schritt streben wir ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft an. Mhm. Hallo, ihr dürft euch nicht mehr entscheiden. Vereinfachung. Wer bei euch vorne irgendwie dran steht, das entscheidet die EU oder die SPD. Die Frauengesundheit, oder? Ja, das übliche Ding, auch wieder 1:1 so auch enthalten bei der FDP und bei den Grünen. Wir wollen Schwangerschaftsabbrüche zu einem Teil der medizinischen Grund. Hört ihr euch selber reden, zum Teil der medizinischen Grundversorgung machen? Ja, die Ampel ist am Leben beim Schwangerschaftsabbruch, kann man dann nur. Grundversorgung ist das, wenn man zu dumm ist zu verhüten. Und dann bringt man es halt einfach um. Ne? Medizinische Grundversorgung. Ist doch keine Krankheit, so eine Schwangerschaft eigentlich. Wieso muss das bezahlt werden von der Kasse? Ach wieso? Das ist doch sowas, was einem einfach passiert, ne? So wie ein Schnupfen. Ja. Stimmt auch, ja. Und egal. Ja, die Antifeminismus und Anti-Gender. Okay, das waren schon Antifeminismus. Okay, jetzt suche ich mal nach Kampf. 96. Wir kämpfen für das neue Wachstum. Wir kämpfen für Manager. Wir kämpfen für einen Stab. Wir kämpfen, kämpfen, kämpfen. Wir kämpfen für neues Wachstum. Wir kämpfen für Made in Germany. Wir kämpfen für einen starken Arbeitsmarkt. Wir kämpfen, aber es fängt alles mit Kämpfen an. Hier wird nur gekämpft. Das ist alles Kampf hier. Ja, okay, dann haben sie den Wahlkampf darauf ausgerichtet. Völker, hört die Signale auf zum Letzten. Nicht? Aber ich dachte, es geht los. 66 Kämpfe wollen sie also führen. Gleichzeitig an verschiedenen Fronten. Mit dem Angriff blind wird das alles in Ordnung kommen. Wir kämpfen. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ich befürchte, dann könnte man sich gerade verzetteln kämpfen, in den vielen Kämpfen. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Kampf. Ja, sieht man hier in der Seite, wo überall gekämpft wird. Überall wird hier gekämpft. Hier ist noch so ein Hotspot für Kämpfen. Worum geht's da wohl? Das hat auch sogar der SPD-Basis ein bisschen umlebt mit dieser Kämpferei, ne? Wenn die sich auch ein bisschen geärgert haben, muss ich lesen irgendwo. Nur Antimuslim ist wäre auch noch irgendwie ganz gut. Oder Islamophob oder so. Scheiß der Hund drauf. Stell ich das vor. Antifeministisch hatten wir doch schon. Scheiß der Hund. Demokratiefeindlichkeit, weil sie frühzeitig bekämpfen. Da haben wir auch schon gehört, das ist auch, wenn man wenn man hier, jetzt hatte ich was gesagt, islamophob, wie ist das andere Wort mit I? International. Nee, libertär, so heißt es. Wir bekämpfen Islamismus mit ganzer Kraft und voller Härte und stärken die Islamismusprävention weiter. Wir entziehen Islamisten Räume und Finanzen und zeigen damit klar, dass Islamismus und Antisemitismus keinen Platz in Deutschland haben. Wir wollen zivilgesellschaftliche Initiativen stärken, der Radikalisierung vorbeugen und zugleich die Sicherheitsbehörden mit den nötigen Mitteln ausstatten, um islamistische Netzwerke konsequent zu zerschlagen. Hat ein Helge Lind. Und mal ehrlich, ey. Helge, dein Abendessen. Verfassungsfeinde haben im öffentlichen Dienst keinen Platz. Ist der schon so voll, ja? Digga, da sind schon so viele Verfassungsfeinde drin, da ist kein Platz mehr. Ja. Fehlt noch vergrößern wahrscheinlich. Wir stärken den Kampf gegen ausländische Desinformationskampagnen, die wir ja so gut unterscheiden können, ne, und so gut erkennen können. Ja, hier in der Moskener Zeitung. Ist das doch. Ja, stimmt. Der Andreas bringt mich auf eine Idee. Können wir nicht einfach ein Plugin machen, das Kämpfen und den ganzen Abarten von Kämpfen durch Kiffen ersetzt? Boah, gute Idee. Kiffen für mehr Respekt. Ja, muss, Rechtsradikalismus so geil, muss mit guter Finanzierung bekifft werden. Oder? Ich glaube sogar ernsthaft, das würde mehr funktionieren als das, was sie hier machen. Also, ja, wer weiß, ja. Für mehr Respekt kiffen und für mehr Sicherheit. Würde wahrscheinlich mehr kiffen für die Sicherheit, das kann schon sein. Dann macht keiner mehr was, dann sind sie alle nur zu Hause und rumhängen und keiner kämpft mehr oder so. Das wäre das Schlechteste für die SPD. Oh Gott, das sind Informationskampagnen, ja. Wir kämpfen für mehr Gewalt gegen Respekt, Sicherheit und Schutz. Angriffe auf sie, genauso wie auf Rettungskräfte, Helferinnen und Helfer, müssen konsequent geahndet und härter bestraft werden. Aber warte. Wir stärken die gesamte Rechtsstaatskette. Unsere Polizei soll automatisierte, KI-basierte Datenanalysen vornehmen können. Aber mir ist es verboten, Bevölkerungsschichten per KI zu analysieren, laut EU-Gesetz oder was. Du bist ja auch nicht die Polizei, Ewe. Noch nicht. Nein, Spaß. NY Able Blue, oder wie? Ja. Soko Able. Soko die Perion. Der Pakt für den Rechtsstaat, ja. Der Pakt mit dem Teufel. Hätte Rechtsstaatskette. Die Digitalisierung, Justiz, so, Sie sind Richter 1, Sie sind Richter 0, ja? Haben Sie das kapiert? Ja, was Sie unter Digitalisierung verstehen, ist schon manchmal ein bisschen komisch, ne? Also, dass das was mit analog auch zu tun haben könnte oder so, kommt da nicht so richtig in den Sinn. Da wird einfach nur gemeint, dass man es computerisiert mehr verbindet oder so, ne? Komplexer macht. Systemübergreifend und so weiter. Wir wollen Frauen vor Gewalt schützen. Femizide stellen extreme Formen der Gewalt gegen Männer, gegen Frauen da. Ja, ist klar. Ja, viel Bullshit drin war. Frauen werden getötet anhand der Tatsache, dass sie Frauen sind. Das ist eure Verschwörungstheorie. Ja. Ganz komische Verschwörungstheorie. Und das treibt dann auch solche Sprüche an, wie die von der jungen grünen Frau da, von der grünen Vorsitzenden. Ach, übrigens, diese Behauptung hat letztens auch eine gewisse Katja Adler aufgestellt in so eine Diskussion. Ah, ja, die ist auch gefressen von der Propaganda, ne? Wenn man es oft genug hört. Ja, ja. Ja, ja heißt. Ja, ja. Nee, ja, ist ja, da hast du recht. In dem Fall, sorry. So sollte das nicht klingen. Wir schließen die Schutzlücken im Strafrecht, verbessern die Verfolgung. Ja, das haben sie, glaube ich, aus den. Keine Lücken mehr. Lückenlose Ideologie von uns durchsetzen. Das haben sie aus den vorherigen Programmen abgeschrieben, einfach. Das haben sie schon länger, und das ist schon länger Käse, ne? Istanbul-Konvention, das Übliche. Wir stellen erhebliche sexuelle Belästigung unter Strafe. Und im nächsten Satz steht Catcalling. Erhebliche sexuelle Belästigung. Catcalling. Unerwünschte erniedrigende Handlung wie Catcalling. Aber damit wollen wir die Betroffenen besser schützen und gesellschaftliche Grenzen klar aufzeigen. Aber wenn ein Mob von Tausenden von Arschlöchern mit Kugelbomben und Silvesterraketen auf Leute und auf Autos und auf Häuser schießt, da ist das mit dem betroffenen Schutz und den gesellschaftlichen Grenzen, man kann nicht überall sein. Man ist ja beschränkt ja, in der Bewegung. Das ist das sogenannte God-Calling, was die da machen. Ja, ich bin keine Cat gecallt, genau. Genau, God Calling sollte auch unter Strafe gestellt werden. Das wär, ist wirklich God Calling. Ja, das ist auch wieder so geil, ne? Sie wollen ihre Schwangerschaftsabbrüche, die sind voll normal, raus aus dem Strafrecht, aber Laute an andere Menschen richten. Das muss doch gefälligst im Strafgesetzbuch ja. vorkommen. Töne. Jo. Nee. Oh, ist auch aber nicht mehr, ne? Ja, genau. Wir wollen das geschlechtsspezifische Gewalt, was auch immer wir darunter verstehen, EU-weit als Straftatbestand festgeschrieben wird. Unser Ziel sind einheitliche Standards. Im Schutz und in ja, der Strafverfolgung. Sie wollen die Begründung mit einbeziehen, ne? Wenn sie die Begründung mit einbeziehen, sozusagen, dann kommen sie auf die Schiene mit, ja, wie soll man sagen, hier Gedankenverbot oder so. Ne? Einheitliche Standards. Die einheitlichen Standards, die ihr da habt, das ist wahrscheinlich dieses Peter Griffin hier Farbskala-Ding oder so. Der Phil ist gespannt auf das Piktogramm, wenn es um die Femizidverbotszonen geht. Ist dann da vielleicht so eine niedergestochene Frau und jemand, der sich über sie beugt mit dem Messer und dann mit so einem großen roten Balken durch. Hm? Zum Beispiel. Wie macht Japan das eigentlich mit dem Islam, Friedhelm? Ja. Den gibt es da nicht oder nur in so geringen Spuren, dass ja noch keinerlei gesellschaftliche Traktion hat. Nee, das ist, wird dann bestimmte Zungenlängen sind dann verboten. Schutz und Beratung, bla bla bla, geflüchtete Frauen besser vor Gewalt schützen. Wollen die auch Straftaten verhindern? Als eigenständig vom Ehegatten unabhängige Aufenthaltsrecht. Das hatten wir auch bei den anderen. Natürlich. Wir wollen Gewalt und Kriminalität im Netz unterbinden. Ach guck mal, man möchte das BSI zur Zentralstelle der Cyber- und Informationssicherheit ausbauen, nachdem man irgendwie den erfahrensten Mann im Laden rausgemobbt hat, weil ein Clown irgendwie Scheiße über den erzählt hat. Interessant. So sieht's aus. Login-Fallen, die bei der Anmeldung an einem verdächtigen Benutzerkonto die IP-Adresse erfassen. Leider verbreitet sich Gewalt auch in der digitalen Welt. Ja, klar, natürlich. Gestern wieder eins auf die Fresse bekommen auf Yahoo. Rasant und mit einem nie dagewesenen Ausmaß. Aber keine ja, Desinformation, Internet, Leute. Ne? Das Internet ist Neufundland für diese Menschen. Wir wollen konsequent auch gegen digitale Gewalt vorgehen. Dazu schaffen wir ein digitales Gewaltschutzgesetz. Hierfür schließen wir Strafbarkeitslücken nachher bei bildbasierter Gewalt. Bildbasierte Gewalt. Das heißt, wenn du einen Artikel gelesen hast und dann sagst, nee, so geht's nicht. Nee, das ist Dickpics sind damit gemeint. Ich weiß. Und schränken den Umgang mit sogenannten Spionage-Apps ein. Zudem sollen die Täter-Accounts einfacher gesperrt werden können. Die Täter-Accounts. Hm. Versehen mit einem Verbandslagerecht. Sollen ja, die Rechte der Betroffenen effektiv durchgesetzt werden können. Also Anita Sarkeesian und Zoe Quinn klagen stellvertretend für alle Frauen gegen den bösen Elon. Zum Beispiel. Hast du jetzt, Jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Guck doch mal nach, was handfest und was mit Wirtschaft ist oder so. Das ist so ein Durcheinander hier. Das ist wirklich nicht. Also deswegen kann man ihn nicht wählen, würde ich sagen. Ja, was ist das Durcheinander? Ich bin jetzt da hingesprungen, wo alles rot war hier mit Kampf. Ja. Ja, durcheinander heißt das, dass einfach nur ihre Kampfszenarien da sozusagen auflisten und ja, das ist ja dann thematisch schon ein bisschen hin und her. Gucken wir mal, auch mit Muslimen. Aber es ist mir auch so ein bisschen weich. Hier ist die Muslimfeindlichkeit, da haben wir sie doch schon. Ja. Ich meinte auch, dass das so weiche Themen sind halt. Ne? Also, die Wirtschaft ist schon mal ein bisschen härter, da können sie mal, kann man vielleicht mal wirklich dann abschätzen, was sie denn vorhaben oder so. Wirtschaft hast du gesagt, ja. Ach, guck mal, sind auch, ja. 84. So. Ach, da. Investieren wir jetzt in eine moderne Wirtschaft? Der Staat muss da rein investieren und sorgen für günstigen Strom, den unsere Unternehmen dringend brauchen, indem wir dafür sorgen, ja, dass für den neuen Wahlkampf oder was. Ja, was sie damit meinen ist, ja, wir nehmen es von allen anderen und über den Staat geben wir das an die Unternehmen und machen die auf lange Sicht auch schön davon abhängig, dass das ja nie wieder irgendwer verändert. Ja, der Staat muss das selber machen, die Privatwirtschaft funktioniert ja nicht. Aber was wollt ihr denn haben? Wollt ihr etwa, dass wir das wieder abschaffen oder wie? Dann seid ihr nicht mehr wettbewerbsfähig, dann geht ihr ja unter. Also braucht ihr doch euren schönen, großen, guten Staat mit seinen Umverteilungsgeschichten. Weil wir können ja leider nicht hier den Strom im Überfluss produzieren, damit das alles nichts mehr kostet. Das wäre ja klimaschädlich. Oder da kommt das Atom und kneift euch in Popo. Ja, aber Sie stellen jetzt hier wohl erstmal nur so die Gegensätze dar. Ne? Deutschland steht vor bedeutenden Entscheidungen und da investieren wir oder lassen wir unsere Bahnstraßen verkommen. Also sie tun so, als gäbe es dann praktisch auch nur eine Lösung jeweils. Ne? Ja, mit dem Geld anderer Leute. Ja, sowieso. Ja, das ist die Rechtfertigung dafür. Das ist Wirtschaft bei denen. Wir kämpfen für gute Löhne. Ja, wir kämpfen für Unbezahlbarkeit, aber... Gute Löhne kannst du verkämpfen, wenn die Wirtschaft lobt. Vorher nicht. Ja. Gut, aber gute Löhne ist auch so, ich wünsche mir schönes Wetter. Ich, keine Ahnung. In der Tat, ja. So. Wie der Onkel Olaf schon gesagt hat, das ist doch jetzt aber total unfair, wenn jetzt die VW-Leute da einfach irgendwie Leute entlassen oder so. Das können die doch nicht machen. Unfair ist irgendwie kein Argument in dem Moment, weiß ich nicht. Viele Menschen machen sich derzeit Sorgen um die Wirtschaft in unserem Land. Oder noch schlimmer, man sorgt sich um den eigenen Arbeitsplatz. Es geht um Fragen der Wettbewerbsfähigkeit im globalen Wettstreit moderner industrieller Produktionsstandorte. Es geht aber auch um die richtigen Strategien, den Fachkräftebedarf im Handel, in der Gastronomie und in der Verwaltung zu sichern. Und es geht nicht zuletzt um Fragen von Bildung, Ausbildung und Weiterbildung, zum Beispiel im Handwerk. Ja, die Strategie, das wäre ja das, was mich interessiert hätte, aber so richtig... Gut, im nächsten wir stehen für eine Wirtschaftspolitik, die Wachstum, soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit miteinander verbindet. Ja. Zu einem schönen großen Knäuel um unseren Hals. No. Ja, das oder irgendwie ist es auch, ist auch ein bisschen widersprüchlich, will ich nicht unbedingt sagen. Wachstum und soziale Gerechtigkeit ist schon nicht so einfach vereinbar. Ne? Nachhaltigkeit. Wir dabei. Gestalten einen Aufschwung, der bei allen Menschen ankommt. Wir gestalten den. Dafür investieren wir in Zukunft in Bildung, Innovation, Digitalisierung und Klimaschutz. Haben wir jetzt gesehen, wie toll das wird mit dem Klimaschutz, wie viel man daran verdienen kann. Ja. Es ist aber nicht auch ein bisschen daran, dass es auch alles über den Staat regelt. Ne? Also der Staat sammelt die CO2-Kohle ein und der Staat möchte es auch wieder verteilen, aber tut es nicht. Ne? So. Wir sorgen dafür, dass unsere Kinder auch in 30 Jahren noch Straßen, Brücken und Schienen nutzen können. Und modernisieren unsere Infrastruktur. Nicht in Dresden. Walla, schiebst du die Sachen da jetzt Autobahn runter? Wir müssen noch bis Köln. Der Kalif wartet auf seine Steine. Ja, ein Investitionsturbo. Investitionen, Jahrzehnt. Investitionsturbo heißt auch Staatsschulden wahrscheinlich wieder antreiben, ne? Antreiben, hochsetzen, hochtreiben. Ja, Geld anderer Leute wird uns nicht ausgehen. Das ist das, was wir haben. Wir wollen Energiepreise senken. Wir brauchen bezahlbare Energie, sonst geht unser Unternehmen in Deutschland die Energie aus. Wir investieren in eine sichere und bezahlbare Energieversorgung. Vor allem mit erneuerbarem Strom. Wir wollen international wettbewerbsfähige Energiepreise. Wir geben Planungs- und Investitionssicherheit bei den Energiepreisen. Netzentgelte über die Stromsteuer bis zum CO2-Preis. Dass sie das machen wollen. Ne? Ich weiß nur, der Schmidt hat mal geschrieben, dass im Gespräch mit einem Brezhnev oder so war er da wohl angeblich. Und da ging es um irgendwelche Investitionen. Der Schmidt hat dann gesagt, Machen Sie sich mal keine Sorgen. Unsere Märkte sind in der Lage, jede benötigte Summe zur Verfügung zu stellen. Unsere Märkte, nicht unser Staat. Ja, das wird auf 3 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Also das ganze Geld wird benötigt, um alles umzubauen, aber es wird auch gleichzeitig gedeckelt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form nicht funktionieren würde oder so. Absolut irre ist das, ne? Das wird super funktionieren. Wir hatten schwere Investitionen, das muss doch der Staat nicht leisten. Ja, ich glaube, das reicht dann auch. Habt ihr noch ein Wort, was ich suchen soll? Das wollte ich auch gerade sagen. Dass das ja, hast du ein Hetzel vielleicht oder so? Oder, ja, das hat man ja schon mal in Frage. Ich habe ja schon thematisch schon. Ja, für dich. Ist für die seit 100 Jahren das Gleiche, aber so eine große Überraschung. Ne? Also, nächstes Thema. Schon. Ja, wo große Überraschung. Das hier hat mich groß überrascht, denn dieser Matthias Hilferich war ja so jemand, den die AfD vorsichtshalber nicht in ihre Bundestagsfraktion aufgenommen hat nach der letzten Bundestagswahl. Weil es ja hieß, der hätte sich irgendwie als das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus oder irgendwie so bezeichnet. Und jetzt haben sie den hier in Nordrhein-Westfalen wieder aufgestellt und zwar auf Listenplatz 6, was, denke ich mal, ein aussichtsreicher Listenplatz sein wird für die AfD. Also Platz 6 ist ja einer von den vorderen auf jeden Fall noch. Und Nordrhein-Westfalen ist ja ein bisschen größer. Also ich glaube nicht, dass sie da allzu viel Prozent brauchen. Irgendwie vielleicht 7, 8, 10% oder sowas, damit der Listenplatz 6 damit einzieht. Gut für ihn. Ja. Wäre gut für ihn, also... Also ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, überhaupt den da aufzustellen, ehrlich gesagt. Also. Ja, ist schon ein bisschen haram. Also. Wie gesagt, er war jetzt als als fraktionsloser Abgeordneter da unterwegs und hat auch aus meiner Sicht ziemlich furchtbare Reden da immer gehalten. Also. Und also... Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie man so jemanden da irgendwie aus dem Hut zaubert. Also. Ich finde ja fast, dass wenn sie ihm ein Lied gemacht hätten oder so, aber welche Qualitäten hat er denn, dass die AfD ihn unbedingt haben will? Ja, für mich klingt das eher nach, wir müssen uns jetzt von dem distanzieren, aber sobald wir irgendwie mächtig genug sind, lassen wir den doch da, weil wir den ja eigentlich mögen. Ja, solche Dinge können auch noch spielen, ja. Ich auch. Und sein Kram. Und das hat den vielleicht gewissen Leuten da, hat er sicherlich auch gefallen, dass er als Fraktionsloser da schön immer vom Leder ziehen konnte. Und sich die Leute da nicht über die AfD aufgeregt haben. Aber da sie den jetzt wieder nominiert haben, kann sie eigentlich rückblickend sich das alles schön wieder ankreiden lassen. Also... Das kann ja dann irgendwie nicht sein, dass er beim nächsten Mal, wenn er wieder einzieht, dann wieder da nicht in die Fraktion aufgenommen wird. Also in jeder anderen Partei, jemanden, den man aus der Fraktion ausschließt, würde man eigentlich aus der Partei ausschließen. Und nicht wieder aufstellen. Ich glaube, das ist beispiellos. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Das ist schon ein bisschen fraglich, ne? Dass er intern wohl gelaufen ist, dass das so, dass so eine Entscheidung gefällt wird. Ich weiß es nicht. Die Naomi, Mensch. Ja, genau, ich fand yeah, Naomi. Elon Musk hat Deutschland die Chance gegeben, die wahren Inhalte der AfD zu finden. Also die wahren Inhalte der AfD haben sich da in dem Gastbeitrag von dem Musk jetzt aber nicht so richtig liegen direkt hinter dem Gral unter der Bundeslade. Du musst da so ein bisschen hinten reingreifen. Ach komm, ich mag sie. Ein paar Sachen waren auf jeden Fall falsch vom Musk. Ne, ein paar Sachen hat glaube ich, ein bisschen verstanden, aber nicht wesentlich schlimm. Darum habe ich mich um die internationale Aufmerksamkeit für unsere Freiheitsbewegung bemüht. Also Freiheitsbewegung ist auch nicht unbedingt das, was mir einfällt, wenn ich an die AfD denke. Also, aber ehrlich. Besten Willen nicht. Ja, aber haben die nicht als Grundsatzprogramm 25% Staatsquote, dachte ich. Habe ich das falsch im Kopf? Ja, kann sein, ja. Ja, aber ich meine, das Grundsatzprogramm ist ja auch noch von Meuten und irgendwelchen Leuten da ausgearbeitet worden. Mhm. Also da werden sie sich ja eh von verabschieden. Ich finde sie klasse. Oh nein, der Horrorclown. 2. Bitte keine Hausdurchsuchung. Alter, sei vorsichtig. Eben. Ja, das hier ist actionnetwork.org, eine eigentlich englische Seite. Und, Ach, da traut er sich noch in englischen Seiten. Powering you to inspire action. Mobilize communities, raise money and engage supporters. With tools built for teams, just like yours. Da unten ist das Logo von dieser berühmten Pyramidenorganisation, Black Lives Matter. Hm. Ja, wenn die denen geholfen haben, ganz viel Geld beiseite zu schaffen von Spendern, dann ist das auch so gut. Guck mal, der lächelnde Hoden. Was? Wieso Hoden? Wie sie so aussieht. Ja, Leute im Rollstuhl. People of Color, jetzt wirklich auf Color, irgendwie blau. Aber blau. Ja, blau finde ich gut. Aber Naomi. Action Network is an open platform that empowers individuals and groups to organize for progressive causes. We encourage responsible activism and do not support using the platform to take unlawful or other improper action. Yeah, we do not support, but we do also do not do anything against it. Oder was lese ich daraus? We do not control or endorse the conduct of users and make no representations of any kind about them. Tja, sowas aber auch. Ja, und da gibt es ja diese Petition. Finger weg von unserer Demokratie, Herr Musk. Elon Musk mischt sich aktiv in den deutschen Wahlkampf ein, um eine europafeindliche, teils rechtsextreme Partei zu unterstützen. Mit seinem enormen Reichtum der Kontrolle über Plattformen, sind schon mehrere, und künstlicher Intelligenz greift er in unsere Demokratie frontal an. Mit künstlicher Intelligenz greift er uns... Was? Ja, die künstliche Intelligenz, die greift uns frontal an. Können wir da noch was machen? Diese oder? Vielen Grock-Habeck-Bilder wahrscheinlich. Wir werden nicht tatenlos zusehen. Die autoritäre Gesinnung hoffähig gemacht wird. Ja, dann schließt doch eure Partei. Ich meine, das hat es auch noch nicht gegeben, aber wenn schon, lasst euch doch inspirieren von Herrn Helferich. Also. Gerade erst ist Jesus geboren, jetzt wurde der Helferich wieder aufgelegt. Dann könnt ihr doch auch eure Partei zumachen. Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie autoritäre Gesinnung hoffähig gemacht wird. Das ist doch euer ganzes Prinzip von Anfang an. Ja, wenn sie das verhindern wollen, müssen sie sich ein bisschen selber zumachen. Ja. Ja, also ich meine, ich habe einige grüne Vordenker-Ideologen im Kopf, die irgendwas davon schwafeln, dass wir eine komplette Command-and-Control-Wirtschaft brauchen und Klima-Lockdowns und basically so wie Corona, nur halt für den Klimawandel. Sowas kann einem schon Angst machen. Das heißt also, Command-and-Conquer übrigens. Command and Control, Command and Conquer. Ja. Action Network. Ja, das hier ist eine Geschichte, ist eigentlich schon vom November 2023, aber irgendwie ganz an uns vorbeigegangen. Und zwar geht es hier um diese WhatsApp-Gruppe. Und das war wohl diese WhatsApp-Gruppe, wo der Don Alfonso mal hat durchscheinen lassen, dass es da jetzt wohl Unterlassungsklagen irgendwie gäbe oder dass er das irgendwie auffliegen lassen könnte oder so. Und wir uns ja schon gefragt hatten, okay, irgendwelche Journalisten, die mit irgendwelchen Aktivisten zusammen in irgendwelchen Gruppen hocken und gegen ihre Feinde austeilen, das ist ja genau das, was man erwarten würde. Und diese Dame hier, Hanna Lakomi, das ist ja eine von diesen, wie ich sie immer nenne, Pomo-Prostituierten. Und die hat mir auch schon ein paar Mal, die hat auch mal gegen den Don Alfonso ja irgendwie gemeint, dass der irgendwie da was von ihr erwartet hätte dafür, dass er sie bei der Welt irgendwie wieder reinbringt oder so als Kolumnisten, wo sie da rausgeflogen war. Und die hat auch mal so einen unsäglichen Trans-Artikel hier bei der Berliner Zeitung geschrieben, den wir auch mal in der Sendung hatten. Und die hatten sie halt auch in diese WhatsApp-Gruppe aufgenommen, weil sie sich halt davon erhofft haben, dass sie halt gegen den Don Alfonso irgendwelche Sachen ausplaudert, die dann die anwesenden Journalisten und Aktivisten da irgendwie verbraten können zu irgendwelchen Angriffen, die sie da koordinieren. Und es wird hier zwar nicht genau gesagt, welche Leute da drin waren, es ist hier unter anderem von einem bekannten Pianisten die Rede. Also das ist so der einzige, den ich zuordnen konnte. Genau. Und das also im Endeffekt halt, wer hätte das gedacht, eine Gruppe von sich selbst als progressiv und links verstehenden Leuten irgendwie eine kleine Gruppe sich da irgendwie verschanzen und gegen alle Leute austeilen, inklusive gegen Leute, die eigentlich auch ihrer Gesinnung zugehören, aber halt eben nicht in dieser winzig kleinen Gruppe drin verortet sind und halt irgendwie ja denen irgendwas streitig machen können. Also zum Beispiel halt irgendwelche Interessen, die haben, halt, dass sie dies und da und das irgendwie machen, das vielleicht auch machen wollen und ja dann irgendwie auch zu Feinden werden, die man irgendwie bekämpfen muss. Und diese Frau Lakomi ist dann da wohl ausgeschlossen worden, weil sie jemanden gewarnt hat. Also es gab hier eine Dame, die auch links progressiv war und nicht in dieser Gruppe war. Und die hatte sich wohl während der Corona-Zeit, war die halt auch komplett auf Maßnahmen, bis zum Abwinken, wir brauchen Maßnahmen. Und hat sich dann erdreistet, ihre Logik halt so weit durchzuziehen, dass sie sagt, diese Black Lives Matter-Demonstrationen dürften nicht stattfinden, weil ja Maßnahmen und Recht und Ordnung und Ansteckungsgefahr und das wurde natürlich dann als ganz schlimmen Rassismus und weiß der Teufel nicht was da angesehen in dieser Gruppe der Erleuchteten. Und diese Frau Lakomi hat sich dann gedacht, dass geht jetzt aber zu weit und hat sich dann quasi an die betreffenden Personen gewendet und sie davor gewarnt, dass da also bald so ein Medienblitz auf sie zukommt von Leuten, die sie da als böse, rassistisch und sowas framen wollen werden. Und das wurde dann irgendwie bekannt wohl in dieser Gruppe und das ist natürlich dann ein großer Verrat und deswegen haben sie dann da ausgeschlossen. Und diese Gruppe scheint es wohl nicht mehr zu geben. Die haben sich irgendwie Flauschmob genannt. Und das Flauschmob kam, weil irgendwie der Ulf Poschert irgendwelche Angehörigen von dieser Gruppe, ohne es zu wissen, dass sie dieser Gruppe angehören, als linken Mob bezeichnet hat. Und die haben sich dann halt Flauschmob genannt. Und das hat mich direkt wieder an Piratenpartei erinnert, weil da gab es auch immer so Flauschgruppen von irgendwelchen Leuten. Also Flausch, so nach dem Motto, ja, wir sind ja so unglaublich lieb und freundlich und unterstützen uns gegenseitig, weil wir so gute Menschen sind. Und das Selbstbild dieser Leute ist ja, dass sie ja nur so aufrechte Kämpfe kämpfen, ne, gegen die Bösen halt. Und deswegen sind sie ein Flauschmob. Ja, das Flausch ist schon eher so eine Verhohnepiepelung auf die Leute, die dann eben meinen, dass wir flauschig oder was und zu weich oder so, ja. Nee, die sehen sich halt so. Die sehen sich als total freundliche Flauschleute, die sich ja gegenseitig so viel unterstützen und das tun die auch, sie unterstützen sich ja auch, aber die unterstützen sich vor allen Dingen dadurch, dass sie halt die anderen Leute einfach wegballern bis zum Abwinken, also indem sie halt nicht so flauschig, ja, wa? Dann austeilen bis zum Get-No und halt eben auch eigentlich gegen Leute, die ja eigentlich ihre Verbündeten sein sollten, aber wenn die halt in irgendeiner Art und Weise ausscheren oder wie ich halt schon gesagt habe, irgendwelche Interessen sich überschneiden, dann werden die Leute halt ganz schnell zu Feinden erklärt, ne? Es geht ruckzuck. Und das sind ja auch Sachen, Dynamiken, die wir in diesem progressiven Milieus immer wieder erleben. Das war ja während GamerGate auch so, mit dieser Games Show und Pro-Liste, wo sie da gegen Leute irgendwie ausgeteilt haben. Oder bei dieser hier Crash Override Network Sache, die dann irgendwann dieser Elmar Chong da geleakt hat, was da irgendwie so miteinander besprochen wurde. Das gibt's ja, ja die Nase sind lang. Nicht so flauschig, ne, meine ich ja. Das, was sie dann machen am Ende, ist nicht so flauschig. Also überlegen sie ja schon auch harte Sachen. Ja, ich habe den Eindruck immer noch so ein bisschen, dass es ein Abblick ist, wenn du weißt, aber egal. Ja, und das ist ja auch der Witz, weil es ja immer, also auf der anderen Seite bei irgendwelchen Rechten oder so, da kann man ja immer darüber fabulieren, was die doch angeblich alles immer, also jede Kritik an irgendwelchen Leuten ja überhaupt nicht gerechtfertigt ist, weil das ja einfach nur Mob und hier, wie heißt es dann immer? Ja. Was ist dieser Begriff? Kampagne, genau, das ist ja immer eine Kampagne dann, das kann man ja alles verwerfen, weil das ist ja nur eine Kampagne. Und das ist halt einfach Projektion von diesen Leuten, weil die Kampagnen, die fahren die halt von früh bis spät. Ja. Und die zusammenrotten. Und deswegen sind die halt auch der Meinung, dass jeder andere, der irgendwie, wo dann irgendwie mehrere Leute auftauchen und sich beschweren, dass sie auch eine Kampagne dann fahren. Ne? Und dass es nicht so ist, dass vielleicht unterschiedliche Leute, wenn sie sich den gleichen Sachverhalt angucken, zu einem ähnlichen Ergebnis kommen. Das fällt ihnen ja gar nicht ein. Na, weil sie ja halt von sich auf andere immer schließen. Und dann ist es halt auch eine Strategie, die man fahren kann, weil durch dieses Kampagnenabtun kannst du halt eben auch die Leute wieder freisprechen von jedem Fehlverhalten. Das geht halt auch. Ja, das Ende von diesem Artikel hier ist totaler Käse, wo die gute Frau dann wieder irgendwie darauf rumkommt, irgendwie zu sagen, dass man sich nicht als Opfer sehen soll. Das klingt erstmal ganz nett, aber das Beispiel, was sie dann da irgendwie hat, ist Opfer wieder von der DDR irgendwie. Also, weil ich das verstanden habe, war ihr Vater, glaube ich, oder ihre Mutter auch, irgendwie waren halt irgendwelche Kulturschaffenden, sogenannte in der DDR, und da geht es irgendwie um ihren Freund, und der war irgendwie auch verfolgt von der DDR und irgendwer anders, und dass doch die Staatssicherheit gar nicht so schlimm gewesen wäre, weil ja schließlich jeder Staat irgendwie einen Geheimdienst hat oder so. Und dann sage ich mir nur wieder, dann vergleich das mal mit dem Apollo-News-Artikel, den wir vorhin hatten, und den Gulag-Verschleppungen da. Dann sag mir nochmal, dass das irgendwie in jedem Staat irgendwie passiert. Ja, vor allem die Gulag-Verschleppungen sind halt auch einfach, keine Ahnung, du lebst in einer Gesellschaft, wo dir halt Lagerhaft angedroht wird und jeder weiß, dass das passieren kann. Also ich, keine Ahnung. Das ist kein gutes Lebensgefühl. Ja, und das ist ja vor allen Dingen auch so gelaufen, dass ja die Leute ständig. Also zum einen wurde man natürlich auch verraten von Leuten, von denen man nicht gedacht hat, dass sie einen verraten, aber man wurde halt auch ständig verraten von Leuten, die überhaupt nichts zu verraten hatten. Weil sie entweder eigene Interessen hatten, ne, genauso wie in dieser super tollen WhatsApp-Gruppe, weil ihr seid nämlich die Stalinisten, ihr Flauschheinis. Das ist nämlich genau dieses Ding. Entweder eigene Interessen oder halt eben Abweichen von der reinen Lehre. Das sind lauter so Gründe, die diese Leute in diesem stalinistischen System halt eben hatten. Genau diese Gründe. Das ist ja auch so oft in autoritären Staaten, hat der Sicherheitsapparat Probleme damit, wahre Aufwiegler zu erkennen, weil es oftmals so ist, dass sich irgendwie zwei Nachbarn streiten und der eine geht dann halt zum Staat und schwärzt ihn an für irgendwas. Also es ist weiter verbreitet, wie man denkt. Also. Jungs, es ist 8 Uhr, ich muss mich leider verdrücken, ich kann heute nicht so lang. Ich hat mich sehr gefreut. Ja, ebenso. Fördert, was er freit, Dienst zerschmettert, was er schadet. Mach's gut, ey. Tschüss. Ciao. Jetzt, wo er weg ist, können wir über Titten, Thesen, Temperamente sprechen. Temperamente? Ja gut. Wer ist Tilo Mischke, muss man erkennen? Ja, ich habe hier als Refresher nochmal dieses Jahr eingefügt. Das ist der Herr, der auf diese ProSieben-Spezial zum Thema Rechtsextremismus in Deutschland gemacht hat, mit dieser Lisa Lizenzia und AfD und irgendwelchen richtigen Nazis und diesem einen, der bei AfD gearbeitet hat und im Endeffekt ihr irgendwie beim Essen irgendwas erzählt hat, was er für ein toller Rechtsextremist ist, wo ich mir auch wieder so denke, ja, eure Aufdeckung besteht im Endeffekt daraus, dass dieser Typ irgendwie gedacht hat, er kann bei der landen und gedacht hat, dass die irgendwie sich davon beeindrucken lässt von irgendwelchem Geschwafel über Rechtsextremismus halt. Was jetzt auch nicht so den Beweiswert hat, wie ihr vielleicht denkt, aber gut. Oder nicht auch WhatsApp? Das kann ich dir nicht sagen. WhatsApp? Ach nee, WhatsApp? Nee, WhatsApp hat er glaube ich nicht. Nee. Ich dachte, du meinst jetzt dieses andere vom ProSieben irgendwie, so ähnlich heißt. Nee, WhatsApp war das glaube ich nicht. Aber okay. Der war wohl irgendwie mal beim Weiß-Magazin und hat halt auch so ein bisschen weißig geschrieben. Und das wird ihm ja jetzt zum Verhängnis. Ja. Denn deswegen darf er jetzt die die ARD-Kult-Sendung, wo so illustre Gestalten wie die Laurie Penny irgendwie da drin vorgekommen sind, schon als super tolle Aktivisten oder hier die Veronika Kracher oder ihre kruden Thesen verteilen durften. Ich kann mir vorstellen. Hat der Moor keine Lust mehr? Der hat das so bisher mal gemacht, ne? Ja, Mann. Keine Ahnung. Was ihn vielleicht geht der in Rente, genau wie Skobel. Der geht jetzt auch in Rente. Oh, das wird ja Zeit. Obwohl er sein Uni in seinem Studium noch nicht abgeschlossen hat. Jetzt geht er schon in Rente, will ich mal. Der Gerd. Kann ich auch nichts zu sagen. Ja, steht in seiner Personenbeschreibung, dass er noch studieren wäre. Soziologie zum Thema Pluralismus oder so. Ja, ist egal, er hat den Job. Ja, der sollte jetzt ja also dieses TTT moderieren, zusammen mit noch so jemandem mit einem irgendwie arabisch oder persisch klingenden Namen. Journalistin Siham El Maimouni. Also dieses auf I enden klingt immer so ein bisschen persisch. Aber okay. Weiß ich nicht, wer da mehr wisst. Aber die ist jetzt die Einzige, die das macht. Ja. Kennt man die irgendwo her? Hat die schon was gemacht? Nicht, dass ich wüsste, aber ich kenne ja mal marokkanischer Migrationshintergrund, Moderatorenteam-Sendung mit der Maus. Frag doch mal die Maus. Okay, was kennt seit 20 sitzen okay. Zusammen mit Thilo Jahn das Kulturmagazin Westart. Seit 2020 die Sendung Westpol. Ah, und die hat schon einmal im Monat Titelthesen Temperament moderiert. Okay. Seit 2021. Okay. Ja, und sie studiert noch. Da hat sie ja die besten Voraussetzungen, wie wir gerade gehört haben. Ja, wahrscheinlich. Sieht da nicht ganz knuffig aus, aber wer weiß. Sendung mit der Maus, vielleicht war das ja auch schon hier. Die Transmaus oder so. Ihre Mutter sprach in einer Folge der Sendung mit der Maus den Vorspann in berberischer Sprache. Danke, Wikipedia. Okay, im Redaktionsnetzwerk Deutschland Interview spricht sie über diese besondere Situation und Rassismus in der Gesellschaft. Oh Gott. Sie wurde in Duisburg geboren und lebt heute in Düsseldorf. Ja, das ist doch mal der deutsche Traum, oder? Von Duisburg nach Düsseldorf. Ja, rumgekommen ist was anderes, ne? Sie hat Soziologie studiert, ja. Also sie kennt auch den Adorno wahrscheinlich. Und die Praxis. Ja, ich wovon ausgehen. Die Adornografie. Es gibt Strömungen in der Gesellschaft, die Menschen wie Sie am liebsten in ihre Heimat in Anführungsstrichen zurückschicken wollen. Wie erleben Sie das? Dabei ist sie doch in Duisburg geboren. Mir ist klar, dass ich als Moderatorin nicht in das Weltbild bestimmter Ideologen passe. Das ist einfach niemand in diesem Land. Das sind deine Landsleute vielleicht, die sich denken, dass Frauen das nicht machen sollten oder so. Die meinst du vielleicht? Für diese Leute spielt es überhaupt gar keine Rolle, dass ich akzentfrei Deutsch spreche, pünktlich meine Steuern zahle. Wie ist es mit der GZ-Gebühr? Und nun sogar den Grippepreis, ja gut, den bekommen eh nur völlig verstrahlte. Nur die Besten. Ich bin nicht aber auf den sozialen Medien aktiv, deshalb kann ich mich dort auch nicht angreifen. Ja, das macht dich schon mal sympathisch. Aber wenn ich für das Kinderfernsehen mit dem ARD-Mikro unterwegs bin, werde ich auch manchmal beleidigt. Die Lage für Journalisten in den letzten Jahren ohnehin immer dramatischer geworden, auch ohne besonderen familiären Hintergrund. Ja, das denkt man drüber nach. Hier das Bild einblenden, wo die Frau Scheiße über die Mauer schippt und im zweiten Bild dann die Scheiße zurückkommt über die Mauer. Aber ich finde, der Tales on Rails hat ein sehr gutes Detail gesehen, nämlich, dass auf die Art und Weise bei Titeltesten Temperamente nun auch der kleine blaue Elefant im Raum angesprochen. Als Bürger mit internationaler Familiengeschichte macht mir das in der Tat sehr große Angst. Mein Vater ist damals nach Deutschland eingeladen worden, das Land hat Menschen wie ihn gebraucht. Die Nachkommen dieser sogenannten Gastarbeiter leben seit Jahrzehnten hier, sie fühlen sich als Deutsche, aber es wird ihnen immer wieder vermittelt, du gehörst nicht her und wir wollen dich hier auch nicht haben. Von wem? Ja, von irgendwelchen Rassisten, das kommt sicher vor, aber dass die Regel ist, das glaube ich auch noch nicht. Ne? Ja, dann beschwer dich über die Leute, die euch jetzt einen schlechten Ruf hier geben. Das würde ich mal machen an deiner Stelle. Ja. Ja, auf jeden Fall, dieser Typ hier, Tito Mischke, hatte so ein Buch geschrieben. Und das hieß irgendwie mit 68 Frauen um die Welt oder irgendwie so. Steht jetzt in dem Artikel nicht drin, deswegen kann ich es nur noch aus dem Gedächtnis. Ein ganzes Buch gleich. Wer so viel schreibt, der macht sich ja angreifbar, ist doch klar. Ja, da ging es irgendwie um eine Wette, die er wohl gehabt haben sollte. Und da ging es irgendwie darum, dass sie ihm irgendwie seine Weltreise bezahlen wollten oder so, wenn er irgendwie 68 Frauen irgendwie rumkriegt auf seiner Weltreise. Und das hat er nicht geschafft. Okay, so. Aber allein die Tatsache, dass man sowas irgendwie tut und will und lustig findet und so, ist natürlich dreifach haram, böse, doppelt. Das ist ja voll lachwillig, dann so ein Müll. Ja. Reisebücher, ja, egal. Ist ja egal. Ja, ja. Irgendwas. Aber schon eine komische. Weil wir hier schon gesehen haben, dass der Typ natürlich auch. Habe ich schon wieder zugemacht. Der natürlich auch ganz in diesem Aktivismus-Kram von denen da halt auch verhaftet ist. Ne? Also, und wenn sie dann immer meinen, dass so Leute, die angeblich die Leute alle verführen wollen und so, dass sie behaupten doch sonst immer, dass es alles Rechtsextreme wären. Das können sie ja bei dem hier schlecht behaupten. Also. Ja, aber ich meine, gut, das hält die natürlich nicht ab im Endeffekt. Ja, das haben sie uns halt vorgeworfen, dass er ein böser Sexist und deswegen darf er natürlich nicht so eine wunderbare Kultursendung mit, wie gesagt, so Leuten wie Lori Penny, Veronika Kracher, marxistische Feministin. Ja, das wird schwierig, das verstehe ich. Das geht halt nicht. Da kommen wir mit den Spitzen, wenn er was fragt oder so. Kann man nur als Maus und Elefant machen. Und nicht als böser weißer Cis-Mann. Der Journalist während der Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises. Ja, den hat er bestimmt auch bekommen für seine Rechtsextremismus-Aufdeckung. Ja, schon wirklich. Jetzt kommt mein Lieblingsartikel. Franka Quicke hat das geschrieben. Aber den hat Mars eingereicht und das kann ich ausnahmsweise mal wieder im Mund halten. Das war ganz schön ich-lastig hier gerade. Ja, was macht man so, wenn man 22 ist, in Köln und Paris Rechtswissenschaften studiert und man damit im siebten Semester nicht ausgelastet ist? Man eröffnet eine Law Clinic. Eine Law Clinic, habe ich in diesem Artikel gelernt, ist so eine Art Laienverband, der von Anwälten angeleitet wird, um Rechtsberatung zu leisten. Wie sind Sie denn darauf gekommen, Frau Lilith Rein? Fast alle meine Freundinnen waren schon von Nötigungen, sexualisierter Gewalt, Catcalling oder Ähnlichem betroffen. Als eine Freundin nach einem sexuellen Übergriff Rat suchte, konnte ich ihr keine Antwort geben. Was? Ich weiß, Legislative, Judikative und Exekutive sind getrennt, aber es gibt da draußen vor dem Gericht einen Laden, der heißt Polizei. Weiß nicht, ob du das wusstest, Lilith. Ja, aber die sind auch gar nicht trainiert, die sind auch gar nicht geschult, die wissen ja auch gar nicht, dass sie die Leute sofort festzunehmen haben und wegzusperren haben fürs Hallo sagen oder so. Unser Jurastudium in Köln und Paris lehrt viele Rechtsgebiete auf hohem Niveau von Tötungsdelikten bis Wirtschaftsrecht. Aber etwa Sexualstrafrecht fehlt im Pflichtprogramm komplett, obwohl es viele Menschen betrifft. Wenn selbst ich als angehende Juristin dazu nichts weiß, wer denn dann? Diese Lücke wollen wir schließen. Nichts. Ihr wisst nichts dazu, ja. Nein, nichts. Ihr könnt auch nicht da nachlesen in diesem STGB. Das kommt bei euch auch nicht vor in der Ausbildung, ja. 2023 sind 155 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet worden. Alle 4 Minuten erlebt eine Frau durch ihn Gewalt. Seit Jahren steigt die Zahl der registrierten Übergriffe und Gewalttaten gegen Frauen und gegen queere Menschen. Stimmt das? Das ist mir so. Kann durchaus sein. Ich würde mich auch bei der Zuwanderung nicht wundern. Wir wissen, wie die Steile an Frauen in Frauenhäusern aussehen. Doch, ich erinnere mich. Es gab steigende Zahlen teilweise, die aber auch mit der Gesetzesverschärfung da in Zusammenhang stehen könnten, zumindest zeitlich, ne? Passt das auch zusammen. Ja. Und dann sagt sie, die Lehre muss angepasst werden, weil so bekommen wir beispielsweise nie erklärt, wann genau der Tatbestand des sexuellen Übergriffs oder einer Vergewaltigung Paragraph 177 StGB erfüllt ist. Mädchen, oh, das ist nicht die Schule, das ist die Universität. Und die Universität, da läuft das so, dass du angeregt wirst in den Vorlesungen und dann gibt es ganz viel Material, nämlich Gesetzestexte, Kommentare zu Gesetzestexten oder Artikel in Fachzeitschriften, die sich genau mit dem Thema beschäftigen. Du musst sie dir nur suchen. Das ist nicht die Schule. Es geht nicht darum, dass du das, was dich interessiert, von den Arsch getragen bekommst. Auch wenn deine Eltern dich wahrscheinlich so erzogen haben. Die reale Welt ist nicht so. Gott, oh Gott. Warum werden diese Themen ausgespart, fragt der Spiegel. Unser Recht wurde von alten weißen Männern geschrieben. Es ist vor allem auf ihre Lebenswirklichkeit ausgelegt. Ja, klar. Also ich meine, steht ja ganz vielen Paragraphen im Strafrecht, steht ja, wenn sie ein alter weißer Mann sind, gilt das gar nicht für sie, was hier im Folgenden so steht. Kennen wir. Das prägt die Gesetzestexte und die juristische Ausbildung bis heute. Gerade die Belange marginalisierter Gruppen werden nur am Rande erwähnt. Ach du Scheiße. Lilith, weißt du, warum Justitia eine Binde um die Augen hat? Weißt du, das ist dir das klar? Oder denkst du, das ist aus irgendeinem Anime? Studiert Jura, ne? Das ist zum Kotzen. Wird nur am Rande erwähnt. Ne? So Formulierungen wie alle sind vor dem Gesetz gleich oder so. Das ist ein, die schließen das ja alles aus, diese ganzen Marginalisierten. Ja, aber dass sie auch dieses Grundprinzip nicht versteht, das Recht eben nicht darauf Rücksicht nehmen kann, ob jemand marginalisiert ist oder nicht. Wenn jemand einen anderen totschlägt, ist es scheißegal, ob der andere marginalisiert war oder nicht, dann geht es nur darum, Motiv, ja, und Heimtücke oder was, oder Mordabsicht oder Totschlag, aber es geht nicht darum, ob der Typ Hopi-Indianer ist. So, bla bla, man, ja, und dann sagen sie auch noch, beim Sexualstrafrecht heißt es zudem oft, man wolle die Studierenden vor belastenden Inhalten schützen. Das kann ich mir so überhaupt nicht vorstellen. Naja, wir hatten eigentlich schon so Vorträge von Leuten, die gesagt haben, es ist schlecht, dass die Studenten sowas mittlerweile fordern. Ja, eben, also ich habe auch eher das Gefühl, dass das Wenn aus der anderen Ecke kommt. Ja, wie will denn Ihre Law-Klinik konkret helfen? Ab Januar bieten wir kostenlose Rechtsberatung für Betroffene von sexualisierter Gewalt oder zu Fragen zum Selbstbestimmungs- oder Familienrecht an. Oh oh. Wenn du in deine Sauna willst und die lassen dich nicht rein, geh zur Law-Klinik. Die haben das Rechtsprinzip nicht verstanden, aber bieten Rechtsberatung an. Das ist klasse, ne? Ja. Wir können zwar niemanden vor Gericht vertreten oder Schriftsätze im Namen unserer MandantInnen verschicken, aber wir können ihnen erklären, wie sie sexualisierte Gewalt oder eine Vergewaltigung anzeigen. Ach, du kennst die Polizei doch? Warum hast du die deiner Freundin vom Anfang nicht empfohlen? Kann man das dann redirekt machen, direkt zur Polizei, ne? Von denen auf der Website. Ja, irgendwie schon, aber... Oder nach sexueller Nötigung Beweise sichern können. Zu solchen Fragen haben wir im Dezember 400 Menschen geschult, obwohl er noch mit 22 im 7. Darunter Jurastudierende, aber auch Psychologiestudierende oder Auszubildende mit Rechtsbezug. Sie werden bald an 20 Standorten in ganz Deutschland und online kostenlos Rechtsberatung anbieten, unter der Aufsicht von mehr als 30 Anwältinnen. Hier ist kein Sternchen, ich möchte darauf hinweisen. Offensichtlich nur Frauen. Ja, aber es gibt doch bereits Kanzleien, die sich auf Frauen und queere Personen spezialisieren. Wann braucht es sie dann noch? Diese Kanzleien helfen bei der Ausbildung. Doch ihre Dienste sind teuer. Ohne Rechtsschutzversicherung können sich das viele nicht leisten. Deshalb braucht es ein kostenloses und niedrigschwelliges feministisches Rechtsangebot wie unsere Law Clinic. Wir unterstützen damit Frauen, die nicht ansatzweise die finanziellen Mittel haben, um Anwaltskosten zu stemmen. Das gibt es übrigens auch beim Amtsgericht. Da kann man hingehen und sich von einem Anwalt beraten lassen. Und ich glaube, wenn man wirklich bedürftig ist, kostet das auch nichts. Wenn man Glück hat, kriegt man auch eine realistischere Einschätzung als von den dreien. Ich würde eher den Anwalt wählen, ja. Ein Beispiel. Eine Freundin wollte Trennungsunterhalt einklagen. Trotz jahrelanger Beitragszahlung half ihre Rechtsschutzversicherung nicht. Sie war gemeinsam mit ihrem Mann versichert, er war Hauptversicherter. Jetzt helfen wir ihr. Ja, dann war das nicht ihre Rechtsschutzversicherung. Sorry. Weder sie, ich denke, das hat jede Rechtsschutzversicherung irgendwie in ihren Klauseln, dass du halt nicht gegen den Hauptversicherten klagen kannst. Die würden sich ja irgendwie in die eigene Tasche lügen. Ja, würde ich besser ausschließen wollen vorher als Kunde. Ah, dann geht es darum, was muss man voraussetzen? Dann sagen die halt, die haben Professorinnen und ganz viele andere Leute im Hintergrund, die ihnen helfen. Und dann sagt Spiegel, ja, aber wie viele Männer engagieren sich denn in ihre Initiative? Wir sind überwiegend Flinterpersonen, wie das so häufig ist bei Care-Arbeit. Und da habe ich dann erst mal meinen Grießbrei wieder in den Teller gespuckt, muss ich sagen. Wir sind, das ist auch Care-Arbeit. Wenn ich neben meinem Studium irgendeine extracurriculäre Aktivität mit anderen Leuten mache, die aber irgendwie mich in meiner Sache im Studium weiterbringen, ist das Care-Arbeit. Es ist bald alles Care-Arbeit. Wenn die Alten sich schminken morgens, ist das Care-Arbeit. Es ist eine reine Care-Arbeit, Ingo, wenn ich morgens mein Make-up auflege, ist eine reine Care-Arbeit. Oh, im Gespräch mit Männern merke ich dagegen, meist fehlt die Erfahrung und dementsprechend das Verständnis für Betroffene. Sie müssen sich in der Regel nicht fürchten, nachts allein nach Hause zu gehen. Das kennen sie höchstens von der Freundin oder der Schwester. Und deswegen fehlt ihnen das Verständnis für Betroffene, weil sie das von ihren Verwandten oder ihrem Partner kennen. Hörst du dir selber zu? Aber wenn man selbst Übergriffe erlebt hat, ist es unglaublich schwer, nichts zu tun. Okay. Wie geht's jetzt weiter? Im kommenden Semester planen wir an der Uni zu Köln eine Vorlesungsreihe zu feministischem Recht mit all den Themen, die sonst nicht im Jurastudium vorkommen. Feministisches Recht, da wird mir übel, wenn ich das höre. Feministisches Recht. Das löst sich eigentlich, das ist wie Materie und Antimaterie. Es ist klar, dass sich das von anderen Recht klar unterscheiden wird, ne? Das ist das Schlimme schon da dran. Das reicht schon. Diese wird auch online übertragen, damit Studierende aus ganz Deutschland teilnehmen können. Da bin ich dabei. Bei uns stapeln sich außerdem schon mehr als 50 Fälle zu Fragen zum Selbstbestimmungsrecht, sexuellen Übergriffen in Partnerschaften, Vergewaltigung bis zu Unterhaltsansprüchen. Wir warten nur darauf, dass es losgeht. Richtet doch eine Meldestelle ein, vielleicht. Ich glaube, das mit diesem Bedarf ist riesig. Feministischen Recht und dem anderen Recht, das ist so wie Margarine und Butter. Also. Sie hat irgendwie einen Anschein von Butter, aber es ist keine Butter. I can't believe it's not butter. Ja, und die heißt wirklich Lilith, scheiß der Hund drauf. Es tut mir leid, die besten Witze schreiben sich von selbst. Ja, vor Ihnen liegen noch beide Staatsexamina. Wie wollen Sie das schaffen? Bin ich nett, dass Spiegel da schon mal abgecheckt hat, dass das eigentlich wahrscheinlich nicht drin ist. Wir haben inzwischen ein breites Netzwerk an Beratenden und weiteren Ehrenamtlichen. Wir können uns die Fälle so gut untereinander aufteilen, damit niemand überfordert ist. Und das ist ja das Wichtigste. Das ist ja das Wichtigste, dass niemand überfordert ist. Nicht, dass noch der Leistungsgedanke oder sowas wie Überstunden im Raum stehen oder dass man sich irgendwie anstrengen muss. Nee. Alter, was sollen wir denn, wo soll denn diese Gesellschaft hin, ey? Wo soll die denn hin mit solchen Leuten? Gehen wir weg von den männlichen. Das nervt doch nur. Ja. Ich weiß es nicht. Wenn das jetzt alles wirklich so laufen würde und die Männer wären immer so Knechte sozusagen, dann wären sie auch nicht glücklich an die Frauen. Ach, sag bloß. Ja, bin ich ziemlich sicher. Aber gerechter, wenn sie da machen würden, ne? Wahrscheinlich. Ja, weil man Kommunismus ja einführen und die Leute dann wieder ins Lager da richtig ausgebeutet werden, nicht so wie in diesem bösen Kapitalismus. Da werden die Leute auch nicht glücklich, aber das wissen sie ja vorher immer nicht, das ist ja gerade das Problem. Ja, ja das. Da holen wir mal die Lilith rein, würde ich sagen. Das ist ja nicht so ein benötigter Weg. Du sagst Elif größer Lilith. Finde ich auch. Und Dan sagt, er sieht Sonderstreams und ich muss sagen, die Idee hatte ich kurz auch. Wir können ja mal abwarten, wenn das erste davon auftaucht, ob das. Wenn die so einen Podcast machen, Jo, das wird witzig. Ja, wenn die ihre Vorlesungen da live übertragen, das wird, ich meine, könnte unterhaltsam werden, sage ich jetzt mal, wenn die Republika uns Zeit lässt. Nicht vielleicht ja, nicht lehrreich, aber unterhaltsam. Ich war ja damals bei der Verfassungsrichterin Bär und da habe ich eher gelitten, als dass es unterhaltsam war. Hat man sie dir aufgebunden? Ja, genau, sie hat mir sich aufgebunden. Ja. Ja, und ich wette, aber guck mal, die so ein sympathisches junges Mädchen. Bitte. Hm? Das wird doch sicher unterhaltsam. Auf die eine oder andere Art und Weise. Also. Ja, und hier, sie studiert in der Stadt der Liebe. In der Pariser Sorbonne. An der Pantheon Sorbonne. Ja, sicher kein Kind von armen Eltern. Ja, so hat man auch erlaubt. Ja, und hier haben wir mal einen Artikel von Fox über eine Schule in diesem Land, da auf der anderen Seite vom Atlantik. Na, wo ist denn der blöde? Ich hab's doch irgendwo gehabt. Da. Genau, in Kalifornien heißt das Land auf der anderen Seite des Atlantiks. Und zwar genauer gesagt die in Riverside und die Martin Luther King High School. Gerade der ist lustig, gerade der Mann, der gesagt hat, man sollte irgendwie über so identitätspolitische Merkmale hinwegsehen und den Menschen sehen, dass gerade dort sowas passiert. Hier sind zwei Athletinnen, die da im Running Team sind und die sind nicht nominiert worden für das Running Team. Dafür ist ein Transgender-Athlet, eine Transgender-Athletin nominiert worden. Die dort dann an deren Stelle läuft und die beiden Mädels sagen halt, ja Moment mal, aber diese Person hat weder die erforderlichen Trainingseinheiten absolviert, noch die Leistung gebracht, um da zu laufen und eigentlich wäre das unsere Sache. Und daraufhin haben sie ziemlich deutlich von der Schule gesagt bekommen, Moment, ich habe die Formulierung irgendwo gehabt, also genau. All the administrators and Martin Luther King have stated this comment, and the Title IX coordinator for the Riverside Unified School District has stated that as a cisgender girl, they do not have the same rights as a transgender girl to multiple girls, not just our daughters, but multiple girls on campus. Also die Offiziellen haben diesen Mädchen gesagt, für euch Cis-Mädchen gelten nicht die gleichen Rechte. Ihr habt weniger Rechte als die Trans-Mädchen. Das muss man sich auf der Zunge gehen lassen. Ja, aber wenn die Fox führt hier in einem seltenen Anfall von Quellen dazu auch die entsprechenden Regelungen dazu. Also aus dem California Code of Regulations, aus der California Interscholastic Federation Bylaw und so weiter und so fort. Da wird überall ganz klar gesagt, also immer irrespective of the gender listed on a student's records, dürfen sie überall mitmachen. Whether or not that identity, appearance or behavior is different from that traditionally associated with a person's sex at birth. Also die handeln sogar richtig im Endeffekt, obwohl ich noch nicht verstanden habe, warum für diesen Menschen nicht auch die gleichen Trainingsvoraussetzungen etc. pp. Gelten. Ja, dass man, was weiß ich, bei 50% der Trainingseinheiten anwesend sein muss, wenn man in die Wettkampfmannschaft will, finde ich irgendwie auch jetzt keine unmenschliche Bedingung, auch nicht für Transmenschen. Ja, schauen wir mal, was dabei dann rauskommt. Ja. die Menschen hoffen hier in dem Artikel, natürlich, weil es ein Fox-Artikel ist, auf Trump. Aber sie sagt dann auch, sie haben so eine T-Shirt-Aktion gemacht im November, wo sie T-Shirts rausgegeben haben, Save Girls Sports, also schützt den Mädchensport. Und dann hat die Schule erst versucht, die Leute zu bestrafen und ihnen das zu verbieten. Und dann sind das Streisand-Effekt immer mehr Leute geworden. Ja, inzwischen, die Quellen, die Fox vorliegen, sprechen von 400 Studenten, die inzwischen mit den T-Shirts an die Schule kommen. Es bewegt sich was im Wald. Ich höre es krachen und hier und da fallen Bäume um. Ich kann nur hoffen. Das ist auch eine dumme Idee, solche Gesetze und Regeln zu erlassen, dass nämlich die Leute bevorzugt werden oder so. Das war von vornherein eine dumme Idee und es kann eigentlich dann nur sein, dass sie zu lange dran waren, die entsprechenden Leute oder so, dass sie sich so eine Scheiße ausdenken. Ja, oder es ist, keine Ahnung, ausweichend vor wirklichen Problemen, dass man solche Sachen regelt und dann falsch regelt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das falsch geregelt, würde ich sagen, in Amerika. Und die Leute bei uns wollen das auch so haben, ne? Dass irgendwie, ja, wie gesagt, zum Beispiel das mit den Frauen, dass man das anerkennt, dass das irgendwie wegen ihres Geschlechts gewesen sei und so weiter. Ja, das kann man aber nicht so wissen eben. California. Ja, genau. Atheism without reason. Okay. Ja, genau, die Anforderung der Hader ist wieder da. Sarah Hader. Ach so. Schon Hader. Ja, ist einer von den Hatern, ja. Ja, verstehe. Und die weist ja darauf hin, dass eine weitere säkulare Organisation gefallen ist, nämlich dieses Mal die Freedom from Religion Foundation, kurz FFRF. Und die hat jetzt nämlich also einen Artikel veröffentlicht von einer gewissen Cat Grant. Und da geht es um die Definition des Begriffes Frau und in dem Newsletter. Und danach, es wird natürlich das abgestritten, dass es sowas wie biologisches Geschlecht gibt und so. Und da haben dann diverse Leute hier ihren Austritt erklärt. Da war der Richard Dawkins und Steven Pinker, die waren da wohl irgendwie in so einem Beirat aktiv und die haben gesagt, okay, wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben. Also schon wieder so ein Ding, wo dieses Geschlechterthema da dafür sorgt, dass sie halt irgendwelchen Bullshit da verzapfen. Und der Artikel ist dieser hier. Also das ist hier der Artikel, What is a Woman? Und diese Person, die hier geschrieben hat, Cat Grant in Klammern Zazem joined the Freedom from Religion Foundation as an Equal Justice Works Fellow. Und sie hat sich damit Kirche und Staat Issues beschäftigt, die LGBTQI Plus Community betreffen, welche das auch immer sein sollen. Ja, und so kommt man da irgendwie rein von der Universität Equal Justice. Und dann halt so einen pseudowissenschaftlichen Kram. Und die Sarah Hader sagt hier halt eben, dass es mal wieder zeigt, dass, also Sarah Hader kenne ich halt daher, dass sie von den Muslims, Ex-Muslims aus North America mal die Chefin war für eine ganze Weile und die aufgebaut hat. Also eine ehemalige Muslima, die in Amerika lebt und sich halt mit Freiheit von Religion beschäftigt, gerade speziell im muslimischen Kontext. Dass sie da nicht gebunden sind an irgendwelche Ehrenmorde und diesen Geschichten. Und hat da aus meiner Sicht auch immer eine gute Arbeit gemacht und sagt halt eben, dass ja, das heißt, halt immer so diese Linie war, wo sich das halt dann daran aufgesplittet hat. Also die gleichen Leute, die halt der Meinung waren, dass dieses ganze Religionsding doch ganz furchtbar und schlecht ist. Und aber dann irgendwie mit diesem Gender-Thema da dann plötzlich auch so eine Ansicht hatten, die man halt auch nur als komplett losgelöst von naturwissenschaftlichen Vorstellungen, sondern Gegebenheiten, die man halt objektiv feststellen kann, ist und stattdessen halt so eine Art von also metaphysisch kann man ja sagen, metaphysischen Geschlechtsbegriff hat, der halt mit der Physik halt da wirklich nichts mehr am Hut hat. Okay. Und, also soziologisch noch darüber hinaus. Sonst hätte ich gedacht, dass das Gegenstück zu einem körperlichen ist eben das soziologische Geschlecht. Ne? Ja, aber das hier, das ist halt, die lehnen ja quasi das biologische Geschlecht komplett ab. Und sagen, dass es das im Endeffekt gar nicht gibt. Schlau. Und ja, also die gleichen Spirenzchen haben wir ja hier in Deutschland auch gehabt mit diesem, mit der GWUP und so, ne? Da waren ja auch die Genderverfechter. Und alles andere war dann irgendwie alt-right Talking Points, wenn man das nicht gut fand und so. Ja, das ist ja auch mal wieder so ein Beispiel. Da habe ich ein lustiges Gespräch gesehen. Mit dem Hümmler und dem Batonek. Bartoschek. Bartoschek, immer einen neuen Verein, Olaf. Die Definition, was für Leute denn da jetzt so rein sollten, ich war besonders lustig irgendwie zwischen, ich weiß es nicht, ganz komisches Geschwurbel, das soll ich mal angucken. Ja, das ist, glaube ich, nicht erfolgreicher als die Gewupp, kann ich mir nicht vorstellen. Egal. Ich mal auch. Aber wenn man ausreichend gegen die austeilt, dann wird es sicherlich schon irgendwie helfen. Gewupp? Ja, hier ist ein schöner Artikel, der mir durch Zufall vor die Füße gerollt ist. The DEI Agenda, Profits, Programming and the Erasure of the Human Identity von Kevin Zimmerman. Ist auch noch relativ frisch. Ich möchte den hier nicht in der Gänze vorlesen, auf keinen Fall. Er ist relativ lang, ist aber auch relativ interessant. Er macht hier eine Theorie auf, die ich so bisher nicht im Auge hatte und die aber für mich Sinn ergibt. Also er schaut halt darauf, wie sind wir dahin gekommen, dass die EI und große Spielefirmen halt so einen merkwürdigen Einfluss haben und warum läuft das alles so ab, wie das aktuell abläuft. Er sieht das eher, also am ehesten noch wirtschaftlich. Also er argumentiert im Endeffekt in dem Artikel, dass das, was da gerade passiert, ein Versuch ist, das weltweite Publikum neu zu programmieren. Und zwar mit dem Ziel, keine Nischenprodukte mehr machen zu müssen. Das heißt, ich gewöhne die Menschen dran, dass jede Kelle von dem Haferschleim, dem Kalten, den sie als Kultur ausgegeben haben, gleich schmeckt. Und wenn ich das lang genug tue und die Leute das alles gefressen haben, und in jedem Spiel und in jedem Film dann auch ein Chines und ein Afrikaner. Und dann muss ich nur noch einen Markt bedienen. Und das habe ich mir so noch nie durch den Kopf gehen lassen. Und so wie er das hier vorstellt, er rechnet zum Beispiel durch, was kostet ein Mainstream-Spiel, was kostet ein Nischenspiel. Kann ich mit kleinen Nischenspielen irgendwie Geld verdienen und sagt, nee, der Aufwand ist immer höher, das funktioniert nicht. Und deswegen versuchen die großen Kulturkonzerne im Endeffekt ihr Publikum einmal zu blitzdingsen und dann den neuen Kram reinzutun, indem sie es immer wieder wiederholen. Wir fragen uns, warum hören sie nicht auf? Sie haben doch jetzt oft genug gesehen, dass das nichts bringt, aber sie glauben anscheinend immer noch. Er sagt, it's the same rationale behind all other DEI-influenced media, from the Little Mermaid remake to Rings of Power to HBO's Velma. These projects are designed not just to tell stories, but to normalize diversity, even in ways that challenge or provoke the core fanbase. They all colluded on this mission too. Every DEI product would help further brainwash consumers and thus theoretically eliminate the need for specialized demographically targeted products in the future. Boom. Ja, das stimmt. Viele Geschichten leben ja über Konflikte und Konflikte kannst du ja auch eigentlich, also unter Gruppen eben, und die musst du ja dann irgendwie auch darstellen. Das muss ja irgendwie nicht nur realistisch sein, sondern eben auch ein wirklicher Gegensatz existieren. AAA executives understood this would create pushback. I can guarantee that. And they had to have seen this coming. In the short term, There would be no way to avoid controversy, critical fan responses, or lower audience engagement. However, they made a bet, a big one. They wagered that while the DEI movement might encounter significant resistance early on, it would eventually pay off. The idea was simple. The more exposure audiences have to DEI content, the more their preferences would shift, just as exposure to spiders can eliminate arachnophobia. Over time, the belief went that white male gamers would adjust to seeing and playing as characters who didn't represent their own backgrounds. The growing pains were just a phase, or so the executives thought. Die Theorie ist mir insofern bekannt, als dass ich das von Kinderbüchern oder Filmen und so da schon mal ein bisschen erzählt bekommen habe oder so oder gelesen habe. Und bei den jüngeren Leuten muss man ja sagen, den Eindruck hat man schon, dass es das auch ein bisschen funktioniert hat, ne? Mhm. Und er sagt halt, wir müssen halt uns dagegen stellen und wir müssen die Werte, die wir sehen wollen, halt auch selber fordern und auch selber einbringen in die Kultur. Also zum Beispiel persönliche Verantwortlichkeit, harte Arbeit, Verlässlichkeit, Integrität und Heldentum als Grundlagen des Erfolgs. Ja. Also dass man selber seines eigenen Glückes Schmied ist. Strong Families, also starke Familien, nicht dieses dysfunktionale Scheiße, die wir jeden Tag in den Medien serviert bekommen. Bildung und Wissen, Lernen priorisieren, kritisches Denken, Suche nach Wahrheit, Fairness und Gleichheit vor dem Recht und das Feiern von gegensätzlichen Rollen, dass man auch halt Frauen und Männer feiern kann, auch innerhalb der Rollen, die Frauen und Männer oft für sich selber wählen, ob sie jetzt lieber mit Puppen spielen oder mit LKWs. Ja. These values don't belong to one race or group. They are essential to the human spirit. Yes, they've been treated as obstacles by corporations attempting to homogenize our stories and redefine what we should value. The DEI movement may have overplayed its hand, but its failure gives us a chance to rebuild on a foundation of truth, tradition and the values that make us human. Habe ich nichts hinzuzufügen. Großartiger Artikel von Kevin Zimmermann. Das ist aber auch genau das Thema, dem der Trump jetzt den Kampf angesagt hat, ne? Genau. Im großen Stil. Ja. Ja, bin ich mal gespannt. Oder könnte spannend werden, sagen wir so. DEI muss fallen. Woke muss weg. 2025, ein für alle Mal. Ja, aber genauso wie die nicht die Welt drehen können, kannst du das auch, glaube ich, nicht so einfach wieder aus der Welt schaffen. Das ist das Problem. Also es wird sicher noch eine Weile auch davon die Rede sein. Den hat hier, glaube ich, mitgebracht, weil wir das Thema ja schon seit Jahren besprechen, eigentlich immer wieder. Die diese Prostitutions- und Vergewaltigungsskandale in Großbritannien, in ob es jetzt Rotherham ist oder Telford oder wo auch immer. 10.000 Opfer, tausende Täter und sehr wenig Medien-Coverage dafür, selbst in Großbritannien. Und Elon Musk nimmt ja im Moment irgendwie so alles mal in die Hand und dreht es hin und her und sagt was dazu. Und er hat jetzt auch halt dazu was gesagt. Und dadurch ist dieser gesamte Skandal wieder hochgekocht, zumindest auf Twitter. Und vielleicht. Ja, der hat es, glaube ich, auch noch verbunden mit Tommy Robinson. Er hat es mit Tommy Robinson verbunden. Er hat auch diese Doku darüber von Tommy Robinson geteilt und die hat zig Millionen Aufrufe bekommen, dadurch, dass er sie empfohlen hat. Also, ich denke, klar, das ist ein Thema, das schon 10 Jahre alt ist. Klar, das ist ein Thema, das wir schon massenhaft besprochen haben. Aber ich finde es durchaus gerechtfertigt, dass in einem Moment wie jetzt, wo die Öffentlichkeit deutlich kritischer ist, bei solchen Geschichten. Vor 5 Jahren hätten die noch alle gesagt, oh, AfD, rechte Verschwörungstheorie, ich ziehe meine Maske auf, dann höre ich nichts. Aber jetzt fällt das halt auf einen deutlich fruchtbareren Boden. Und es ist ja nicht, das ist ja das Schöne, es ist weder gelogen, noch übertrieben, noch sonst irgendwas. Wenn man die Aussagen der Opfer hört und wenn man die Berichte über die also die Berichte aus den Gerichtsverfahren und aus der Beweisaufnahme hört, wird einem kotzübel. Da muss man nichts verschlimmern. Das sind abartige Monster, die sowas machen. Und sie sind viel zu milde weggekommen und es haben viel zu viele Leute im UK weggeguckt. Und ich hoffe, das ist ein Weckruf. Ich habe jetzt hier den Artikel von Tichy mehr so als Stellvertreter mitgebracht. Was ich ganz interessant finde, ist halt, dass auch J.K. Rowling sich dazu zu Wort gemeldet hat und nochmal auf die Opfer hingewiesen hat. Sie sagt halt, ja, die Vergewaltigungsgangs, und sie sagt, warum sollte man sie Grooming-Gangs nennen? Das ist, als würde man Leute, die andere Leute niederstechen, als Messerbesitzer bezeichnen. Ja. Und Tichy ist ja eins der wenigen Medien, die auch schon nach Bekanntwerden von den ganzen Skandalen darüber berichtet haben. Viele deutsche Medien versuchen ja gerade die Zeit zum Beispiel. Wir haben auch darüber geschrieben und es sind halt irgendwie zwei Artikel und über angebliche rechtsextreme Umtriebe in diesen Städten gibt es deutlich mehr von der Zeit als über diesen Skandal an sich. Da brauchen sich unsere deutschen Medien mal überhaupt nicht versuchen rauszureden. Die haben das einfach ignoriert in der Hoffnung, dass es weggeht und dass die Deutschen darüber nichts wissen müssen, dass da Mädchen ab 9 oder 11 Jahren von zig Männern missbraucht worden sind und dafür Geld geflossen ist an die Männer. Und ja, die sollen natürlich froh sein, dass sie zwangsverheiratet sind hinterher, ne? Wahrscheinlich liegt es ja dann, sorry, zynisch. Ja, es gibt diese Geschichte von dem 11-jährigen Mädchen irgendwie, dass die Polizei nackt in Beisein von 7 oder 8 Pakistani aufgefunden hat und sie hat dann eine Anzeige gekriegt, praktisch, weil sie betrunken war. Das Minderjährige. Das ist immer, ja, kann keiner sagen, also gerade jetzt, nachdem Herr Musk da nochmal ein bisschen auf die Tube gedrückt hat, kann keiner sagen, er hätte von nichts gewusst. Es gibt genug Menschen mit Töchtern da draußen, mit Schwestern, mit Nichten, mit Enkelinnen. Ja. Denkt drüber nach. Wollt ihr das? Mit Nichten, ja. Wird auch was passieren mit Nichten. Weil es ist nun mal so, diese Menschen haben von ihrer Religion einen Freibrief, das mit euren Töchtern zu tun. Ich habe die Idee, was wir tun. Ein Gesetz gegen Catcalling. Und andere strafbare. Oder wie wär's mit einer Law-Klinik? Oder wie wär's mit mal was gegen diese furchtbaren Antifeministen machen? Ja. Man muss ja befürchten, dass das, wenn das jetzt dann strafbar oder rauskommt und so weiter, dass noch mehr in den Familien bleibt und noch mehr Inzest passiert oder so. Also. Wie du es machst du es falsch, ne? Auch in so einem Fall. Ich habe, ja, apropos Inzest, ich habe am Wochenende ein paar Dokus über Inzest im Adel. Das ist ja noch viel schlimmer, als wir alle gedacht haben. Ja, das Schmidt hatte doch mal den Nachfahren von Bismarck, glaube ich, da oder so. Oder von ihm, so Kaiser eben. Ich habe die Vorfahren von Königin Elisabeth. Das ist ein Kreis. Das ist ein reiner Kreis, Ingo. Das ist ein reiner Kreis. Und die Leute, die da heiraten, die kommen auch aus dem Kreis. Das ist grauenhaft, ey. Widerlich eigentlich, wenn man sich das überlegt. Nur aus Habgier über Generationen und selbst wo man es heute die besser die weiß. Die gebracht haben, waren nämlich Frauen, die sich dann fremd rein heiraten konnten oder sowas, ne? Ja, gut, so wie Lady Diana würde man denken, bis man rausfindet, dass sie natürlich in dem Kreis drin ist. Ja, aber auch die englische Königin oder was? Das kommt ja auch aus dem Kreis. Ja, die kommt aus einem absolut massiven Kreis. Ach so. Und ihr Mann kommt auch aus dem Kreis und so weiter und so fort. Also es ist, ich weiß gerade leider nicht, wie, ich guck mal, ob ich den Kanal noch finde bis zum Ende der Sendung, auf dem ich den ganzen Kram gesehen habe. Moment. Waren die also sehr progressiv, meint ihr, ja? Nee, die waren bei den Julis. Weil die hier die wie heißt sie nochmal, die Französin? Simone de Beauvoir. Die sagt ja, das wäre ganz gut. Ach so, gut. Ich wollte schon Sophie Marceau tippen. Weil das fällt mir immer als erstes an, bei Französin, ganz komisch. Ich weiß auch nicht, warum. Die sagt ja, ich lese nämlich gerade das zweite Geschlecht. Und, oh, wow, mutig. Es geht schon direkt gut los mit Hege, Marx, Marx, Hege. Haben Sie das jetzt umbenannt in das zweite Geschlecht? Das hieß doch früher das andere Geschlecht. Ja, das andere Geschlecht, zweite Geschlecht, wie auch immer. Es ist ja ähnlich. Ja, also. Achso. Also, wie man es halt sehen will. Und auf jeden Fall sagt sie da drin halt eben auch, dass das ja ganz furchtbar gemein ist, dass die Frauen dann da in eine andere Familie wechseln müssen. Und das wegen diesem furchtbaren Inzest-Tabu. Also werden die ja weggerissen von ihrer eigenen Familie und müssen in eine andere Familie dann wechseln oder so Dinge, die halt überhaupt gar nicht mehr relevant sind, weil wer ist dann heutzutage schon weggerissen von seiner Familie? Also. Also ihr hättet immer mit Papa was gemacht, ja. Ja, auf jeden Fall Marx, Marx, Marx, Hege, Hege, Hege, Marx, Marx, ja. Marx. Und dann hin und wieder kommt noch mal der Freud, der kommt auch mit dazu. Weil wir müssen ja noch irgendwas rumschwurbeln über irgendwelche... Ja, wer Marx hat sich, glaube ich, auf Freud auch ganz schön viel bezogen, ne? So, ich weiß. Ja, es gibt ja diesen Freudomarxismus. Das ist auch alles. Also ich weiß nicht, ob der sich da wirklich drauf bezogen hat oder ob es nur so angewendet wird, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber es gibt auf jeden Fall diese Strömung, dass man Marx und Freud da irgendwie zusammendenkt, weil das ja so ein wunderbares, auch wieder in diese Richtung geht, dass ja das alles nur Lug und Trug ist und dass wir uns da ja hier von diesen Lügen befreien müssen und endlich die Welt so sehen müssen, wie sie ist und ohne diese ganzen komischen, ja, psychischen Defizite, die wir da haben. Und das kann natürlich nur der Marxismus so richtig erreichen, ne? Also. Ja, und hier haben wir jemanden. Wer sonst? Und da geht es um das Konzept des öffentlichen Friedens, weil nämlich jetzt in diesem Zusammenhang mit den Grooming-Gangs dann immer gesagt wird, so von wegen, ja, dass wir da ja damals nichts gemacht haben, das lag ja auch daran, dass wir keine Vorurteile wollten und nicht irgendwie wollen, dass die Leute Selbstjustiz dann irgendwie machen, wie dieser Herr Hilton hier sagt. Good Race Relations. Ja klar, und für Good Race Relations sagt man, du, die vergewaltigen zwar eure Töchter, aber macht euch keine Gedanken, dafür riecht's gut und ihr habt Gewürze. Ja klar, verstehe ich vollkommen, den wie man da eine Rechnung draus machen kann. Noblen Tom Holland, das ist wahrscheinlich nicht der Spider-Man, sondern irgendein anderer, dem wird hier vorgeworfen, dass er gesagt hat, dass es besser ist, wenn man die Good Race Relations über das Child Safeguarding tut. Und dann wird hier der Begriff The King's Peace, Pax Regis. Das ist quasi die englische Variante von öffentliche Frieden, wie das auf Deutsch immer heißt, ne? Und da haben wir ja in Deutschland auch Gesetze, zum Beispiel halt diesen 166 StGB, den mit dem, dass man die Religion nicht beleidigen darf. Und das sind ja auch so Gesetze, die sich mit dem öffentlichen Frieden beschäftigen, genauso wie die Volksverhetzung und diese Dinge. Wo man ja immer so sagt, nee, das ist ja gar kein Sonderrecht oder so, das ist ja gar nicht auf diese Gruppe bezogen. Da geht es ja nur um den öffentlichen Frieden, da geht es ja nur um den öffentlichen Frieden, dass wir uns hier nicht die Köpfe einhauen und so. Wie viele Kinder muss man denn an den Gott des öffentlichen Friedens opfern, damit er milde gestimmt ist im Jahr? Ja, so viele, unendlich viele. So viele, wie man eben braucht, damit Frieden herrscht. Abartig. Übrigens, der Kanal, auf dem ich diese interessanten Dokus gesehen habe, heißt Mortal Faces und das Video zu Queen Elizabeth heißt How Inbred Was Queen Elizabeth II? The Queen's Inbred Family Tree Explained. Danke. Jetzt mal posten. Ah, Gott, ja, stimmt, der Artikel war auch noch da. Oh mein Gott, wo ist denn meine? Jetzt bin ich gerade etwas. Was ist der für eine Frisur, ey? Ja, also linker Pfarrer in Brandenburg. Das gefällt mir jetzt schon. Ja, das ist für Spaß. Lukas Pellio manchmal ungemütlich. Oh. Genau. Das ist sich bestimmt an den ganzen bösen Atheisten, oder? Den brennenden Dornbusch hat er sich tätowieren lassen, als er Pfarrer wurde. Da konnte Lukas Pellio noch nicht wissen, dass er einmal mit einem Brandanschlag wird umgehen müssen und mit einem Burnout. Ja? Bei der Brandenburgischen Landtagswahl im September gewann die AfD in einem der beiden Cottbuser Wahlkreise ein Direktmandat. Im Straßenwahlkampf wurde die CDU-Kandidatin Adeline Abim wie Advemo rassistisch angegriffen. Aus Sorge um seine eigene Sicherheit und die seiner zwei Kinder möchte Pellio nicht, dass seine Privatadresse öffentlich wird, bis seine Schwester von jemandem in der PC-Computerstimme angerufen wird, vermutlich. Die Taz besucht den 38-Jährigen deshalb im Gemeindehaus. Seit 2023 betreut er hier die evangelische Studierendengemeinde nach 2,5 Jahren als Pfarrer im nahegelegenen Spremberg. Darf ich mal was Doofes fragen? Sind Pfarrer nicht katholisch und Pastoren evangelisch? Also ist eigentlich nee, Pastor, glaub, oder was? Es gibt auch evangelische Pfarrer. Also. Ja, ich glaube, da habe ich den Unterschied noch nicht verstanden. Na gut, dann google ich das mal. Neben der Tür hängt die Ikone eines schwarzen Heilands. Ja, gute Nacht. Wo sind wir hier? Wo sind... Das hast du gesehen, was hier hinten drauf steht. Hagar. Schwanger von Abraham. Flucht in die Wüste vor Sarah. Zurückgeschickt in die Unterdrückung. Konkurrenz, Leihmutter. Was damals in der Bibel schon alles los war. Und Hagar. Das ist die Frage, was bedeutet Hagar? Er stellt sein Büro irgendwelchen NGOs zur Verfügung. Die Initiative Unteilbar Südbrandenburg oder andere soziale Bewegungen. Er putzt selber. Ja. Wir wollen die zivilgesellschaftlichen Strukturen stärken, die politisch immer mehr unter Druck geraten, sagt Pellio. Von 8.000 Studierenden in Cottbus kommen 4.000 aus dem Ausland. Ich finde es auch immer wichtig zu zeigen, dass hier ein Raum ist, wo man über Erfahrungen mit Rassismus oder so sprechen kann. Oder so. Dies, das. Noch öfter allerdings seien bei den ausländischen Studis bürokratische Hürdenthema oder die Ausbeutung, der sie in ihren Nebenjobs begegneten. Alter Schwede. Ja, in der Kirche. Die Kirche ist ein Raum, wo man über Dinge, die nie passiert sind, reden kann. Das stimmt. Stimmt, du hast recht. Und dann kam eine indische Studentin zu ihm und hatte ein Jesusbild dabei und die wollte, dass er das segnet. Und das machen Evangelien eigentlich nicht, aber weil er netter Pfarrer ist, hat das gesegnet. Oha, alle zwei Wochen wird hier beim Feminist Bible Brunch über Texte aus dem Alten und Neuen Testament in fortschrittlicher Perspektive gesprochen. Da habe ich ja gerade schon von erzählt, vom Neuen Testament nach Simone de Beauvoir. Ja. Die evangelischen Studierendengemeinden verteilen Kondome und Lecktücher mit Regenbogenverpackungen und Aufschriften wie Gott liebt auch die kleinen Dinge und deine Frucht ist meinem Gaumen süß. Da wünscht man sich doch fast die spanische, aber die wäre nicht zuständig. Das gefällt nicht allen. Manchmal werfen mir Leute irgendwelche Bibelverse, die mich zum Nachdenken anregen sollen, in den Briefkasten, erzählt Pellio. Da erstatte ich Anzeige und verständige den Staatsschutz. Nein, Entschuldigung, das habe ich mir ausgedacht. Den letzten Satz habe ich mir ausgedacht. Okay, das war gut gewesen. Wo in Cottbus eine Regenbogenfahne heruntergerissen werde, da hänge der CSD-Verein Cottbus 2 neue auf. So wie die Hydra, so ein bisschen. Auch der Brandanschlag, den Pellio im vergangenen Jahr erlebt hatte, mit einer Regenbogenfahne zu tun. Da gibt es nachher 12 Fische und 13 Körbe voll. Aufgewachsen ist Lukas Pellio in einem rheinland-pfälzischen Dorf. Ist das ein Problem hier im Osten? Auch Linken, die von hier weggekommen, die von hier kommen und nie weggegangen sind, wird empfohlen, sich nach Berlin zu verpissen, sagt Pellio. Also ihm auch offensichtlich. Bei dem Haarschnitt kann ich das verstehen, wenn die Eingeborenen sagen, geh zurück nach Berlin! Friese dich hart, ey. Ihr schaut noch immer, dass es extrem viele hässliche Bilder von denen geben würde im Netz. Mein Vater war Hausmeister in einer Kirchengemeinde und meine Mutter zeitweise Sekretärin dort. Wir wohnten in der Hausmeisterwohnung im Gemeindehaus. So bin ich kirchlich aufgewachsen. Ja, man muss machen, was einem Spaß macht. Silvio, oder wie du heißt. Larry, Peter. Dann ist er im Knastfahrer gewesen. Im Knast haben sich die Leute immer über Bushido lustig gemacht, dass der einen Tag im Knast war und sein ganzes Leben darüber rappt. So ist es auch ein bisschen bei mir. Früher hat Pädophil deutschen Hip-Hop gehört, dann Punk. Heute gönnt er sich Mainstreamigeres, auch Popgören wie Nina Chuba. Okay. Ja, und dann gab es halt diesen Brandanschlag auf was war das, auf irgendeinen Turm oder was, auf dem Glockenturm. Und genau, mit seinen offenen linken Einstellungen, seiner Herkunft eckt Pelio an. Als Nestbeschmutzer bezeichnet er sich selbst, das hilft auch voll gut. Nestbeschmutzen mögen die Leute auch total gern, da hat man gleich eine Basis. Sagt aber auch, ich verstehe meine Arbeit schon als Imagekampagne für die Region. Was? Ich will, dass die Probleme angegangen werden und sich dadurch das Image verbessert und nicht, dass alles irgendwie rosa getüncht wird. Doch das Nestbeschmutzen organisieren und Seelsorgen zehrt. Nach dem Brandanschlag auf die Spremberger Kirche kommt die Medienwelle, danach der Burnout. 3 Monate lang ist Pelio krankgeschrieben. Die neue Aufgabe als Studierendenseelsorger tritt er auf eine halbe Stelle an. Zum brennenden Dornbusch am linken Arm kommt das Tattoo einer Mohnblume auf dem rechten. Einfach eine Blume, Schönheit. Ich versuche irgendwie, meine Balance besser zu halten und mehr Pausen zu machen und schöne Dinge zu machen. Na, wenn überhaupt das stoppt, wird es mal gehen. In Brandenburg erlebt Lukas Pelio einen Zusammenhalt, den er aus Berlin nicht kennt. Das ist ein Grund, warum ich bleiben will. Es klappt hier oft, Unterschiede besser auszuhalten. Vielleicht, weil der äußere Druck so hoch ist. Amen. Ja. Ich will jetzt wissen, was Hagar bedeutet. Jo. Hagar. Hagar, der Schreckliche. Und der hat seine Frau Helga in die Wüste geschickt mit Sven Glückspilz. Der Hagar? Zusammen, als sie schwanger war von Abraham. Und Loki hat dann. Ach nee. Wie ist die Tochter? Loni? Vicky gefragt. Hagar ist Rom. Die Fremde. Achso. Zweiten Testament, die ägyptische Magd, Nebenfrau von Abraham und Mutter von Ismael. Okay, bitte was erklärt. Also. Das ist die Hagar, deswegen auch Konkurrentleihmutter. Die hatten wir bei Van Halen gesungen. Das ist nochmal der Unterschied zwischen Pfarrer und Pastor. Pastoren sind die Überbegriffe. Evangelische Pfarrer sind gelernt und ausgebildet, also Uni-Ausbildung. Und katholische Pfarrer haben wenigstens eine Gemeinde. Okay. Ganz ausscheidend tun die Kastoren. Die stehen irgendwo unter Tage. Ja, da stand aber auch noch bei Priester und der wurde gar nicht erklärt. Aber ich denke mal, da braucht man einfach keine Ausbildung. Von so Laienprediger oder so. Ich bin Priester meiner eigenen Religion. Eben. Soll ich dich taufen? Ja, genau. So ähnlich wie ich vorgeschlagen habe, dass ich eigenes Geld rausgebe. Ne? Könnt ihr ja haben, wenn ihr wollt. Ich gebe es auch kostenlos raus. Ja, der Helge. Wir haben vorhin schon kurz irgendwie an ihn erinnert. Jetzt ist er da. Aber das ist natürlich auch wieder eine Sache. Ich meine, keiner kann irgendwie sagen, wo dieser Brief herkommt, den er da wohl bekommen hat. Niemand kann sagen, wie krass die Bedrohung tatsächlich ist. Ich hoffe, sie ist nicht direkt und persönlich wirklich gefährlich für ihn. Drohbriefe gibt es an Politiker und Journalisten schon in Ewigkeiten, oder? Ja, das Ding ist halt Aufsehen erregt das jetzt halt, weil die Unterschrift NSU 3.0 lautet. Mhm. Und wir ja nun schon mit dem ersten und zweiten irgendwie genug Terz hatten in den Medien hin und her. Möglicherweise ist beim zweiten keine Gewalt bei rausgekommen. Fühlt mich vor der Wahl, manch einer. Das Schreiben unterstellt dem deutschen Hass und einen Ausländerfetisch. Ja, Mensch, das ist ja schlimm. Das hat er gar nicht gerechnet, der Helge, glaube ich. Ja, und weißes Pulver in irgendeinem, das ist ja schon inzwischen schon gehört, eigentlich so. Zu einem Drohbeef jetzt immer dazu, seit irgendwie mal irgendwann diese Anthrax-Panik umgegangen ist. Muss man wohl auch in einem Drohbeef gesetzlich vorgeschrieben auch weißes Pulver tun. Es war aber wohl nicht gefährlich. Ja. Wer auch immer sowas tut, das hilft keineswegs im Diskurs und macht solchen Leuten nur einfacher, Gesetze zu verschärfen und Leute schon wegen kleiner Unfreundlichkeiten halt eine Hausdurchsuchung oder ähnliches reinzuhauen. Wäre echt dankbar, wenn sowas unterlassen werden könnte, egal von welcher Seite es kommt. Und ich unterstelle hier nicht mal, dass Gegner von Helge Lind das geschrieben haben. Könnte durchaus auch eine Vorlage sein. Wer weiß hier überhaupt noch Bescheid, wer wo die Fäden zieht. Drohschreiben doof, egal ob an Anita oder an Helge, das möchte ich damit zum Ausdruck bringen. Ja, den Ungarn wurde ja schon von der EU wegen ihrer angeblich fehlenden Rechtsstaatlichkeit angedroht, dass ihnen die Hilfen oder die Auszahlungen eben in Milliardenhöhe versagt bleiben. Bei den verfallenen Mitteln handelt es sich um 1,04 Milliarden Euro, die für Ungarn aus Programmen zur Förderung strukturschwacher Gebiete vorgesehen waren. Jetzt vielleicht nicht so viel, aber die Ungarn, ja, auch ein kleines Land, ne? 1 Milliarde Euro. Und warte mal, zur Frage der Gelder hätte Ungarn bis Jahresende ausreichende Reformen umsetzen müssen. Dazu gehören unter anderem Änderungen von Gesetzen zur Vermeidung von Interessenkonflikten und Korruptionsbekämpfung. Das ist aber nicht passiert, heißt es. Ja, jetzt wollen sie eigentlich einen Kredit aus China aufnehmen dafür. Stattdessen. Stattdessen habe ich das nicht verstanden. Okay, ja, und dann mit der EU in Rechtsstreit gehen wollen. Bei dem Kredit aus China ging es doch um 900 Milliarden für irgendwelche Infrastrukturprojekte. Okay. Ja, stand hier nicht irgendwie, die wollten denen irgendwelche Züge bauen oder irgendwie sowas? Das sind 900 Millionen. Ja, 900 Millionen ist ja eine Milliarde. Ja gut, ich dachte 900 Milliarden. Nee. Ach ja, insgesamt sind laut der EU-Kommission 19 Milliarden Euro für Ungarn blockiert. Ja, okay, blockiert. Die können natürlich releasen irgendwann. Das wird denen einen schönen Regen geben. Okay, Ungarn hat mit dem Veto gegen den nächsten EU-Haushalt gedroht, falls Brüssel derzeit für Ungarn blockierten Gelder nicht freigibt. Verhandlungen beginnen Mitte des Jahres. Okay. Ja, schauen wir mal. Ja, diese Mittel da aus Brüssel sind so eine Sache. Es gibt ja auch in Deutschland einige Gesetze, die eben so nicht nach EU-Wunsch umgesetzt wurden. Und dann muss man eben dafür Strafen zahlen oder so. Ich weiß nicht, ob das mit der Autoindustrie war, aber also zum Beispiel diese Urlaubsregelungen für werdende Väter hatten sie ja nicht umgesetzt. Zahlen die Deutschen dann lieber für, ne? Ja. Lagerverbot in Garagen, ja. Autos weggeplant? In der Garage? Autos? Was ist das für ein Artikel hier? Ach so, das war eine Einsendung. Ach so. Von einem unserer Zuschauer über unsere Meldestelle für Kulturmarxismus. Ah ja. Und zwar wissen die Leute wohl nicht, war mir auch nicht bekannt, dass es in Garagen ein Lagerverbot gibt. Ja. Und das soll jetzt hier in diesem Bereich hier, wo diese Insider Karlsruhe, Baden-Württemberg, die sagen, dass da jetzt wohl mehr nachgeschaut werden soll, ob in den Garagen auch nichts gelagert ist, weil sonst kommt Geld, weil das ist ja wichtig. Ich erinnere mich ein bisschen an die Schwalben im Stall, die Bauern jetzt wegmachen müssen. Die Schwalbennester. Ich erinnere mich, das ist auch schon ein paar Jahre her, oder? Das ist ja auch schon, ja. Kommt schon wie lange vor. Ja, in Amerika gab es ein Urteil über nicht direkt die Netzneutralität, aber hier wird dann von Heise hergeleitet, dass die Netzneutralität deswegen gefährdet ist. Und das liest sich wie folgt. Sekunde. Verbraucherschutz. Erfolg für Gegner von Verbraucherschutz heißt es. Telekom-Behörde darf nicht bestimmen, was Telekommunikation ist. Und die Netzneutralität fehlt damit. Die US-Netzneutralität ist abgeschafft, heißt es. Ein Bundesberufungsgericht des Landes hat am Donnerstag entschieden, dass Internetzugang nicht unter den Begriff Telecommunications fällt. Mobile Breitbanddienste als private Funkdienste wie von einer Taxizentrale oder Lkw-Fahrern einzustufen sind. Damit ist die Regulierungsbehörde FCC unzuständig, also nicht mehr weiter zuständig, ihre Netzneutralitätsverordnung daher unwirksam. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen fraglich, denn Netzneutralität hat behauptet, keine Websperren für rechtmäßige Inhalte, Anwendungen, Dienste oder unschädliche Geräte, keine Tempobremsen für legalen Internetverkehr auf Basis rechtmäßiger Inhalte, keine Bevorzugung von legalen Internetverkehr gegenüber anderen legalen Internetverkehr im Austausch gegen Zuwendungen jeglicher Art, auch eigene Inhalte und Dienste sollten die Breitbandanbieter nicht bevorzugen. Ja, und dann kann das dann irgendwie sein, wenn du nicht die Werbung anklickst, dann bist du demnächst ein bisschen langsamer unterwegs oder so. Stelle ich mir das jedenfalls erstmal vor. Aber es ist eigentlich schon ein hohes Gut, die Netzneutralität, die ich auch gerne mal hochgehalten habe. Ja, wie die Amis damit umgehen und ob sie dann nochmal eine neue Netzneutralität aufgelegt bekommen. Republikaner gegen Regulierung schlechthin. Ja, im Endeffekt, was bedeutet Netzneutralität, dass die ganzen Datenpakete, die hin und her laufen, nicht irgendwie bevorzugt werden, sondern jeder Teilnehmer an dem Netz ein Recht darauf hat, dass seine Pakete. Man kann fragen, ob das Realität überhaupt ist, ne? Ob das irgendwie so ist oder ob man nicht sowieso für, weiß ich nicht, so eine Seite wie ein Spiegel oder so mehr Ressourcen eben freimachen muss. Und, aber das heißt ja nicht, dass die Sachen dann schneller da sind oder sowas. Ja, dass man will das ja im Endeffekt entgeltabhängig machen oder so. So nach dem Motto. Genau, das nehme ich auch an. Wenn du Geld bezahlst, dann darfst du auch mehr schnelleren Transfer irgendwie vom Netz Beispiel. Haben oder so. Ja. Eigentlich nicht schön, wenn das Prinzip wirklich fällt. Jedenfalls. Ja, das ist auch interessant, wie sie halt darum rumkommen, dass das in diese Behörde irgendwie geht, weil im Endeffekt ist es halt wirklich nur so ein Definitionsfrage und dann gibt es öffentlich und privat, das war ja auch irgendwie drin, dass irgendwie die Definition von Telekommunikation irgendwie ist, dass die öffentlich irgendwie und geschäftsmäßig, aber nicht irgendwie bla bla irgendwie ist, also ich krieg's auch nicht zusammen, aber ja. Ach ja, genau, und das ist jetzt ein Information Service. Und dafür ist dann das Ding nicht. Also ich habe es auch gelesen, aber ich krieg's nicht zusammen. Es ist so ein Legal-Kauderwelsch. Ja, geht mir nicht. Ja, genau. Also es ist nicht Commercial, sondern es ist privat und deswegen ist die FCC nicht zuständig. Commercial ist nicht privat. Das ist ja gut. Ja, ja. Commercial ist aber auch nicht irgendwie State, ne? Nicht Fed, nicht Federal. Ja, und die Flugtaxis. Wer hätte das gedacht, dass das kein Konzept ist? Ja. Ich kann mich noch erinnern, genau. Ich weiß gar nicht, ob das auch von dieser Firma war, aber. Nee. Nee, es gab eine zweite, die bald ist, ja. Irgendwie war beim Christian Lindner vor ein paar Jahren mal so einer und der meinte, ja, diese Flugtaxis, die wir bauen, die sind emissionsfrei. Ich schon so dachte, im Leben nicht, Junge. Im Leben nicht. Also schon allein. Ja, hau, ne? Wie soll das gehen? Also? Ja, schon allein die Lautstärke, die das macht. Ist ja auch eine Emission und also jeder, der mal so eine Drohne fliegen gehört hat oder einen Hubschrauber, der weiß, dass dieses Fliegen extrem laut ist. Und das wird auch bei dir so sein. Und ja. Ja, der ADAC kann ich vielleicht brauchen, ansonsten werden die wohl nicht so oft gebraucht. Ich weiß nicht. Und als Taxi-Version schon gar nicht. Ne? Ich meine, du brauchst ja immer auch noch einen Flughafen, um landen und starten zu können. Also die Taxi-Anfahrstellen sind ja eher so begrenzt wie bei einem Busflughafen. Da brauchst du keinen Flughafen. Da reicht das ja auch, wenn du irgendwo eine freie Fläche hast. Ja, wenn du das so darfst. Ne? Da brauchst du, glaube ich, eine Genehmigung für. Mhm. So einfach ist das nicht in Deutschland. Du darfst noch nicht mit einem kleinen Gyrocopter oder so. Du brauchst auf jeden Fall keinen Flughafen. Nee, brauchen du einen technisch sowieso nicht. Ne? Auch für andere Fluggeräte ja nicht unbedingt. Hier, wie gesagt, der Gyrocopter oder so. Da brauchen wir ja nicht unbedingt platzmäßig einen Flughafen für, aber es ist vorgeschrieben, ne? In Deutschland jedenfalls. Von daher sind die Taxi-Anfahrtsstellen so begrenzt wie bei einem Busfahrplan. Ne? Das ist ja nicht so taximäßig halt. Ich finde es nicht so schlecht, aber es ist dann auch auf lange Strecke übrigens kein Vorteil mehr und so weiter. Ne? Ja, die Schweizer wollen ein Atomendlager wohl bauen, und zwar direkt an der deutschen Grenze. Da sieht man wieder, wie sinnvoll ist da irgendwie als Einziger auszusteigen. wenn man am Ende doch unter den möglichen Folgen leidet oder so, durch keine Grenze, würde ich sagen, könnte das eben der Fall sein. Ja, die Schweizer wollen das jetzt aber trotzdem durchziehen. Können wir mal reingucken, wenn das jetzt wichtig ist. Ja, sonst unser Müll gleich mit verbuddeln. Ja, machen sie vielleicht, ne? Das ist sowieso aber das Endlager will ja trotzdem keiner haben. So. Das ist immer heißt von wegen, ja, Endlager haben wir ja nicht, aber irgendwelche Gastortransporte, um den Kram außer Landes zu schaffen, wollten sie auch nicht haben. Ja. Also. Wenn sie am Anfang die letzten Tage noch gesehen haben, sie das einfach in der Nordsee verklappt alles, ne? Das ist natürlich auch keine Lösung. Tja, kriegen wir bald Fische mit drei Augen oder so. Wie bei. Ja, da gab es einen anderen Artikel, den habe ich jetzt mal nicht eingereicht, über Tschernobyl. In Tschernobyl gibt es so eine Gruppe oder so eine Truppe wilde Hunde, die irgendwie ein genetisches Merkmal entwickelt haben, das man sich nicht so richtig erklären kann. Und das aber ziemlich sicher auch nicht mit der Atomdings da zusammenhängt. Ein Rätsel. Ja, weil er so ergebnislos war, der Artikel, habe ich noch nicht mitgebracht. Also ein Rätsel. Ja, die EU greift jetzt durch bei den Briten und möchte, dass sie zum Beispiel, wenn sie mal nach Mallorca in Urlaub wollen, sich dafür eine Erlaubnis holen. Schon so gedacht, als Kaffer sozusagen brauchst du nur ankommen und deinen Asylzettel vorhalten, ich Asyl. Und die Engländer müssen sich jetzt den Zutritt zur EU genehmigen lassen. Unmöglich finde ich das, muss ich mal sagen. Ja, aber es ist schon so ein bisschen Framing, müssen sich das genehmigen lassen. Also, ja, das kann sein. Dass in dem Artikel steht halt drin, dass sie sich so lange, wie ihr Pass gültig ist, so dieses Einreisegenehmigung da irgendwie holen können. Also quasi einmal und dann können sie damit in der EU rumreisen. Ach so, okay. Ja, ist ja ein Bezahlartikel wohl. Aber die fürchten halt natürlich hier in dieser Mallorca-Zeitung, dass die dann, wenn sie da nur reisen, um nach Mallorca zu kommen und das jetzt irgendwie eingeführt wird und noch nicht richtig funktioniert und dass sie sich dann da irgendwelche Verzögerungen ergeben, die dafür sorgen, dass sie dann da nicht reisen dürfen oder so. Ja, trotzdem bleibt der Eindruck aber bei mir, dass sie eben die Engländer ja kontrollieren können Menschen, und andere Leute können sie nicht kontrollieren. So, die werden da ja keinen komisch. Menschen irgendwie ablehnen oder so. Nee, das ist eine reine Formsache und theoretisch. Ja, vielleicht ist das auch wieder so ein Quid pro Quo-Ding oder so, weil die Engländer jetzt auch nicht mehr jeden, also erstmal nach dem Brexit war es ja noch so, dass du trotzdem noch mit einem einfachen Personalausweis zum Beispiel von Deutschland aus einfach nach England fahren konntest. Einfach vorzeigen und fertig. Und das wollen sie jetzt mittlerweile wohl auch nicht mehr so haben, sondern mit Reisepass und so und angemeldet. Und vielleicht kann das auch wieder sein, dass es jetzt so ein Quid pro Quo-Ding ist, so nach dem Motto, wenn ihr das jetzt bei euch so haben wollt, dann wollen wir das jetzt bei uns auch so haben oder so. Okay, das weiß ich auch nicht genau. Ja. Ja, genau weiß ich das auch nicht, aber das könnte ich mir halt vorstellen. Ja. Ja, Vietnam verbietet und der Spiegel erklärt das hier in dem Artikel irgendwie nicht, welchen Grund es dafür geben soll, warum Vietnam jetzt plötzlich E-Zigaretten verbietet. Und die schreiben auch, dass es nicht das einzige Land ist, irgendwie in, haben sie denn die Liste mit den Ländern? Ja, Thailand, Singapur, Malediven. Seit November 2024 ein Einfuhrverbot und in Australien seit März 2024 ein Importverbot aller Arten von Vapes. Sofern keine spezielle Lizenz besteht. Okay, dann immerhin kannst du eine Lizenz kriegen. Wie hätte ich das mit dem Dong her? 2 Millionen Dong kostet das. Achso, ja. Ja, umgerechnet. Ist okay, aber warum macht man das? Ist das jetzt ein Erfolg der Tabakindustrie oder wie verstehe ich das hier? Hm? Wie viel ist das denn Ningi? Du meinst Renminbi? Nee, Ningi. Wo kommt die her? Von Douglas Adams. Das ist halt immer gesagt, Ningi ist, glaube ich, ein Dreieck aus Plastik mit 2 Millionen Kilometer Kantenlänge. Ja, zwei Ningis sind ein Pu, aber es hat noch nie jemand zwei Ningis zusammengebracht. Wenn ich mich recht erinnere. Das klingt nach Douglas Adams oder so. Lange her. Anhalter durch die Galaxis. In anderen Ländern zahlt man mit Tiki-Taka-Dollar, ne? Ja, Einfuhr und Transport direkt Milliarden. 3 Milliarden Dong. Oder bis zu 15 Jahre Gefängnis. Ja, ein Erfolg der Tabakindustrie, wie gesagt. Der Spiegel ordnet das nicht ein für uns. Wo es eine Prohibition gibt, gibt es ein Verbrechen, was da Geld verdienen wird. Möglicherweise. Auch das hier ist eine Einreichung. Und der Artikel ist, weil sie sein Kind verhext haben sollen. Bandenchef lässt 184 Slum-Bewohner massakrieren. Das ist hier in Haiti. Die Leute in Haiti so machen, ne? In der Stadt Port-au-Prince. Und da hat so ein Hexendoktor, Voodoo-Priester, den Gang-Boss davon überzeugt, dass ältere Personen in einer bestimmten Umgebung irgendwie sein Kind verflucht hätten. Und deswegen hat er irgendwie das Mobilfunknetz abschalten lassen und dann Leute losgeschickt, die alle über 60-Jährigen, die sie gefunden haben, mit einem Beil totgehackt haben. Und wie man hier sieht, haben sie es dabei auf 184 Personen gebracht. Und das Handynetz haben die halt eben ausschalten lassen, damit die sich nicht irgendwie warnen können oder so. Weil das Handynetz, wie in diesem Artikel hier steht, wohl auch von den organisierten Verbrechen da kontrolliert wird. Geil. Läuft in Haiti. Wer war ehrlich, nochmal, der unbedingt die glorreiche Revolution in Haiti, die die Grundlage für all das hier bildet, auf der Kinoleinwand sehen das wollte? War ich glaube, der Herr Balagan. Nee. Nee, oder der andere. Ohanwe. Es ist so schlimm wie Ohanwe ist am Palagan, aber nicht. Oh Gott, der hat in letzter Zeit wieder so einen unsagbaren Mist rausgebracht. Ja, aber so schlimm wie. Ja, aber zumindest Israel habe ich jetzt von ihm noch nicht vom Bullshit gehört. Deswegen gibt es den wohl auch noch, denke ich mal. Aber das stimmt, ja, dass der immer ziemlich unerträgliches Kram redet. Ja gut, Ann Palagan hat ja als Sri Lankese von der Herkunft her da jetzt auch kein Eisen im Feuer. Mit Israel. Ja, der hat bei vielen Dingen wahrscheinlich kein Eisen im Feuer, aber. Naja. Ja, die Frankfurter behauptet, hier hätte sich ein Arzt bei einer OP mit Krebs angesteckt. Und Krebs ist eigentlich, wie kennt man ja langläufig als gar nicht als ansteckend oder so. Gibt es wohl die Verbindung mit den HPV-Viren, soweit ich das weiß, dass da auch Krebs daraus entstehen kann. Aber dass man sich damit irgendwie anstecken könnte, das sei wohl neu, wird hier behauptet. Und deswegen steht auch die Forschung vor einem Rätsel. Also der Arzt hat den Krebs operiert und sich dann über eine Wunde an Hand da angeblich angesteckt. Ich meine, wenn man über Krebs mal nachliest ein bisschen oder so, dann steht da ja auch irgendwie bei, dass die Ähnlichkeit mit Viren und Bakterien und so weiter doch schon ziemlich stark wohl ist. Ja, aber eben der direkte Zusammenhang und schon gar nicht, dass sich das gegenseitig aus sich rausbildet oder so, das scheint irgendwie neu zu sein. Vielleicht ist es aber auch ein Fehler. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht auch den Krebs entwickelt hat und sich da nicht angesteckt hat, sondern es einfach so entwickelt hat, wie der andere Patient da eben auch. Ne? Der muss ja auch woher gehabt haben, beziehungsweise eben nicht so, sondern eben hat sich dann bei ihm ja auch gebildet. Warum nicht bei dem Arzt auch, ne? Ja, das untersucht man jetzt halt noch. Der Arzt konnte aber von seinem Leiden befreit werden. Das hat man weggeschnitten, aber gut. Das war nur so ein Dings in der Hand wohl. Aber immerhin. Ne? Jetzt kommen die News des Tages. Die New York Post jetzt ein bisschen. Die New York Post sagte, eine Spargel, wie sagt man, Revolution. Spargel-Wahrsagerin. Spargel-Orakel. Oh nein. Die Wünschelruten, Spargel-Wünschelrut. Nee, die wirft den Spargel in die Luft. Mm. Ist auch ein Foto von. Ja, da wird der Spargel in die Luft geworfen. Es geht aber nur, wenn sie was dabei sagt, sowas wie, sag die Wahrheit, Spargel oder so. Ja? Und so wie sich der Spargel dann auf dem Boden wiederfindet, kann sie daraus dann lesen, wie die Zukunft wird. Und die Vorhersagen sind, es gibt noch mehr Unruhen in Europa und im Nahen Osten. Hätte ich auch sagen können. Und in Europa wird es besonders hoch hergehen. Dann werden Leute von ihren politischen Ämtern zurücktreten. Hätte ich auch vorher sagen können. Trump wird ein Problem mit seiner Gesundheit haben, angesichts von seinem Alter. Wenn man das 83 oder so, ne? Durchaus vermuten. Und die europäischen Autohersteller werden Probleme bekommen, und zwar im Zusammenhang mit Elektroantrieben. Oh nein, already happened. Ja, und dann auf den Stockmarkets wird es ein Hoch und Runter geben. Hoch und runter. Das ist ja mal schwer zu prognostizieren. Wenn der Hahn kräht auf den Mist oder so. Ja, genau. Wo passt sein Boom, immerhin. Und das wird ja immer besser. Ja, die Royal Family, lange gegeben, ne? Die ja. Royal Family wird auch Probleme haben. Oh. Aber mit diesen, Meistern. Aber manche. Und es werden Könige oder Königinnen sterben. Das kannst du auch jedes Jahr tippen, irgendwer verreckt. Ja, die sterben auch aus, weil die ja nicht mehr so viel Inzest bekommen. Und es werden mehr Skandale um Influencer auf Social Media geben. Das ist ja, die Frau ist ja. Ja. Das ist ja der Hammer, was die Spargel hat das verraten. Ein katastrophisches Event wird passieren. Ja, also wenn man es so genau vorhersagen kann. Und es wird Verlust von Menschenleben geben. Nein. Nein. Alter Schwede, weißt du. Ja. And show business personalities will make and make the headlines for all the wrong reasons. Ich meine. Und die, ja, die hat der Trump befragt, oder was? Nee. Nein, die Dings. Achso, das hat nur die Post hat die befragt. Genau, okay. Die Post hat sie gefragt. Okay. Weil ihre Wahrsagen ja häufig wahr geworden sind, sagt die Post. Ja, also mit großer, also ich sage voraus, morgen früh ja. wird die Wenn Sonne aufgehen. Wenn der das voraussagt, ja, dann kannst du dir danach eine aussuchen. Wenn sie den Kühlschrank aufmachen, kann es dazu kommen, dass das Licht angeht. Weiterhin ist es draußen wahrscheinlich zeitweise kälter als drinnen, aber auch das Gegenteil. In Wie ist es nachts? Ja. Das ist ein echtes Horoskop, wa? Ist es da auch kälter als drin? Nee, da ist es kälter als draußen, das wissen alle. Und ihr so? Oh ja, also das erste nicht, das zweite. Ein Mensch, ein Wort. Ein Mensch, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch. Ja, genau. Ja, bei Robert Habeck, der fragt, und ihr so? Und ehrlich? Und zeigt, sein Vorsatz für 2025 ist Kanzler werden. So kannst du lassen im Blick. So ist es gut. So, halt mal. Oh Mann. Das ist so lustig, wie sie uns versuchen, jetzt so ein ganz anderes Bild von ihm zu verkaufen, als es das vorher war. Weg ist der knuffige Wollpulli-Kinderbuchautor. Hier ist der Macher. Hier ist Robert der Coole. Hier ist Robert Aufgaben der Weiß. Ich vorstelle, die er dabei hat, parallel. Ja, dann passt es doch schon gar nicht. Dann ist doch schon eine Diskrepanz, eine kognitive Verzerrung vorgesehen, sozusagen einprogrammiert oder so. Also, das passt nicht zusammen. Wir sollen ernsthafte Wirtschaftspolitik machen und das Gesicht steht dafür nicht. Das steht für, ich bin nett und euer lieber Onkel Chef, aber nicht, ich bin guter Wirtschaftsmann, steht da nicht im Gesicht. Ich bin nett, steht da auch nicht. Doch, das steht da, finde ich schon. Doch, zu den im Mundwinkel, direkt so. Um mich rum und zu denen, die im Vorfeld meine Politik verkauft, zu denen bin ich nett. Steht, keine Angst, ich schütze unsere Demokratie. Auch, steht auch Schützen und so, das passt gut gezogen. Indem ich einen großen, übel riechenden Haufen. Aber den VW-Mitarbeiter schützen, das steht ja nicht drin. Ich bin für VW. Nee, das ja, doch, wenn der VW-Mitarbeiter Elektroautos zusammenschraubt, dann wird er auch geschützt. Ja. Aber wenn er die bösen Verbrenner, nun ja, wo gehobelt wird, nicht da. Fallen Späne. Wo gehabeckt wird, da fallen Späne. Ja, unser Propagandaminister werden. Der ist immer gut drauf. Also. Der postmoderne Wizard of Oz, sagt Hinkelstein, da kann ich nur zustimmen. Annalena, wir sind nicht mehr in Kansas. Du so. Nicht mehr in Kansas. Wenn das Haus nur endlich auf die böse Hexe fallen würde. Komm, Toto, wir gehen. Also das ist eine Werbung so ein bisschen wie für Zigaretten so ungefähr. Du musst mit einem schönen Schiff werben, um das Lebensgefühl eben zu bewerben und vom eigentlichen Produkt abzulenken. Könnte auch Peter Stuyvesant unten stehen. Ja. Ja, bitte noch so ein paar Horrorbilder aus dem Gulag mit Sozialismus führt zu Verlust von allem und Ausbeutung. Erinnert ihr euch an diese Ich trinke Jägermeister weil Poster? Das könnte man damit auch machen. Genau. Ich trinke Jägermeister, weil, keine Ahnung. Schön grün, glaube ich, im Hintergrund, oder? Nee, die waren nicht grün, die waren eher so dunkel irgendwie. Ich bin der Jägermeister, weil... Ich bin euer Jägermeister. Tage. Nee, überzeugt mich nicht. Ein weder Wort. Weder die das Kleingeschriebene noch das Großgeschriebene. 14, jeder Zehnte, den du begegnest, ist grün wieder, will ich da nicht mal. Jeder Achte sogar. Das ist ja fast die Hälfte. Ich wohne gar nicht in Berlin. Aber ich wohne in Hannover, es ist noch ein paar mehr. Ja, gut möglich, ja, auch das noch. Stimmt, in den Ballungsräumen hat man größere Probleme damit. Stimmt. Und lest Knicklicht und Miete pro Kopf. Und geht auf thatsafespace.net. Abonniert das Wormann-Magazin, weil es sehr gut ist. Das soll ich nicht ändern. Fördert. Was der frei dient. Und zerschmettert. Was hier schaden könnte. Ab in den Wald jetzt. Ja, go to the forest. Wir sind in einer Woche wieder hier. Ja.